Sie hören Entscheidung in Kiew. Ukrainische Lektionen von Karl Schlögel. Gelesen von Timo Weißschnur. Ein Hörbuch des Argon Verlags. Europas Ukrainer. Einleitung. Wir wissen nicht, wie der Kampf um die Ukraine ausgehen wird, ob sie sich gegen die russische Aggression behaupten oder ob sie in die Knie gehen wird, ob die Europäer, der Westen, sie verteidigen oder preisgeben wird, ob die Europäische Union zusammenhalten oder auseinanderfallen wird. Nur so viel ist gewiss: Die Ukraine wird nie mehr von der Landkarte in unseren Köpfen verschwinden. Es ist nicht lange her, da gab es diesen Staat, dieses Volk, diese Nation im allgemeinen Bewusstsein kaum. Besonders in Deutschland war man daran gewöhnt anzunehmen, dass sie irgendwie Teil Russlands, des Russischen Reiches oder der Sowjetunion war und dass man dort eine Sprache sprach, die so etwas wie eine Unterart des Russischen sei. Die Ukrainer haben mit ihrer Revolution der Würde auf dem Maidan und mit dem Widerstand, den sie der versuchten Destabilisierung ihres Staates durch Russland entgegensetzen, gezeigt, dass diese Ansicht von der Wirklichkeit längst überholt ist. Es ist Zeit, noch einmal einen Blick auf die Landkarte zu werfen und sich neu zu vergewissern. Jedenfalls gilt dies für mich. Ein Buch zur Ukraine zu schreiben, war in meinem Lebensplan nicht vorgesehen. Aber es gibt Situationen, wo man nicht anders kann und wo man gezwungen ist, alle Planungen über den Haufen zu werfen und sich einzumischen. Putins Handstreich gegen die Krim, der seither weitergehende Krieg in der östlichen Ukraine, ließen mir keine andere Wahl. Dies nicht deshalb, weil ich mich für besonders kompetent hielte, sondern eher im Gegenteil. Ich musste feststellen, dass man sich ein Leben lang mit dem östlichen Europa, mit Russland und der Sowjetunion beschäftigt haben konnte, ohne eine genauere Kenntnis von der Ukraine besitzen zu müssen. Und ich war nicht der Einzige im Fach, der zu dieser Einsicht kam. Erst recht gilt dies für das allgemeine Publikum. Im medialen Dauergespräch ging es fast ausschließlich um Putins Russland, das zudem nicht als politisches Subjekt, als Akteur verstanden wurde, sondern als Opfer, das auf Aktionen des Westens reagierte. Man sprach selten mit den Ukrainern, sondern vielmehr über sie und ihr Land. Man hörte leicht heraus, dass viele Diskutanten das Land, über das sie sprachen, nicht kannten, es nicht für nötig ansahen, sich dort umzusehen. Während jedermann etwas zur russischen Seele einfiel, kam vielen, ausgerechnet den Deutschen, die zweimal im 20. Jahrhundert die Ukraine besetzt und verwüstet hatten, nicht mehr in den Sinn als das Klischee von den Ukrainern als ewigen Nationalisten und Antisemiten. Fast ohnmächtig stand man dieser kompakten Ignoranz und Anmaßung gegenüber, die sich auf ihre Fortschrittlichkeit auch noch etwas einbildete. Während man jede Woche im Fernsehen wählen kann zwischen Dutzenden von Russlandfilmen, vorzugsweise Flussreisen und historischen Dokumentationen, hat das öffentliche Fernsehen es auch nach einem Jahr, in dem die Ukraine zum Kriegsschauplatz geworden war, nicht zu Wege gebracht, diesem Land ein Gesicht zu geben, das über die Bilder vom Maidan hinausginge. Keine Dokumentationen über Odessa oder den Donbass oder die Geschichte des Kosakentums. Keine Tour durch Lemberg oder Tschernowitz, Orte, mit denen man in Deutschland, dank der alten wie der jungen Dichter, durchaus etwas anfangen kann. Kurzum, die Ukraine blieb eine Leerstelle im Horizont, ein weißer Fleck, von dem allenfalls Beunruhigung ausging. Dieses Buch ist der Versuch, mein Versuch, sich ein Bild von der Ukraine zu machen. Es ist keine Geschichte der Ukraine, wie sie von Historikern in herausragenden Werken bereits erzählt und dargestellt worden ist, die in meinen Augen wichtigsten sind im Anhang aufgeführt. Es ist auch nicht der Versuch, die laufenden Ereignisse darstellen und kommentieren zu wollen, eine Arbeit, die von den Journalisten und Reportern manchmal auf geradezu heroische Weise geleistet wird. Meine Art, mir ein Bild zu machen, ist die Erkundung geschichtlicher Topografien. Meine Weise, mir die Geschichte und Eigenart eines Landes oder einer Kultur vor Augen zu führen, ist die Begehung von Orten und die Erschließung von Räumen. Ich habe diese Methode in meinem Buch »Im Raume lesen wir die Zeit« über Zivilisationsgeschichte und Geopolitik 2003 dargestellt. Man kann Städte lesen, Städte als Texturen und Palimpseste dechiffrieren, ihre Schichtungen in einer Art urbaner Archäologie freilegen und ihre Vergangenheit so zum Sprechen bringen. Städte sind erstrangige Dokumente, die gelesen und erschlossen werden können. Sie erweisen sich dann, anders als in der makrokosmisch-globalen oder der mikrokosmischen Perspektive, als Punkte maximaler Verdichtung geschichtlicher Ereignis- und Erfahrungsräume. Im Zentrum des vorliegenden Bandes stehen Porträts ukrainischer Städte. Sie sind das Ergebnis dieser Art von urbaner Archäologie. Der Blick auf diese mittlere Ebene hat unschätzbare Vorteile, gerade im Kontext einer Geschichte der Ukraine als einer nicht ethnisch, sondern politisch definierten Nation, deren Territorium von der Geschichte und Kultur ganz verschiedener Imperien geprägt worden ist. Es ist gerade das Fragmentarische, Partikulare, Regionale, das etwas sehr Spezifisches der ukrainischen Nations- und Staatsbildung zum Ausdruck bringt. Die hier versammelten Städtebilder sind nicht vollständig. Wie gern hätte ich Winnica oder Tschernigiw aufgenommen und das vom Holodomor so furchtbar heimgesuchte ukrainische Dorf. Wie wichtig wäre es gewesen, auch Uman oder Drohobytsch aufzusuchen, um die noch sichtbaren Spuren des in der Shoah vernichteten Städtel, dem einstigen Zentrum des osteuropäischen Judentums, zu lesen. Aber auch der Gang über die Dammkrone von Dnjeprogess, dieser Ikone sowjetischer Modernisierung, hätte dazugehört. Trotz dieser Beschränkungen glaube ich, dass die vorliegenden Studien den Blick für die außerordentliche Komplexität, aber auch den Reichtum der Ukraine schärfen können. Die Erkundung dieses Grenzlands Europas, dieses Europas im Kleinen, hat eben erst begonnen. Die Städtebilder zu Lemberg und Czernowitz stammen aus den späten 1980er Jahren, die Porträts von Odessa und Jalta aus dem Jahre 2000. Schon an anderer Stelle veröffentlicht, sind sie von den geschichtlichen Ereignissen überrollt und überholt worden, aber sie halten eine Perspektive und einen Perspektivwandel fest, der selber höchst aufschlussreich ist. Lemberg und Czernowitz waren in unseren Horizont in einer Zeit getreten, als Mitteleuropa, das Europa jenseits von Ost und West, sich zu Wort gemeldet hatte. Die Ukraine lag also schon damals im Horizont Europas. Die Mitte liegt ostwärts, hatte ich in den 1980ern noch vor dem Fall der Mauer formuliert. Nun stellt sich mit Blick auf Städte wie Charkiw, Dniepropetrovsk, Donetsk heraus, dass die Osterweiterung unseres Blicks noch weiter in dieser Richtung fortschreiten muss. Auch an der Beschreibung der Krim und Odessas kann man etwas sehr Wichtiges ablesen: die imperiale Prägung des postsowjetischen, damals aber schon zur Ukraine gehörenden Raumes, die sich nicht von heute auf morgen wegdekretieren lässt, sondern noch lange fortwirkt. Die Ukraine hat sich entschieden, ihren eigenen Weg zu gehen und die Lebensform, für die sie sich entschieden hat, zu verteidigen, der russischen Aggression Widerstand zu leisten. Der Maidan war eine Erhebung im Zeichen nicht nur der blau-gelben Flagge der Ukraine, sondern der blauen Europafahne mit den goldenen Sternen. Eine technisch-redaktionelle Bemerkung: Texte, die von russisch-ukrainischen Problemen handeln, sind nicht nur mit dem üblichen Problem der Übertragung von Personen und Ortsnamen ins Deutsche konfrontiert. Die Entscheidung für die eher leserfreundliche Transkription oder die wissenschaftliche Transliteration, sondern auch mit dem Problem, welche Sprache in einem zweisprachig geprägten Land zur Bezeichnung verwandt wird, die russische oder die ukrainische. Es war hier ein Mittelweg zu gehen zwischen der eingespielten Lesegewohnheit, in der das Russische dominant war, und der sanften Ukrainisierung, die stattfindet, ohne dass sie als Affirmative Action forciert werden müsste. einen mittleren Weg zu finden, ohne dem einen oder dem anderen Gewalt anzutun, ist nicht ganz einfach. Karl Schlögel, Wien im Juni 2015. Schreiben im Situation Room. Einsam. In gewöhnlichen Zeiten kann man sich die Bedingungen seines Schreibens aussuchen. Man bestimmt den Arbeitsrhythmus, arbeitet die Literaturliste durch, baut Kapitel nach Kapitel. Alles hat seine Zeit, ist überschaubar, machbar. Aber dann gibt es Augenblicke, Situationen, in denen all das über den Haufen geworfen wird und man sich neu einrichten, sich neu aufstellen muss, will man irgendwie Schritt halten mit der Zeit und sein Gleichgewicht zurückgewinnen. Der Rhythmus, in dem man plant, wird von Ereignissen bestimmt, die von außen kommen. Man muss auf sie reagieren, sich irgendwie verhalten. Nicht, weil man mitspielen, sich vernehmlich machen, seine Stimme erheben will, sondern weil es einen getroffen hat, weil es plötzlich um alles geht. Um das, woran man ein Leben lang gearbeitet hat, weil man sich gleichsam verwundet fühlt. Es bleibt einem nichts übrig, als sich zu wehren, von Zurückschlagen will man gar nicht reden. Diese Situation ist eingetreten mit dem Massaker an den Demonstranten auf dem Kiewer Majdan Nezalezhnosti, dem Unabhängigkeitsplatz, den wir immer nur kurz Majdan nennen, also ganz einfach Platz. Und mit der frechen Lüge Wladimir Putins, es gäbe gar keine Annexion der Krim, wo wir sie doch mit eigenen Augen gesehen haben. Situation Room. Das Wort tauchte irgendwann im letzten Jahr gehäuft auf, angeblich ein bekanntes Format, von CNN entwickelt. You're in the Situation Room, where news and information are arriving all the time. Standing by, CNN reporters across the United States and around the world to bring you the day's top stories. Happening now, I'm Wolf Blitzer and you are in the Situation Room. Die Urform dafür sei der unter Präsident Kennedy eingerichtete Situation Room im Weißen Haus gewesen. Ein Zentrum, in dem Echtzeitinformationen zusammenlaufen und zusammengefasst werden. Ein Bild von der Welt auf einen Blick. Wenn die Welt einem so nahe rückt, dass sie einen nicht mehr machen lässt, was man sich vorgenommen hatte, dann wird nicht alles, aber fast alles anders. Man hält sich die Nachrichten nicht mehr vom Leibe, man ist vielmehr dringend auf sie angewiesen. Jemand wie ich, der seinen Widerstand gegen das Internet, die jederzeitige Verfügbarkeit nicht aufgegeben hat, muss sich in kürzester Zeit mit den Techniken des Netzes vertraut machen, will er auf dem Laufenden bleiben. Nicht aus Bildersucht, nicht zum Zeitvertreib, sondern weil von der nächsten Nachricht, vom nächsten Ereignis alles abhängt, dass die Kette der Gewalt abbricht, zum Stillstand kommt oder dass es weitergeht. Jede Sekunde sind Katastrophen nicht bloß denkbar, sondern Wirklichkeit. Man wird hineingezogen in den Strudel der Informationen, die heute unendlich umfangreich, unendlich zahlreich und unendlich vielfältig, sich widersprechend, sich gegenseitig dementierend sind. Zusammenfassende Analysen, Kommentare, Meinungen folgen in kürzestem Abstand, aber auch sie sind kein Haltepunkt, auf dem man sich ausruhen oder an dem man festhalten könnte, denn sie werden von den laufenden Ereignissen sofort wieder gekippt, überholt. Man ist über tausende von Kilometern Entfernung dennoch dabei. Es sind tausende von Augen, aufgestellt an tausenden von Punkten in dem Raum, in dem das Geschehen abläuft. Das ist die Fensterbank des Eckhauses im Leninski-Rajon in Donetsk, von der aus die Straßenkreuzung überschaubar ist, wo der Alltag der besetzten Stadt abläuft. Dort fahren Panzerfahrzeuge, aber es werden auch Radwege gebaut, während im Hintergrund die Granateneinschläge zu hören sind. Es gibt die Bilder aus den Kellern, die zu Bombenunterständen geworden sind, und die Pressekonferenzen der Warlords, die sich in den Büros der Oligarchen niedergelassen haben. Der provisorische Direktor des Opernhauses von Donetsk gibt Interviews über das laufende Repertoire, und der Soziologe, der seine Universität verlassen muss, einen letzten Bericht zu den sozialen Verwerfungen in der Stadt. Soziologische Autopsie aus dem Kriegsgebiet. All das kommt hier an in meinem Arbeitszimmer. Es kommt über die verschiedensten Kanäle, über die Fernsehstationen, die russischen, die ukrainischen und viele andere. Es kommt an über die Zeitungen, die man online lesen kann. Donetsk Times, Kharkiv Times, Kiew Post, Novaya Gazeta aus Moskau. Man kann die Reflexion über die Ereignisse in mehreren Talkshows gleichzeitig verfolgen, bei Savik Schuster in Kiew auf Russisch und Ukrainisch, bei Doscht in Moskau, dem Kabelkanal, der erstaunlicherweise immer noch funktioniert, Interviews in Echo Moskwi und das unendliche und fast immer gleiche Talkshow-Ritual der deutschen Sender. In Deutschland, wo irgendwie immer noch nicht angekommen ist, was in der Ukraine passiert. Bilder, Briefe, Kommentare, Dementis, alles läuft in jenem Arbeitszimmer zusammen, in dem sonst an Büchern gearbeitet wird, die von der Geschichte des Raumes handeln, aus dem die Nachrichten kommen. Und man weiß, dass man nie Schritt halten kann. Man weiß, dass man der Schwerkraft der Gewohnheit, der Unwissenheit, der sich selbst bestätigenden Vorurteile, die grassieren, unmittelbar und vielleicht sogar für längere Zeit nichts entgegenzusetzen hat. Ein Gefühl grenzenloser Ohnmacht. Im Situation Room, in dem die Nachrichten und Bilder aus der Ukraine, vor allem dem umkämpften Gebiet, zusammenlaufen, ist es schwer, cool zu bleiben und die Nerven zu behalten. Destabilisierung ist kein abstrakter Begriff. Destabilisierung, wie sie von Russland betrieben wird, richtet sich gegen die Macht, gegen die Souveränität eines Staates. Aber in Wahrheit zielt Destabilisierung auf die Intaktheit der Gegenseite, die angegriffen wird, auf die Gesellschaft, genauer auf die Menschen. Destabilisierung eines Staates, einer Gesellschaft, heißt in letzter Konsequenz, man will die Menschen fertig machen. Einen Staat in die Knie zu zwingen heißt, die Menschen in die Knie zu zwingen. Eine Regierung zur Kapitulation zu bringen heißt, jene, die diese Regierung gewählt haben, dazu zu bringen, sich zu unterwerfen, die Unterwerfung hinzunehmen. Eskalationsdominanz ist nicht etwas, was gegen eine abstrakte Größe, einen Staat, eine Armee, eine Regierung durchgesetzt wird, sondern zielt ad hominem. Jemandem werden die Regeln diktiert, jemandem wird der Wille aufgezwungen, jemandem wird ein Ultimatum gestellt. Und man muss sich dazu verhalten. Aus diesem Kampf, der einem aufgezwungen wird, auszutreten, ist natürlich möglich. Durch Gleichgültigkeit, Indifferenz, Zynismus, Defaitismus, alles Größen und Haltungen, die in der laufenden Auseinandersetzung um die Ukraine ins Gewicht fallen. In der Vergangenheit waren sie zuweilen entscheidend, kriegsfördernd, kriegsauslösend, jedenfalls nicht kriegsverhindernd. Im Situation Room ist es niemals ruhig. Breaking News rund um die Uhr. Hier herrscht eine andere Zeit. Das Geschehen verlangt nach Kommentaren oder gar Interventionen, für die man sich jedoch kaum gerüstet fühlt. Man ist als Historiker von Hause aus eher für die Longue Durée zuständig, für Ereignisfolgen, die abgeschlossen sind. Man ist vergangenheits- und geschichtskompetent, bewegt sich aber nicht auf der Höhe der Zeit. Auf der Höhe der Zeit ist der Tatmensch, der die Panzer kommandiert und rollen lässt und der die nächsten Breaking News produziert. Er hält sich nicht auf mit Erläuterungen, die kommen post festum. Ebenbürtig ist dem Menschen der Tat nur der Mensch, der ihm entgegentritt. Aber die sind, von den zum Kampf gezwungenen Ukrainern abgesehen, weit und breit nicht in Sicht. Die neuen Medien bringen es mit sich, dass wir auf dem Laufenden bleiben und mit Bildern in Echtzeit versorgt werden, dass wir fast bruchlos die Verschiebung von Fronten, die Einnahme von Orten, die Sprengung von Brücken und Eisenbahnlinien verfolgen können. Google Maps und satellitengestützte Informationssysteme machen es möglich. Wir erkennen auf den Bildern den Hauptprospekt von Donetsk, die Fußballarena, den Kulturpark, den Flughafen, der mittlerweile in Schutt und Asche liegt. Wir zoomen uns heran an eine Steppenlandschaft, durch die Europastraße 40 führt, und an die Felder, auf denen die malaysische Passagiermaschine abgestürzt ist. Auf dem Tisch im Arbeitszimmer, wo sonst die Landkarten liegen, auf denen ich historische Schauplätze lokalisiere, liegen jetzt Karten, auf denen man durch das aktuelle Kriegsgebiet navigieren kann. Horlivka, Jenakijewe, Torres, Debaltseve, Artemivsk und immer weiter. Wir können den Verlauf der Kriegshandlungen nachverfolgen, die Verschiebung der Fronten einzeichnen. Wir lesen in den Blogs die Botschaften und Briefe, die von dort kommen, über das, was in den Kellern, in den Gefängnissen passiert. So wird man zum bloßen Augen- und Ohrenzeugen, zum Zaungast in einem Kampf, den andere entscheiden und andere mit ihrem Leben bezahlen. Im Situation Room ist man allein. Aus der Flut der Bilder und Nachrichten muss man sich einen Reim machen, jeder auf seine Weise. Die Welt der Gewissheiten zerfällt. Die Urteilskraft ist in einer Weise gefordert, von der wir uns gewünscht hätten, dass wir einem solchen Test nie mehr unterzogen werden müssten. In die Beschreibung der Stadtlandschaften fallen die Granaten, die sie zerfetzen. Die Gegenwart lässt es nicht zu, sich der Vergangenheit so zu widmen, wie es sich gehört, aus der Distanz. Wie kann man in Zeiten des Krieges den Blick von der Anhöhe, auf der das Kiewer Höhlenkloster liegt, über den Dnieper hinweg schweifen lassen, ohne in Kitsch abzurutschen? Stadtbeschreibungen in Zeiten des Bombardements sind obsolet. Jetzt ist der Kriegsreporter am Zug oder noch besser der Kriegsfotograf. Details, die sonst so unerlässlich sind, hören sich jetzt an nach Geschwätz, Überfluss an Zeit, Verlegenheit, Zeitvergessenheit. Wir sind nicht gewohnt, Augenzeuge in ungeschützten Situationen zu sein. Wir haben das Handwerk der Schlachtbeschreibung nie gelernt. Wir, die Beobachter und Beschreiber aus der Ferne, sind überflüssig geworden. Die so lange stabilen Meinungslager mit ihren wechselseitig respektierten Common Places erodieren, jeder muss sich zu der neu entstandenen Lage verhalten. Sich neu aufstellen heißt ja nichts anderes, als dass jeder sich neu entscheiden muss. Das ist ein individueller, molekularer Vorgang. Nicht die Gesellschaft stellt sich neu auf, konfrontiert sich einer neuen Lage, sondern jeder Einzelne hat die Wahl. Dem Aufbau einer Gegenwehr gegen den von außen geschürten Krieg geht eine lange und qualvolle Zeit der Destabilisierung, der Fragmentierung, der Atomisierung voraus. Die Destabilisierung ist die Form des Übergangs in ein anderes Europa. Ob wir sie aushalten? Ob wir sie durchstehen? Vielleicht ist alles schon überholt in dem Augenblick, da das Buch erscheint. Aufzeichnungen von gestern. Abschied vom Imperium. Abschied von Russland. Versuch einer Selbsterklärung. Die Annexion der Krim war für mich wie der berühmte Blitz aus heiterem Himmel. Hätte man es nicht wissen oder ahnen können? Wie kam es, dass bestimmte eindeutige Hinweise ignoriert, ausgeblendet wurden? Welcher Mechanismus des Selbstschutzes gegen eine als Bedrohung empfundene Realität war da im Spiel? Ich bin über Jahre, Jahrzehnte immer wieder in der Sowjetunion, in Russland gewesen, aber dass die Krim eine offene, blutende Wunde war, an der die Russen gelitten hätten, das hatte ich kein einziges Mal gehört. War das ein Nicht-Wahrhaben-Wollen, ein Augenverschließen vor etwas, was man nicht sehen wollte? Aber man hat doch sonst über all die Jahre hin mit den nächsten Bekannten über alles gesprochen, was einen bewegt hat. Ich kann mich an kein einziges Gespräch in Moskau oder anderswo erinnern, in dem die Krim als Topos des Leidens zur Sprache gebracht worden wäre. Als literarischer Topos wohl. In den Antiquariaten lagen die Baedeker aus vorrevolutionärer Zeit und sowjetische Reiseführer an die Rote Riviera, und ich habe eine kleine Sammlung davon zusammengekauft. Aber als Streitpunkt, Kontroverse im Gespräch? Es gab nur einen einzigen Fall, an den ich mich erinnern kann. Ich war, ich muss es gestehen, anfangs ein Bewunderer Juri Luschkows, des Bürgermeisters von Moskau, dessen Tatkraft mich beeindruckte und indem ich die Wiederkehr der großen Stadtväter Moskaus vor 1917 wie Pawel Tretjakow sah, des Mäzens und Wohltäters. Mich beeindruckte die Verwandlung Moskaus in eine Global City des 21. Jahrhunderts. Daher nahm ich Luschkows Besuche in Sewastopol, seine Krimreden, die Sammlung von Spenden zwar wahr, aber nicht wirklich ernst, bis mich mein Freund, der Soziologe Lew Gutkow, auf diesen in seinen Augen gefährlichen russischen Patriotismus des Moskauer Bürgermeisters aufmerksam machte, der die Ukraine provozierte und herausforderte. Das führte mir die Kehrseite von Luschkows Erfolgsgeschichte vor Augen. Aber darüber hinaus nahm ich keine Spur von Beunruhigung oder gar leidenschaftlicher Anteilnahme am Schicksal der Krim wahr. Wer reisen konnte, und es waren viele, wie man auf den Moskauer Flughäfen beobachten konnte, reiste nicht auf die Krim, sondern nach Paris, Florenz, auf die Kanarischen Inseln, nach Griechenland oder an die türkische Riviera von Antalya, nach Sharm el-Sheikh. Bei meinen eigenen Besuchen auf der Krim stach mir etwas anderes ins Auge: die schlechte Infrastruktur, wenn man in Simferopol angekommen war, die Hotelpaläste aus sowjetischer Zeit, die nicht entfernt ausgebucht waren, sondern eher leer standen. Der grobe, noch aus der sowjetischen Zeit stammende Ton, mit dem die Gäste an der Rezeption abgefertigt wurden, die billigen Feuerwerke auf der Promenade von Jalta, aber auch die weiße, steinerne Stadt Sewastopol, die in dem gleißenden Licht dalag, wie Alexander Deneka es in seinen Bildern aus den 1930er Jahren so großartig festgehalten hat. Und ich erinnere mich an die an den Berghängen klebenden Hütten. Man sagte mir, das seien die Siedlungen der Krim-Tataren, die in den letzten Jahren in großer Zahl mit ihren Familien aus Zentralasien zurückgekehrt waren, wohin Stalin sie im Mai 1944 hatte deportieren lassen. Die Krim war also eher ein zauberhafter Ort, im Aus, herausgefallen aus der großen Geschichte, kein Brennpunkt interner Zusammenstöße oder internationaler Verwicklungen. Es war Putin, der die Krim auf die Landkarte und in den Horizont, in dem es um Mythen, vor allem aber um Krieg und Frieden ging, katapultiert hatte. Absage an Putin. Die Annexion, vor allem aber die dreiste Lüge, mit der Putin sie verleugnete, machten es mir unmöglich, die Puschkin-Medaille anzunehmen, die seit Anfang der 1990er Jahre der Präsident der Russischen Föderation für Verdienste um die Vermittlung der russischen Kultur im Ausland verleiht. Ich schrieb dem von mir geschätzten Botschafter der Russländischen Föderation in Berlin, dass ich die Auszeichnung, über die ich bereits im November 2013 informiert worden war und die mich und meine Arbeit ehrte, nach dem, was geschehen war, nicht annehmen konnte. War das ein Rückzieher, um dem Druck der öffentlichen Meinung, die über Putins Handstreich empört war, nachzugeben? War es also Illoyalität, sogar ein Verrat an Russland? Wäre es nicht gerade im Augenblick der größten Enttäuschung über die Politik der russischen Führung notwendig gewesen, Russland die Treue zu halten? Dies waren keine rhetorischen Fragen, wie sich alsbald herausstellte. In einer nicht abreißenden Serie von Talkshows, in denen die russische Politik diskutiert wurde, kam immer wieder die lange Geschichte der deutsch-russischen Beziehung zur Sprache, das, was Gerd Köhnen den deutschen Russland-Komplex genannt hat. Diese Beziehungen sind in zahlreichen glänzenden Studien erforscht und dargestellt worden. Man denke nur an die frühe, heute noch immer gültige Darstellung von Walter Laqueur aus den 1960er Jahren oder an die Arbeiten in den westöstlichen Spiegelungen, die aus dem Wuppertaler Projekt hervorgegangen sind, das Lew Kopelew nach seiner Ausreise in die Bundesrepublik initiiert hatte, und an die zahlreichen Forschungen, die dem deutsch-sowjetischen Krieg und dem nationalsozialistischen Besatzungsregime in der Sowjetunion gewidmet sind. Auch ich habe einige Arbeiten beigesteuert, die auch auf Russisch erschienen sind, etwa das Buch über das russische Berlin, Ostbahnhof Europas. Warum überhaupt Russland? Doch die russische Politik gegenüber der Ukraine, die Entfesselung eines Krieges gegen das Brudervolk par excellence, hat das bisher in den deutsch-russischen Beziehungen Erreichte radikal in Frage gestellt. Da Russland für mich und wohl die allermeisten, die sich mit diesem Land beschäftigt haben, eben nicht nur ein Forschungsgegenstand, sondern aufs engste mit dem eigenen persönlichen Leben verbunden war, wurde die sogenannte Ukraine-Krise zu einer Stunde der Wahrheit, zu einer Stunde der Prüfung und Selbstprüfung. Dies geht nicht auf in einer Übersicht über die geleistete Forschung, über die Entwicklung der kulturellen, diplomatischen oder wirtschaftlichen Beziehung, sondern zielt auf den inneren, den Binnenbereich eines Engagements, in dem mehr als nur eine Position auf dem Spiel steht, die man revidieren oder weiterentwickeln kann. Hier handelt es sich um etwas, worauf man sich mit ganzer Seele, mit Haut und Haar eingelassen hat, also um ein Sich-Einlassen auf etwas, was nicht ohne Folgen bleiben konnte. Fast möchte man es eine Bezauberung, eine Verstrickung nennen. Kurzum, es geht um Russland als Teil der eigenen Lebensgeschichte. Und um eine Antwort auf die Frage, was geschieht, wenn mit den Ereignissen in der Ukraine auch dieser Teil der Lebensarbeit und Lebensgeschichte in Frage gestellt ist. So wichtig und lohnenswert es auch sein mag, noch einmal die Sequenz der glücklichen deutsch-russischen Begegnungen und der dramatischen Zusammenstöße in den vergangenen Jahrhunderten Revue passieren zu lassen, so haben solche meist chronologisch angeordneten Übersichten in ihrer Objektivierungsabsicht etwas Verschleierndes. Da tauchen die Hauptthemen, die literarischen Leitmotive, die Autoren und ihre Darsteller auf, aber man wird im Dunkeln gelassen über die wirklichen Antriebs- und Bindekräfte, die in solchen Beziehungen zum Tragen gekommen sind und noch immer wirken. Man liefert damit eher Pseudo-Erklärungen, statt Aufschluss zu geben. Man könnte all dies mit sich privat abmachen, wenn es nicht doch von gesellschaftlicher Bedeutung wäre. Denn es geht um nichts Geringeres als Klarheit darüber zu gewinnen, wie man sich, wie die Deutschen sich verhalten sollen zur russischen Politik gegenüber der Ukraine. Um die Schwerkraft des Russland-Komplexes zu ermessen, muss man sich ihm aussetzen. Und das geschieht am ehesten nicht mit einer abstrakten Skizze, einer abstrakten Ideengeschichte, sondern fängt bei einem selber an. Da geht es mehr um Erfahrungen als um Ideen, mehr um Eindrücke als um Lektüren, in jedem Falle aber immer um beides. Für jemanden, der in den 1950er Jahren in einem Dorf im Allgäu, dem damals wohl abgelegensten Winkel eines ohnehin aus der Welt herausgefallenen Landes, aufgewachsen ist, war Russland weit weg. Aber nur auf den ersten Blick. Denn auf den Gräbern, auf dem Friedhof und auf der Gedenktafel der Kriegergedächtniskapelle fanden sich die Namen der Gefallenen aus den mir bekannten Familien. Dort stand dann, meist vage und ungenau, so als gäbe es dort keine konkreten Orte und konkreten Daten, sondern nur einen weiten Raum, Gefallen in Russland, Winter 1942. Russland war der Krieg und die Kriegsgefangenschaft. Sie waren das Thema von Unterhaltungen, die wir Kinder mitbekamen, besonders wenn der Vater einmal im Jahr sich mit Kriegskameraden, die ebenfalls davongekommen waren, traf. Russland, genauer Stalingrad, Sibirien, wurde dann zu dem, was man später buchstäblich als Lieu de Mémoire bezeichnen konnte, ein Vorstellungsraum, gebildet aus dem, was in der nicht sonderlich reichlich ausgestatteten Bibliothek des Internats bei den Benediktinern zu finden war. Soweit die Füße tragen, verfasst von Josef Martin Bauer, einem Schriftsteller, der selber Schüler an meinem Gymnasium gewesen war, oder Armee hinter Stacheldraht von Edwin Erich Dwinger, einem Autor, den ich später als eine Monumentalgestalt des deutschen Trivialromans und als Verfertiger Sibiriens als deutscher Seelenlandschaft identifiziert habe. Über Russland haben wir zu Hause kaum gesprochen. Der Vater hatte den Krieg vom 1. September 1939, vom Polenfeldzug bis zum Ende im Frühjahr 1945 mitgemacht, als einfacher Soldat und Chauffeur, wie er sagte, und fast die ganze Zeit an der Ostfront. Von dort stammten die in einer Blechkiste aufbewahrten, gezackten Schwarz-Weiß-Bilder, wie sie zu Hunderttausenden, wohl Millionen von den Lanzern in die Heimat mitgebracht worden waren, mit gesprengten Brücken, Rauchsäulen über Städten, deren Namen manchmal auf der Rückseite der Fotos verzeichnet waren und die ich später bei meinen Besuchen wiedererkannte. Flusslandschaften, der San, der Dnieper, Marktplätze, Szenen vom Schlachten von Schweinen und Gänsen, die Mannschaft beim Bad in einem Fluss, Bilder von der Rollbahn, die in einen unendlich weiten Raum hineinführte. Von dort stammten auch die Namen von Städten und Verkehrsknotenpunkten, die man schon als Kind aufgeschnappt hatte, die sich im Kopf festsetzten und eine Mental Map konfigurierten, die sich bis heute erhalten hat. Lemberg, Lublin, Orscha, Kremenschuk, Kramatorsk, Stalino. Später, nach dem Tod des Vaters, konnte ich im Wehrpass die ganze Route, die ihn aus dem Allgäu an die Ostfront und in die Welt hinaus geführt hatte, rekonstruieren. Es stellte sich heraus, dass ich auf denselben Routen gefahren war, ohne dass ich Kenntnis von seinen Wegen gehabt hatte. Den ersten Sichtkontakt mit Russen gab es auf der Interzonenautobahn von Bayern nach West-Berlin. Keine politische Sozialisierung von Schülern Westdeutschlands in den späten 1950er und 1960er Jahren ohne diese obligatorischen Bildungsfahrten, die vom Bundesministerium des Inneren gefördert wurden. Hier liegt ein großer Unterschied zwischen den in Ost- und Westdeutschland Aufgewachsenen vor. Im Osten gab es eine Art Kohabitation mit Kasernen, Sport, Offizierswillen, Spezialgeschäften und den Zügen mit dem Schild Wünsdorf-Saratow in kyrillischen Lettern. Sie gehörten, so abgeschlossen die Welt der sowjetischen Streitkräfte auch gewesen sein mochte, zum Interieur der DDR-Lebenswelt, so wie die GIs, die Jeeps, die Malls der US Army im Westen. Die ersten Russen begegneten mir also auf einem Parkplatz einer Raststätte bei Leipzig, aber bald auch in den Druschba-Buchhandlungen in Ostberlin, in Prag, Sofia, wohin auch immer die Reisen in den Ostblock mich seit Mitte der 1960er Jahre führten. Das Russische zog an. Die Aufführung von Jewgeni Schwarz, Der Drache am Deutschen Theater, eine Aufführung von Benno Besson, die vom Ruch des Nonkonformismus umgeben war. Jewgeni Jewtuschenkos Auftritt in München mit Babich Jar und An Stalins Erben, die auch in großer Aufmachung in der Zeit abgedruckt wurden und so etwas wie das sichtbarste und hörbarste Signal der Entstalinisierung werden sollte. In diesem war etwas wie die leibhaftige Verkörperung dessen, was einen das Leben lang fesselte. Der Dichter, auf der Bühne deklamierend, ich habe das später noch einmal erlebt mit Josef Brodsky in Berlin, oder einem Physiker, der Jesenin-Gedichte in den Hügeln vortrug, die zum Strand von Sotschi hinunterführten. Die Bedeutung des Wortes, das aus dem Kopf Rezitieren ganzer Poeme, das in unserer Schulerziehung schon außer Mode gekommen war. Dort lag wohl auch der Beginn der Faszination für das Phänomen mit dem Namen Intelligenzia, jener kleinen, marginalen Gruppe, die sich aber moralisch im Recht sah, dafür kämpfte, alle Opfer riskierte und in den Gang der Geschichte eingriff. Es mussten einige Zufälle zusammenkommen, wie immer im Leben, in dem nichts vorbestimmt ist, um auf die russische Spur zu geraten. Ein bayerisches Gymnasium, an dem sonderbarerweise, noch dazu an einer von Benediktinern geleiteten Schule, Russisch unterrichtet wurde, wo die ersten Lieder auf Russisch eingeübt wurden, angeleitet von einem Lehrer, der eigentlich ein aus Białystok stammender Pole war, der nach dem Krieg als Displaced Person in der US-amerikanischen Zone hängen geblieben war. Auch die Lehrer, die Patres, waren aufgeschlossen, man sah ihnen die Kriegsverwunderung an, Backendurchschuss, zerschmettertes Bein, vor allem aber ihre unendliche Dankbarkeit dafür, dass sie davongekommen waren, nicht zuletzt dank einer Barmherzigkeit einfacher Menschen, die sie nach allem, was in Russland geschehen war, nicht erwarten konnten. Sie sprachen das ganz eigene Vokabular des Kriegsgefangenen Russisch. Zu dieser Umgebung gehörte wohl auch die Aufgeschlossenheit der Zeit des Zweiten Vatikanums, an dessen Vorbereitung der Abt an wichtiger Stelle beteiligt war. Er war zuständig für das ökumenische Gespräch, die Beziehung zu den Patriarchen von Konstantinopel und Moskau und die Nähe zu München, das, anders als das eingeschlossene, gefährdete Westberlin, in meiner Schulzeit Heimstatt einer beachtlichen russischen Diaspora-Gemeinde war. Später hieß es Fedor Stepun, der Philosoph, Soziologe, Literat, der 1922 aus Sowjetrussland ausgewiesen worden war und vor dem Krieg in Dresden gelehrt hatte, der nach 1945 aber zur lebendigen Verkörperung des russischen Geistes an der Münchner Universität geworden war, habe seine Sommerferien an unserer Schule verbracht. Jener fremde Mann, den wir immer als den mit dem schlohweißen Haarschopf und der Baskenmütze aus der Ferne in Augenschein nehmen konnten. In diesem Umfeld war es nicht so abwegig, dass ich einen Brief an Chruschtschow, oder war es nur Radio Moskau, schrieb, auf den wenige Monate später auch eine Antwort kam. In Gestalt von zwei dicken Bücherpaketen, eingewickelt in jenes feste, grobe Packpapier, das heute zur Material Culture einer untergegangenen Epoche gehört. In die letzten Gymnasiumsjahre fiel die erste Reise über den eisernen Vorhang hinweg, nach Prag, das zur Porta Orientis wurde, die äußerlich unversehrte Metropole Mitteleuropas. Für jemanden, der nur vom Bombenkrieg zerstörte Städte kannte, fast unfassbar, der Ort eines um Kafka sich entwickelnden Mythos und einer politischen Bewegung, die nur wenige Jahre später als Prager Frühling auf- und untergehen sollte. Die ersten leibhaftigen Begegnungen mit Russland, in Wahrheit ging es ja immer um die Sowjetunion, fanden im Jahr vor dem Abitur und dann nach der Aufnahme des Studiums an der Freien Universität in Berlin statt. Die Geschichte der Reise vor dem Schulabschluss ist in einem ersten umfangreichen Text aufgeschrieben und veröffentlicht worden. Unter dem Pseudonym Paul Tjomny, Pseudonym halb aus Koketterie, halb aus einer immer noch bestehenden Befangenheit in der Welt des Kalten Krieges, und dem Titel Russisches Tagebuch. Man sieht dem Text an, dass die Reise gut vorbereitet war, mit Seminaren über historischen Materialismus, inspiriert vom führenden Experten dieser Jahre, dem Jesuitenprofessor Gustav O. Wetter, über Kollektivierung der sowjetischen Landwirtschaft und Planwirtschaft, aber auch russische Literatur und Tauwetter. Die Fahrt selbst, von unserer Klasse organisiert, von Unternehmen in der Nähe wie Hip Babynahrung finanziell unterstützt, führte über Wien, Budapest, Uschgorod, Mukatschewo, Lwow, Kiew, Charkow, Kursk bis Moskau und endete, wie es sich für ein katholisches Internat gehörte, mit einem Besuch in Sagorsk, Wallfahrtsort und Zentrum der russisch-orthodoxen Kirche, der heute den Namen des russischen Revolutionärs abgelegt und wieder in Sergiew Posad rückbenannt worden ist. Es folgte zwei Jahre später eine Fahrt, unternommen in einem R4, die von Westberlin über Stockholm, Helsinki, Vyborg, Leningrad, Moskau, Kursk, Rostow am Don über Grozny, Orchonikidze, Tbilisi, Jerewan bis zur sowjetisch-iranischen Grenze führte und von dort über Sotschi, Kiew, die Slowakei und Prag, ein Jahr nach dem Einmarsch der Warschauer Pakttruppen, wieder nach Berlin führte. Was von diesen Reisen, die sich später wiederholten und kreuz und quer über die Karte der Sowjetunion führten, blieb, braucht hier nur insoweit angedeutet zu werden, als es um Selbstverständigung über eine Erfahrung geht, die heute, Jahrzehnte danach, gleichsam in Frage gestellt, widerrufen erscheint. Im Rückblick sieht es so aus, als sei ein Wunsch nach deutsch-sowjetischer bzw. deutsch-russischer Versöhnung das treibende Motiv für das Interesse an Russland gewesen. Das ist eine Verengung auf das Politische, das oft auch noch mit dem Anspruch, eine moralische Mission erledigen zu müssen, die Überwindung der Feindbilder, einhergeht. Sich in Westdeutschland in den 1950er und 1960er Jahren für das Russische zu entscheiden, war nicht selten Ausdruck dafür, etwas ganz anderes sehen und machen zu wollen. Warum sollte man nicht, wenn alle nach Frankreich oder England wollten, in eine andere Richtung, nicht nach Westen, sondern ostwärts, in die Sowjetunion gehen? Es hatte nicht nur etwas mit der Faszination durch das Fremde zu tun, sondern auch mit dem Wunsch nach Selbstunterscheidung, etwas Außergewöhnliches zu tun oder sein zu wollen. Und je mehr Widerstand von Seiten des Elternhauses oder der Schule es dagegen gab, umso besser. Sich auf die Sowjetunion oder Russland einzulassen, war, wenn nicht schon Kampfansage, so doch vorsichtige Ankündigung einer Differenz, eines Dissenses. Es hatte also, das sollte man nicht übersehen, auch etwas mit der Steigerung des Selbstwertgefühls, etwas Besonderes sein zu wollen, zu tun. Faszination. Wer sich für diese Himmelsrichtung interessierte, brachte keine Opfer. Im Unterschied zu jenen Kommunisten, die, in der Bundesrepublik verfolgt, für ihre Anhänglichkeit an das Vaterland der Werktätigen sogar ins Gefängnis gegangen waren, sondern bekam etwas dafür, und zwar überreichlich. Die Entdeckung einer Welt, die hinter dem eisernen Vorhang verschwunden war, die andere Geschichte Europas, die uns nach der Teilung der Welt abhanden gekommen war. Reisen in den Ostblock und speziell in der Sowjetunion waren Reisen in einen Erfahrungs- und Geschichtsraum, in dem eine ganze Welt zu entdecken war. Man kann jetzt über die Faszination des Fremden, die Erfindung des anderen sprechen, aber es ging vielmehr um die Wahrnehmung und Aneignung einer Geschichte, die uns, ich habe die Westdeutschen im Auge, mehr und mehr fremd geworden war. Ich kann nicht behaupten, dass die Sowjetunion als politisches System auf mich je eine Anziehungskraft ausgeübt hätte. Es war eine ganz andere Dimension, die mich, und wohl nicht nur mich, gefangen nahm. Wie könnte man sie umreißen, wenn man sie an dieser Stelle nicht in einer autobiografischen Erzählung ausbreiten kann? In die Sowjetunion, nach Russland zu fahren, war so viel, wie in einen anderen Zeithorizont einzutreten, sich, für einen Augenblick wenigstens, aus einer Zeit zu verabschieden, die bestimmt war von Tempo und Stress. Dort stand die Zeit still. Zeit hatte keinen Wert. Dort konnte man sich erholen. Hier galten nicht die Gesetze, die von Time is Money diktiert waren. Zu dieser ganz anderen Zeiterfahrung gehörten die tagelange Reise mit der Eisenbahn, die nächtlichen Küchengespräche, bei denen Zeit keine Rolle spielte. Eine Reise in eine vergangene, verlorene Zeit. Die Zeit der Kindheit? Dass diese stillstehende Zeit auch als bleierne Zeit erfahren und erlitten werden konnte, das Verbringen der Lebenszeit in endlosen Warteschlangen, steht auf einem ganz anderen Blatt. Zur Erfahrung des Reisens in der Sowjetunion gehörte die Weite des Raums, in dem es keine Grenzen gab, sobald man die große Grenze, die das Sechstel der Erde umschloss und abriegelte, hinter sich gebracht hatte. Aus den kleinteiligen Verhältnissen West- und vor allem Mitteleuropas herauszukommen, war fast so etwas wie die Erfahrung von großer, weiter Welt, fast wie das Amerika-Erlebnis, das für mich, zeitgleich, nicht weniger prägend war als das Russland-Erlebnis. Aus dem russischen Raum einen Blick zurückzuwerfen auf Europa, auf seine Enge und Provinzialität, war nicht ohne Reiz. Der Provinzialität des geteilten Deutschland zu entfliehen, die einen zogen auf den Strecken Istanbul, Teheran, Kabul nach Goa, andere gingen in die USA und folgten dem Highway 66 und wieder andere, wenn auch nicht ebenso zahlreich, zog es in den russischen Raum, in die Grenzenlosigkeit eines Imperiums, in dem Züge zwischen Moskau und Taschkent, zwischen Leningrad und Odessa verkehrten in einem Raum, in dem man sich verlieren, einfach verschwinden, unerreichbar werden konnte. Das Imperium, das waren die großen Ströme, die man in der transsibirischen Eisenbahn überquerte. Das war die große grusinische Heerstraße über den Kaukasus, die Stahlschmelzen, die wie zyklopische Skulpturen in den Steppen abgelegt schienen. Und überall konnte man sich bewegen, wenn man es darauf anlegte und einige Unbequemlichkeiten in Kauf nahm. Man lernte schnell, dass es ein offizielles Leben gab, in dem Stempel, Vorzimmer, Genehmigungen eine Rolle spielten, und ein anderes, in dem all dies ignoriert werden konnte. Ja, es gab so etwas wie den Zauber des Imperiums, produziert durch die Homogenität, man könnte auch sagen Uniformität, eines Soviet Way of Life, der in Minsk nicht anders war als in Novosibirsk oder Wladiwostok und unter dem sich eine noch viel ältere Schicht erstreckte, aus klassizistischen Gebäuden, Gouverneurspalästen, Kaufmannsvillen, Bahnhofsarchitekturen, die aus dem weiten, heterogenen Raum den einen unteilbaren Raum des Imperiums gemacht hatten. Allen Revolutionen, Kriegen, Brüchen, Modernisierungsschüben und technogenen Desastern zum Trotz. Wie sehr die Weite Russlands die Deutschen in ihren Bann gezogen hat, lässt sich ziemlich genau ablesen am Genre der nicht abreißenden, informativen, oft aber redundanten Fernsehdokumentationen über Land und Leute, die seit Jahren in den deutschen Fernsehprogrammen laufen, ganz besonders aber zur Weihnachtszeit, wenn die Deutschen entweder nach Mallorca fliegen oder sich nach innen wenden. Ich weiß nicht, ob es so etwas wie den russischen Menschen gibt. Sicher weiß ich nur, dass Klaus Mehnerts Buch »Der Sowjetmensch«, erschienen in den späten 1950er Jahren, auf mich einen sehr starken Eindruck gemacht hat. Man sah diesem Buch an, dass sein Verfasser, er war in Moskau aufgewachsen und als jugendlicher Enthusiast Anfang der 1930er in die Sowjetunion gefahren, etwas von Land und Leuten verstanden hatte. Sicher ist auch, dass ich bei meinen ersten Reisen auf Menschen traf, die dem positiven Vorurteil vom Russen ganz und gar entsprachen. Noch immer sah man auf den Straßen und in Bahnhöfen die Kriegsversehrten, die bis auf den Rumpf amputiert, auf Holzbrettern sitzend und sich mit in Sackleinen gewickelten Händen am Boden vorwärts stoßend bewegten. Und auf den Campingplätzen traf man auf Veteranen in ihren blau-weiß gestreiften Matrosenhemden, die einen jungen Deutschen, der noch dazu aus dem westlichen Teil gekommen war, aufnahmen, als sei nichts geschehen. Kein Krieg, keine Toten, keine verbrannte Erde. Diese Herzlichkeit und Großzügigkeit, die, wie ich weiß, nicht nur mir zuteil wurde, hatte etwas fast Selbstverständliches und Privates an sich, war keinesfalls eine zur Schaustellung moralischer Überlegenheit, so als wollte man schweigen und vergessen vor den Kindern des Feindes. Es ist so viel von der Herzlichkeit, der Gastfreundschaft der Russen gesprochen worden, ich habe sie immer als ein Erbe dörflicher Gemeinschaft empfunden oder als die Verhaltensweise von Menschen in Not, die zusammenhalten müssen, wenn sie durchkommen wollen. Und so kommt es, dass fast alle, die dort gewesen sind, sich immer willkommen und gut aufgenommen wussten. Dass für viele, denen der Stress, die Indifferenz und die Kälte des Westens unbehaglich waren, Russland so eine Art Ersatzheimat geworden ist. Eine Ersatzheimat, die sich in der Härte der postsowjetischen Welt aufgelöst zu haben scheint. Es gab das andere Russland. Wenn man der eigentümlichen Bindung nachspürt, die sich im Laufe vieler Jahre ergeben hat und die es vielen von uns so schwer macht, Putin-Russland so zu sehen, wie es ist, dann kommen noch weitere Momente ins Spiel. Als Student in Westberlin hatte man die Mauer vor Augen, die freudlos missgünstigen Gesichter der Grenzbeamten an der Übergangsstelle Friedrichstraße, die Warschauer Paktpanzer in Prag 1968. Der sowjetische Kommunismus war für Leute, die von der chinesischen Kulturrevolution schwärmten, ohne von ihr wirklich etwas zu wissen, nicht interessant. Für einen Linksradikalen bot die russische Geschichte des 20. Jahrhunderts allerdings einen unermesslichen Fundus an Identifikationsmöglichkeiten, faszinierenden Gestalten, heroischen Gesten und eine unermesslich große Zahl von Tragödien, von persönlichen und kollektiven Schicksalen, die alle einer verratenen Revolution zuzurechnen waren. Aber durch alle oft ans Lächerliche grenzenden Imitationen und Kostümierungen hindurch zog sich eine Faszination oder wenigstens eine Ahnung, dass sich in diesem russischen Jahrhundert etwas biblisch Grandioses und Schreckliches ereignet hatte. Es gab so etwas wie einen heißen Kern, der noch immer nicht erloschen und auch den Spätgeborenen als ungelöstes Rätsel hinterlassen war. Wie immer man das nennen mag, russische Revolution, silbernes Zeitalter, Budionis Reiterarmee, die intellektuellen Physiognomie Trotzkis, Sergei Diaghilevs, Ballet Russe in Paris, sowjetische Avantgarde, Konstruktivismus, L. Lissitzky, Sergei Eisensteins Kinoästhetik, da war etwas, das zu Recht unvergessen, unaufgehoben oder, wie in der DDR, nur verstümmelt rezipiert und instrumentalisiert, wieder ans Tageslicht zu befördern war. Und was noch wichtiger war, in der Sowjetunion selbst begann sich nach den Verheerungen des Stalinismus wieder etwas zu regen. Dissidenten, Bürgerrechtler, Untergrundpresse, die Schriftsteller als Gewissen der Nation, die Wiedergeburt der Intelligenzia und des Intelligenzia-Mythos. So wenig interessant die Sowjetunion Breschnews und seiner in rascher Folge gestorbenen Nachfolger für die westliche Linke waren, so faszinierend waren die Gestalten, die aus dem Untergrund auftauchten und es mit der Macht aufnahmen. Mit ihnen konnte man sich identifizieren, mit ihnen konnte man sich solidarisieren und neue Hoffnung schöpfen, dass die Geschichte weiterging. Die Begegnung mit den Dissidenten, Mitte der 1970er in den Orten der neuen Diaspora in Paris, London, Kopenhagen, München und dann mit der Moskauer und Leningrader Szene Anfang der 1980er Jahre, war so etwas wie ein Wiederanknüpfen an die heroische und opferreiche Geschichte der russischen radikalen und revolutionären Bewegung. In diesem Kontext sind meine Studien über die Arbeiteropposition in der Sowjetunion, über Petersburg als Laboratorium der Moderne, über die Diskurse der russischen Intelligenzia, das russische Berlin der 1920er Jahre und den großen Terror im Moskau des Jahres 1937 entstanden. Es wäre ganz seltsam, diese Arbeit als Versöhnungs- oder Verständigungsarbeit zu bezeichnen, als Mission oder als Opfer, das zu bringen war. Es war viel weniger und gleichzeitig unendlich viel mehr. Es war die Entdeckung eines Kontinents, den man nach und nach für sich erschloss, mit seinen ungeheuerlichen Menschenschicksalen, von denen wir, die in geordneten Friedens- und Wohlstandsverhältnissen aufgewachsen waren, uns kaum eine Vorstellung machen konnten. Es war diese Entdeckung der anderen Welt, einer anderen Geschichte, die es uns angetan hatte und die wir unseren Landsleuten zu Hause zu übermitteln versuchten. Das ganze heute in Mode gekommene, mitunter so aufdringliche Geschwätz von der notwendigen Vertiefung oder Aufrechterhaltung des Dialogs kann nur von Leuten kommen, die nie am Abenteuer dieser Begegnungen teilgenommen haben oder die die Organisation des Dialogs zur aparten Sache eines eigenen Berufs gemacht haben. Es gab diesen Dialog über die Mauer hinweg und durch den eisernen Vorhang hindurch immer. Er musste nicht erst von Diplomaten erfunden oder von Politikern, die sich ein Denkmal setzen wollten, inszeniert werden. Die Moskauer Küche der 1970er und 1980er Jahre war die Geburtsstätte eines nie abreißenden Palavers über Gott und die Welt, das in der Zeit der Perestroika dann hinaustrat in den öffentlichen Raum, ins Fernsehen, die Plätze der großen Städte, das Parlament, um später unter dem Regime Putins und der von ihm gleichgeschalteten Medien wieder an den Rand oder ins Ausland verbannt zu werden. Aufbruch und Sackgasse. Es gab zu dem Zeitpunkt, da die Sowjetunion sich auflöste, viele Gründe für die Befürchtung, dass es zu einer Katastrophe kommen könnte. Kaum ein Reich ist je ohne Gewalt von der Bühne abgetreten. Aber es gab ebenso viele Gründe, dass die Staaten, die aus dem zerfallenden Imperium hervorgegangen waren, unter ihnen die Russländische Föderation, es schaffen würden, zu einer neuen Form und zu einer neuen inneren Souveränität zu finden. Im Rückblick der Putin-Jahre, aus der Perspektive der vorläufigen Sieger, sind die 1990er Jahre allein die Zeit der Wirren, die wilden Jahre von Raub und Mord, totalem Orientierungsverlust, skrupelloser Enteignung des Staats- und Volkseigentums, von Mafia und Oligarchen, Ausplünderung und Kapitalflucht. Im Rückblick der Transitionstheoretiker ist es die Verfehlung eines an und für sich richtigen Programms, zu dessen Umsetzung es allein am richtigen Personal gefehlt habe. Zuversichtlich konnte stimmen, dass das Ende des Imperiums auch das Ende der Last des Imperiums mit sich brachte. Dass in einem geradezu bestürzend rasanten Aufholvorgang Lernprozesse abliefen, die unter den geordneten Verhältnissen westlicher Gesellschaften unmöglich gewesen wären. Dass Millionen von Menschen sich ihr Leben unter größtem Risiko und Opfer neu einrichteten, vom Euro-Remont der eigenen Wohnung, also einer Sanierung nach westeuropäischen Standards, bis zur Etablierung gänzlich neuer Berufszweige. Viel sprach dafür, dass das Land, das erschöpft und bis zum Äußersten gefordert war, es schaffe, den Absturz in den Bürgerkrieg zu vermeiden, eine neue Balance finde, Zeit gewinne für die Neueinrichtung des Lebens, die sich nicht im Hauruck-Verfahren oder durch eine Direktive von oben vollziehen konnte. Die Wildheit jener Jahre, im Straßenbild wie im Denken, in den privaten Verhältnissen wie im Durcheinander der Institutionen, war erschreckend. Aber kaum zu verstehen war auch, woher das Land die Kraft für die allenthalben zu beobachtenden gravierenden Veränderungen auch in der sogenannten Provinz nahm, ohne auseinanderzufallen. Die Stabilität, die Putin seit seinem Machtantritt dem Land versprochen hat, ist, so stellt es sich wenigstens im Nachhinein heraus, nur eine scheinbare. Gestützt auf den durch Öl- und Gasexporte ins Land strömenden Reichtum, dem keine wirkliche Modernisierung des Landes entspricht, und an eine Person gebunden, die in der gefährlichen Illusion lebt, ihr Schicksal sei identisch mit dem Schicksal Russlands. Die Sackgasse, in die Putin das Land mit seinem gegen die Ukraine vom Zaun gebrochenen Krieg geführt hat, ist für all jene, die an den Geschicken Russlands seit jeher Anteil genommen haben, mehr als nur eine jener Enttäuschungen, mit denen man sich als erwachsener Mensch gewöhnlich abzufinden hat. Wenn man die Kränkung, die in der unerwarteten und unsere eigene Lebenszeit sprengenden Wendung der Geschichte beschlossen liegt, hingenommen hat, kommt die befreiende Seite, die in jedem Akt der Zerstörung liegt, zum Tragen. Wir kommen in die Lage, noch einmal und aufs Neue über Russland nachzudenken. Fassungslosigkeit und Sentimentalität. Man tut sich schwer mit der neuen Situation, besonders in Deutschland. Putin hat das Undenkbare, Krieg gegen das Brudervolk, gewagt. Territoriale Integrität gilt nichts mehr. Truppen und Material werden über die Grenze geschafft. Tausende sind inzwischen getötet worden, Hunderttausende auf der Flucht. Aus der Millionenstadt Donetsk ist eine Geisterstadt geworden, terrorisiert von Freikorpsbanden aus Kriminellen, Ex-Tschetschenien-Kämpfern, russischen Hightech-Experten, Spetsnaz-Agenten und Leuten, die in Public Relation Karriere gemacht haben. Was als Blitzaktion gegen die Krim begann, ist in einen unerklärten Krieg übergegangen, dessen Ende nicht absehbar ist. Putin hat die Ukraine nicht in die Knie zwingen können, bisher jedenfalls nicht, eher umgekehrt. Wider Willen wurde er zum Geburtshelfer einer Nationsbildung, die unter weniger dramatischen Umständen vermutlich Jahrzehnte oder Generationen gedauert hätte. Aber nicht nur ist seine Rechnung nicht aufgegangen, sondern er hat Russland in eine Sackgasse geführt, in die ihn kein Embargo, kein Containment, keine Sanktionen und kein noch so böses Reich des Bösen je hätte führen können, eine Situation, in der niemand sagen kann, was als nächstes passieren wird. Von diesem Schock sind besonders jene betroffen, die sich ein Lebtag lang mit Russland und der Verbesserung der Beziehungen zwischen Deutschen und Russen befasst haben. Sie alle fragen sich, ob sie nicht etwas überhört oder übersehen, sich selbst und anderen sogar etwas vorgemacht haben und sich jetzt am Ende ihr Scheitern eingestehen müssen. Einige behaupten, sie hätten alles kommen sehen. Ich gehöre nicht dazu. Viele haben noch die Rede Putins im Deutschen Bundestag im September 2001 im Ohr, vielleicht nicht ohne innere Bewegung. 2005 hatte Putin das Ende der Sowjetunion als die »größte geopolitische Katastrophe des 20. Jahrhunderts« bezeichnet, was einige bereits stutzig gemacht hatte, und auf der Sicherheitskonferenz in München 2007 hatte er eine Rede gehalten, die von Teilnehmern als schockierend, ja als »Rückkehr in den Kalten Krieg« charakterisiert worden ist. Die Reden sind inzwischen tausendfach analysiert, auf ihre rhetorischen Qualitäten und semantischen Nuancen hin untersucht worden. Zu Recht. Die Rede im Bundestag, gehalten an einem Ort, an dessen Wänden die Inschriften der Rotarmisten vom Endkampf um Berlin sorgfältigst restauriert worden waren, erfasste ein Momentum, in dem vieles zusammenkam. Die Tatsache, dass ein russischer Präsident überhaupt im deutschen Parlament sprach, dass er Wert darauf legte, seine Rede in der Sprache Schillers und Goethes zu halten, obwohl er als Knabe in Leningrad aufgewachsen war, der Stadt, die noch gezeichnet war von der Blockade durch die deutsche Wehrmacht und in der er seinen Bruder verloren hatte. Es redete ein russischer Präsident, der mit einem Schlag alle Vorurteile zu widerlegen schien, die wegen seiner Spionagetätigkeit in Dresden in den Köpfen spukten, und der sich schon von seiner physischen Konstitution her von der sprachunmächtigen Gerontokratie der Sowjetfunktionäre krass unterschied. Von dieser Stelle aus an die deutsch-russischen Tragödien im 20. Jahrhundert zu erinnern, sogar von Lehren aus der Doppelerfahrung des deutschen und sowjetischen Totalitarismus zu sprechen und sodann einen Horizont zu eröffnen, in dem endlich alle Konflikte ausgeräumt und Zukunftsaufgaben angepackt werden könnten, von denen Unternehmer, Ingenieure, Banker, Künstler und Museumsdirektoren schon seit Jahren geträumt hatten, all das war beeindruckend und hatte viel für sich. Alle Widersprüche und Widerstände schienen sich aufzulösen in einer Sphäre des wechselseitigen Verstehen-Wollens und Verstehen-Könnens. Es ist auch im Nachhinein nicht schwer zu verstehen, warum die Rede immer wieder von Beifall unterbrochen wurde, der am Ende in Standing Ovations überging. Ein Gefühl der Dankbarkeit für Russlands Anteil am Gelingen der Wiedervereinigung spielte hierbei eine Rolle, immer grundiert vom Schuldgefühl der Deutschen gegenüber den Russen, die mehr als verständliche Sehnsucht nach Frieden nach einem Jahrhundert entsetzlicher Gewalt, die Vorstellung, dass sich alle Probleme, und seien sie noch so groß, im Gespräch würden lösen können. Hier ist fast schon das Gesamt von Stimmungen und Erwartungen beschrieben, das bis heute wie ein mentaler Block, nun schon nostalgisch und oft rührselig kitschig, fortwirkt und bis hin zu der festen Überzeugung reicht, dass die Deutschen und der Westen mit der Zurückweisung von Putins Liebeswerben die Zukunft verspielt hätten. Putins Auftritt auf der Münchner Sicherheitskonferenz 2007 wurde als Rückkehr eines selbstbewusst auftrumpfenden Russlands empfunden, als er dem Westen, vor allem den USA, die Leviten las, indem er den Westen der moralischen Doppelstandards, des Wortbruchs und der Verwilderung des Umgangs mit internationalen Normen beschuldigte und die USA des Strebens nach unipolarer Weltordnung und Weltherrschaft zieh. Eine Weltmacht, die selber Schwierigkeiten hatte, mit der neuen Weltunordnung, mit dem Ende der alten bipolaren Welt klarzukommen, bot dafür genug Angriffsflächen. Vor allem den Irakkrieg der von George W. Bush geführten Allianz, der mit einer Täuschung der Weltöffentlichkeit begonnen hatte. Seither ist Putin der Mann, der es dem Westen zeigt, vor allem aber den Amerikanern, die angeblich hinter allem stehen. Er ist der Mann, hinter dem sich alles schart, was gegen die Arroganz der Macht, gegen Amerika und überhaupt gegen die Globalisierung und ihre Folgen ist. Er ist der Rächer für all jene, die sich selber als Opfer sehen, von Konsumterror, Hollywood-Filmen, NSA oder sogar einer missglückten deutschen Wiedervereinigung. Zusammengenommen läuft das auf das Narrativ hinaus, dass der Westen die Verantwortung für die Ukraine-Krise trage und Russland Opfer der aggressiven Politik des Westens, der NATO sei. Demütigung und Failing Man. Aber das große Russland ist nicht Opfer, so sehr Putin sich dazu stilisieren möchte. Die Erniedrigung und Demütigung, von der er immer wieder spricht und aus der er demagogisch Kapital schlägt, ist nicht durch Einkreisung und Bedrohung von außen erzeugt, sondern durch die beschämende Situation im größten Land der Welt, das sich unter Putin als unfähig erweist, die notwendigen Schritte ins 21. Jahrhundert zu tun. Wer die chaotischen, an darwinistische Überlebenskämpfe erinnernden Zustände im Russland der 1990er Jahre miterlebt hatte, konnte die Sehnsucht nach Ruhe und Ordnung der Bevölkerung nur zu gut verstehen. Die sogenannten Eliten waren damit beschäftigt, sich in einem geschichtlich beispiellosen Vorgang das Volkseigentum unter den Nagel zu reißen und ihre Reichtümer ins Ausland zu schaffen, in den 1990ern vor allem die Oligarchen, in den 2000ern Geheimdienstleute und Angehörige der Machtapparate, die sich zum neuen Adel erklärt hatten. Zypern, die City of London, die Immobilienhändler an der Côte d'Azur, die Offshore-Zonen, sie alle haben von deren Geldströmen gelebt. Ja, man konnte es sehen, dass etwas nicht stimmte an der neuen Stabilität, die mit der Gleichschaltung der Medien einherging. Nirgends war der Reichtum so maßlos und so schamlos zur Schau gestellt worden wie in Moskau. Es herrschten Zustände, wie man sie sonst nur aus Ländern der Dritten Welt kannte. Gespenstischer Luxus in der Metropole und Rückfall in die Wegelosigkeit draußen im weiten Land. Als von Marx aufgeklärter Mensch wusste man, dass auch im Westen das Kapital in seiner ursprünglichen Akkumulation mit Blut und Dreck auf die Welt gekommen war und Generationen brauchte, bis es sich zivilisiert hatte. Als regelmäßiger Besucher des Landes konnte man auch sehen, wie es punktuell vorwärts ging, wie Russland ein normales Land wurde, schöpfte daraus seine Zuversicht, dass auch der Rest des Landes es schaffen würde, aus eigener Kraft und ohne die Rezepte der Chicago Boys. Aber der Reichtum, der dem Land in einer glücklichen globalen Konjunktur des Öl- und Gasbooms zufloss, floss nicht in die Modernisierung des Landes, nicht in die Erneuerung eines Jahrhundertbauwerks wie die Transsibirische Eisenbahn oder den Neubau von Hochgeschwindigkeitsstrecken, Technoparks und Kommunikationsnetzen. Nie haben so viele Menschen Russland verlassen wie in den letzten 10 Jahren. Ein beispielloser Exodus von hochqualifizierten jungen Menschen, die für sich keine Chance im eigenen Land sehen. Nicht einmal die russische Immigration nach 1917 führte zu einem vergleichbaren Brain Drain. Millionen von Menschen, wiederum meist aus den größeren Städten, sind in den letzten 20 Jahren als Touristen oder Geschäftsleute im Ausland gewesen und haben mit eigenen Augen gesehen, was man in einem Jahrzehnt an Infrastruktur, Service und Geschäftskultur schaffen kann. Besonders schockierend war für russische Touristen die Erfahrung des chinesischen Wirtschaftswunders. Die 1990er Jahre waren eine Zeit der Wirren, in der sich alle Sicherheiten in Luft aufgelöst hatten, mit Abstürzen und beispiellosen Karrieren. Wut, Enttäuschung, Desorientierung, Feindbedarf gab es in einem Land, in dem die Oligarchen und Bürokraten ungestraft tun und lassen konnten, was sie wollten, in dem Stabilisierung so viel hieß wie Gleichschaltung, Machtvertikale, Umverteilung des Eigentums zugunsten einer zügellosen Kleptokratie. Hass und Neid, das gab es im Überfluss. Zu Recht haben die Meinungsforscher festgestellt, dass es ein tiefes Gefühl der Demütigung und Erniedrigung gab. Nur hat dies kaum etwas mit so fernliegenden Dingen wie NATO oder EU oder Obamas spitzer und unnötigerweise beleidigenden Bemerkung »Russia is a regional power« zu tun, sondern eben damit, in einem Land zu leben, in dem tüchtige und energische, gut qualifizierte Leute keine Chance haben und weggehen, weil es keine Aussicht gibt, dass sich etwas in Richtung Mitsprache und Rechtssicherheit ändern lässt. Die sogenannte Ukraine-Krise ist zuerst eine Russland-Krise. Diese hat eine Regierung herbeigeführt, die der säkulären Aufgabe, das Land zu modernisieren, nicht gewachsen war. In einer kleinen, chirurgisch präzisen Aktion, die Krim zu besetzen, erwies sich als einfacher, als die Autobahn zwischen Moskau und St. Petersburg fertigzustellen. Im deutschen Russland-Diskurs spielt die Lage innerhalb Russlands kaum eine Rolle, obwohl es hierzu weder an Wissen, Kenntnissen noch Literatur fehlt. Es ist einfacher, Putins Politik als Reaktion und Folge von äußerer Bedrohung, Einkreisung, Containment, NATO-Erweiterung und so fort zu deuten, als nachvollziehbares Wirken eines von Phantomschmerzen gepeinigten Landes, kurzum, als die Schuld anderer, des Westens, Amerikas vor allem. Man muss in dieser Diskussion auch gar nichts über Russland wissen. Der überforderte Westen. Ukraine. Terra incognita. Auch über die Ukraine muss man in diesen Debatten nichts wissen, wenn sie überhaupt vorkommt. Die Ukraine, immerhin das flächenmäßig zweitgrößte Land in Europa mit rund 45 Millionen Einwohnern, ist ein seit 1991 unabhängiger Staat, aber auf der mentalen Landkarte der meisten Deutschen existierte sie bis in die jüngste Zeit gar nicht, es sei denn als ehemals russische, dann sowjetische Provinz. Bis in die jüngste Zeit galt das Ukrainische nicht als eigenständige Sprache, sondern eher als eine nicht ganz vollwertige Abart, als ein Dialekt des Russischen. Man konnte oder wollte in Deutschland dazu irgendwie nicht verstehen, dass man russischsprachiger Ukrainer sein kann und dass das Land überhaupt zweisprachig ist wie kaum ein anderes in Europa. Die Deutschen wissen viel über die Verbrechen der Deutschen in der Sowjetunion, aber Schuld empfinden sie lediglich gegenüber Russen, so als gäbe es nicht Millionen von ukrainischen Rotarmisten, Millionen ukrainischer Ostarbeiter, ganz zu schweigen von der Shoah auf ukrainischem Territorium. Ukraine. Das war bis vor kurzem im Horizont der meisten Deutschen nichts weiter als Peripherie, Hinterhof, Glacis, Einflusssphäre, Pufferzone und Objekt anderer, kein Subjekt, das eine eigene Vorstellung von seiner Geschichte hat und sein Leben einrichten kann, wie es will und wie es jeder anderen Nation zugestanden wird, ohne Wenn und Aber. Die geschichtliche Erfahrung der Völker zwischen Russland und Deutschland, Polen und Balten vor allem, gilt in diesem Diskurs immer noch wenig, wenn man sie nicht überhaupt als Idiosynkrasie abtut, die sie in die Ecke von Hysterikern, unfähig zur Realpolitik, rückt. Wenn man dem Westen oder der EU etwas vorwerfen kann, dann nicht, dass sie sich übermäßig für die östlichen Nachbarn engagiert hätte, sodass diese eher als eine Zumutung empfunden wurden, die den Zusammenhalt Europas und der Europäischen Union, besonders in Zeiten der inneren Krise, gefährdeten. Nicht nur die EU-Außenbeauftragte Lady Ashton war 2013 von der Ukraine-Krise überfordert. Zu lange wurde, wie zur Selbstberuhigung, das Mantra von der Transformationsgesellschaft, also vom automatisch zwangsläufigen Übergang von Plan zu Markt, von Diktatur zu Demokratie heruntergebetet, während die Geschichte in einer Zeit der Wirren längst ihre ganz anderen Wege ging. Jahrzehntelang hatte man sich über die Überholtheit der Geopolitik mokiert, jetzt hieß es plötzlich »Geography matters«. Überrumpelt waren auch jene kritischen Kritiker, die sich längst schon von der Geschichte großer Männer verabschiedet hatten, nun aber mit dem Aufstieg eines Mannes konfrontiert waren, der Eskalationsdominanz demonstrierte, das mächtigste Militärbündnis der Welt vor sich hertrieb und virtuos und pointensicher auf der medialen Klaviatur spielte. Europa war nicht nur nicht auf die neue Form des Krieges vorbereitet, es ist bis jetzt auch in der Hinterhand gegenüber dem im großen Maßstab angelegten Information War Putins. Man redet von der Rückkehr zum Kalten Krieg, während doch der kleine, lokale, nichtlineare, sogenannte hybride Krieg bereits im Gange ist. In den Talkshows sitzt niemand, der von militärisch kompetenter Seite erklären könnte, was da militärisch vor sich geht. Wer sich informieren will, erfährt in den Tiefen des Internets mehr als durch die Auskünfte der dafür zuständigen und dafür vom Steuerzahler finanzierten Aufklärungsdienste. Während europäische Experten gerade die Geopolitik entdecken, geht es in Wahrheit bereits um etwas, was man bisher nie gehört hatte und einem doch irgendwie bekannt vorkommt. Die alt-neue Kombination von Volk und Boden, von Territorium und Ethnos, die als völkisch-imperiale Mischung schon einmal eine verheerende Explosivkraft entfaltet hatte. Aber nichts anderes hatte Putin am 18. März 2014 verkündet. Dass überall, wo Russen und russischsprachige Menschen lebten, Russland sich berechtigt und verpflichtet fühle, einzugreifen. So etwas hatte man von deutschen Freikorps in der Zwischenkriegszeit gehört. Wo wir sind, ist Deutschland. Und es bleibt jedem überlassen, sich auszumalen, wo das sein könnte. Im Baltikum, in Moldawien, in Georgien, vielleicht sogar Deutschland, wo immerhin mehr als 3 Millionen Menschen russischer Sprache und Hunderttausende mit russischen Pässen leben. Information War. Seit der Okkupation der Krim ist nicht nur die wie selbstverständlich daherkommende dreiste Lüge in die russischen Fernsehkanäle eingewandert, sondern überhaupt soll uns klargemacht werden, dass es einen Unterschied zwischen Facts und Fiction, zwischen Wahrheit und Lüge nicht mehr gibt. Putins Medienleute sind nicht nur mit dem Idiom der Postmoderne vertraut, sondern auch mit den Werten des heiligen Russland. Die Europäische Union mit ihren 28 Mitgliedern wird als heterogenes, zu geschlossener Aktion nicht fähiges Gebilde lächerlich gemacht, das nicht einmal stark genug sein soll, zu seinen eigenen Werten zu stehen und sich militärisch zur Wehr zu setzen. In seiner Rede an die Nation hat sich Putin als der Verteidiger der wahren europäischen Werte in Szene gesetzt und sich zum Sprecher und Anführer einer neuen Internationale gemacht, die die deutsche Linke ebenso an Bord nimmt wie die nationalistische Rechte in Frankreich, die alle Kräfte zusammenführt, wenn sie nur genügend antieuropäisch und erst recht antiamerikanisch sind, die keine Scheu hat, antisemitische und neonazistische Figuren nach Moskau einzuladen, während auf den staatlichen Fernsehkanälen der Kampf gegen die faschistische Junta in Kiew propagiert wird. Jeder hat die Wahl zwischen Putins Russland und einem anderen Russland, das es aller nationalistischen und chauvinistischen Mobilmachung zum Trotz auch gibt. Dass die wenigen Kanäle und Räume, in die es abgedrängt ist, verteidigt und dass dem Druck des Mobs, der auf Agenten und Vaterlandsverräter losgelassen wird, standhält. Wortmeldung des anderen Russland. Die Annexion der Krim wurde zu einem Katalysator für die Spannung innerhalb der russischen Intelligenzia. Vertreter der russischen Bildungsschicht reagierten mit zwei Aufrufen, einem zustimmenden und einem ablehnenden. Noch vor der großen Rede Putins am 18. März 2014, in der er ausführlich die Annexion gerechtfertigt hatte, hatten Vertreter des russischen Kulturlebens eine Erklärung zur Unterstützung der Position Putins zur Ukraine und zur Krim veröffentlicht. Darin hieß es: In den Tagen, in denen sich das Schicksal der Krim und unserer Landsleute entscheidet, können die Kulturvertreter Russlands nicht gleichgültig und mit kaltem Herzen zusehen. Unsere gemeinsame Geschichte und gemeinsamen Wurzeln, unsere Kultur und ihre geistigen Quellen, unsere Grundwerte und die Sprache haben uns für immer vereint. Wir wollen, dass die Gemeinschaft unserer Völker und unserer Kulturen eine feste Zukunft hat. Daher erklären wir entschieden unsere Unterstützung für die Position des Präsidenten der Russländischen Föderation zur Ukraine und zur Krim. Unterzeichnet hatten über 500 Persönlichkeiten. Darunter sind einige auch außerhalb Russlands bekannte Künstler und Kulturschaffende, wie der Bratschist Juri Baschmet, der Dirigent Valery Gergiev, der Dokumentarfilmer Stanislav Gavuchin, Yusif Kobson, ein unionsweit bekannter Schlagersänger, der Moskauer Architekt Michail Pasochin. In individuellen Stellungnahmen wurden auch Gründe für die Unterstützung der putinschen Politik genannt. Viele kommen aus gemischten Familien, des sowjetischen Vielvölkerreiches. Viele hätten schlimme Erfahrungen mit dem ukrainischen Nationalismus gemacht und viele wendeten sich gegen die faschistische Politik der Kiewer Führung. Eine andere Position formulierten in der Nowaja Gazeta vom 13. März 2014 die Schriftstellerin Ludmila Ulitskaya und der Menschenrechter Lev Ponomajov. Darin heißt es: Unser Land findet sich wieder in einem hochgefährlichen Abenteuer. Unter der Losung »Verteidigen wir die Russen auf der Krim, aber auch alle Ukrainer gegen die neue, illegitime, faschistische Macht in der Ukraine« hat bereits die faktische Annexion der Krim stattgefunden. Grob verletzt ist das internationale Recht, zerstört sind die Prinzipien der europäischen Sicherheit und Stabilität. Russland schlittert zielstrebig in einen neuen Kalten Krieg mit dem Westen, dessen Konsequenzen unmöglich vorherzusagen sind. In allen staatlichen Massenmedien Russlands ergießen sich unaufhaltsame Ströme von Lüge und Desinformation, aber ebenso entwickelt ist die ohrenbetäubende Propagandakampagne gegen alle, die versuchen, die Rechtmäßigkeit der Handlungen der Behörden in Frage zu stellen, auf ihre unheilvollen Konsequenzen für das Land, für das Volk hinzuweisen. Alle, die nicht zustimmen, werden pauschal verleumdet, als fünfte Kolonne und als Faschisten bezeichnet. Und Menschen, die nicht einverstanden sind, gibt es zuhauf. Man muss nur die unzensierten Massenmedien aufzählen oder die zahlreichen Stellungnahmen in den sozialen Netzen, um zu sehen, dass Politologen, Ökonomen, Menschen, die sich professionell mit der Außenpolitik befassen und auch einfache Leute mit einem irgendwie sozialen Empfinden davor warnen, dass sich Russland auf eine regelrechte Katastrophe zubewegt, eine ökonomische, politische, humanitäre. Mit Stellungnahmen gegen den Krieg sind Schriftsteller des russischen PEN-Zentrums, der Menschenrechtsrat, der die wichtigsten Führer der bekanntesten Bürgerrechtsorganisationen vereint, Filmemacher, Wissenschaftler, Ökologen, Rockstars. Grebenschikow, Makarewitsch, Schewtschuk, Butusow und viele andere. Unterzeichnet war der Aufruf von rund 250 Vertretern des Kulturlebens, unter ihnen zahlreiche Mitglieder der Akademie der Wissenschaften, Regisseure, bekannte Bürgerrechtler wie die Veteranen der Dissidentenbewegung Lyudmila Alexejewa und Sergei Kowaljow, die Schriftstellerin Ala Bossar, die Dichterin Alina Vituchnowskaja, Wladimir Sorokin, Wladimir Wojnowitsch, Alexander Genis, Viktor Jerofejew, der Soziologe Boris Dubin, die Verlegerin Irina Prochorowa, die Regisseure Mark Grossowski und Elda Razjanov, die Wirtschaftswissenschaftlerin Irina Jasina, die Literaturwissenschaftlerin Marietta Chudakova. Auffällig ist die Anzahl prominenter Schriftsteller und der hohe Anteil von Repräsentanten der alten Bürgerrechts- und Dissidentenbewegung. Viele von ihnen hatten sich bereits in der Protestkampagne gegen die Wahlfälschung auf dem Balotnaja-Platz engagiert, und viele von ihnen sind auch nach dieser Erklärung aktiv geblieben. Etwa auf der von Chodorkowski in Kiew organisierten Konferenz von russischen und ukrainischen Intellektuellen. Charakteristisch für die Stimmung, die Courage ist die Stellungnahme von Ludmila Ulitskaya, die in einem Essay im Spiegel schrieb: »Ich lebe in Russland. Ich bin eine russische Schriftstellerin jüdischer Herkunft und christlicher Prägung. Mein Land hat gegenwärtig der Kultur, den Werten des Humanismus, der Freiheit der Persönlichkeit und der Idee der Menschenrechte, einer Frucht der gesamten Entwicklung der Zivilisation, den Krieg erklärt. Mein Land krankt an aggressiver Unbildung, Nationalismus und imperialer Großmannssucht. Ich schäme mich für mein ungebildetes und aggressives Parlament, für meine aggressive und inkompetente Regierung, für die Staatsmänner an der Spitze, möchte gern Supermänner und Anhänger von Gewalt und Arglist. Ich schäme mich für uns alle, für unser Volk, das seine moralische Orientierung verloren hat. Die Kultur hat in Russland eine schwere Niederlage erlitten, und wir Kulturschaffenden können die selbstmörderische Politik unseres Staates nicht ändern. Die intellektuelle Gemeinschaft unseres Landes ist heute gespalten. Wie zu Beginn des Jahrhunderts äußert sich erneut nur eine Minderheit gegen den Krieg. Mein Land bringt die Welt mit jedem Tag einem neuen Krieg näher. Unser Militarismus hat bereits in Tschetschenien und Georgien die Krallen gewetzt, und nun trainiert er auf der Krim und in der Ukraine. Leb wohl, Europa. Ich fürchte, wir werden nie zur europäischen Völkerfamilie gehören. Unsere große Kultur, unser Tolstoi und unser Tschechow, unser Tschaikowski und unser Schostakowitsch, unsere Maler, Schauspieler, Philosophen und Wissenschaftler konnten die Politik der religiösen Fanatiker und der kommunistischen Ideen in der Vergangenheit ebenso wenig verhindern wie die der machtbesessenen Wahnsinnigen heute. 300 Jahre lang haben wir uns aus denselben Quellen genährt. Es waren auch unser Bach und unser Dante, unser Beethoven und unser Shakespeare, und nie die Hoffnung aufgegeben. Heute können wir russischen Kulturschaffenden, der kleine Teil von ihnen, zu dem ich gehöre, nur noch eines sagen: Leb wohl, Europa! Der Bestsellerautor Boris Akunin hatte sich ebenfalls von Putins Russland distanziert. Er war sogar vorübergehend nach Frankreich gegangen. Jeder hat sein eigenes Russland. Mit Putins Russland habe ich aber keine Berührungspunkte. Alles daran ist mir fremd. Und in der Zeit einer allgemeinen Verstandestrübung hier zu sein, fällt mir schwer. Ich möchte zwar nicht emigrieren, aber ich werde den größten Teil meiner Zeit außerhalb Russlands verbringen. Einem Nüchternen ist es nicht wohl unter einem Dach mit einem Betrunkenen. Ich werde von Zeit zu Zeit vorbeikommen, um zu sehen, ob die Zecherei zu Ende geht. Seit immer mehr Künstler und Intellektuelle im Ausland leben, mehren sich auch da die Stimmen gegen die innerrussische Entwicklung, wie die Stellungnahmen der in Berlin lebenden Wladimir Sorokin und Michail Rüklin zeigen. Die Antworten ließen nicht auf sich warten. Inzwischen gehört die Diffamierung unabhängiger Positionen als fünfte Kolonne zum guten Ton in den staatlichen Medien, und nach der Ermordung Boris Nemtsovs am 27. Februar 2015 sind Todesdrohungen keine Seltenheit mehr. Die Ukraine auf der Mental Map der russischen Intelligenz. Nach meiner Einschätzung ist auch die russische kritische Intelligenz von der Aggression gegen die Ukraine überrumpelt worden. Die Verlegerin Irina Prochorowa fragte sich erstaunt: Wer klaren Kopf bewahrt hat, stellt sich zum 100. Mal dieselben quälenden Fragen. Was ist nur mit uns passiert? Wie können gebildete, kultivierte Menschen voller Euphorie »Die Krim gehört uns« rufen? Wie konnten wir zulassen, dass zwei befreundete Völker zu Todfeinden wurden? Man könne sich dies nicht allein durch die Medienpropaganda erklären. Hier seien »verborgene emotionale Seiten der gegenwärtigen Gesellschaft« angeschlagen, ein kollektives Trauma, geboren aus der Angst vor dem Bürgerkrieg und dem Zusammenprall prinzipiell unterschiedlicher Mentalitäten. Es ist nicht so, dass die russischen Intellektuellen sich seit der Unabhängigkeit der Ukraine intensiv mit diesem neuen, unabhängigen Staat, der dort entstehenden Nation und mit allem, was damit zusammenhängt, beschäftigt hätten. Es gab so etwas wie eine Mental Map der Ukraine, die ich so umreißen würde. Die Ukraine wurde als Land, als Landschaft, als ein Volk mit einer spezifisch gefärbten Mundart wahrgenommen, aber nicht eigentlich als souveräner Staat. Anders als die baltischen Republiken, die sich hinter ihre nicht-slawischen Sprachen verschanzten, war die Ukraine, obwohl sie eine eigene Sprache hat, irgendwie sprachlich offen. Die familiären Bande waren eng. Es gab kaum eine Familie in Russland, die nicht irgendwie, irgendwann mit der Ukraine verbunden gewesen wäre. Es gab so etwas wie eine natürliche familiäre Kohabitation, die durch den Raum des Imperiums ermöglicht worden war, mit allem, was dazugehört: Lebensläufen, Biografien, Bildungswegen und unionsweiten Netzwerken persönlicher Beziehungen. So wenig die Ukraine als eigener Staat wahrgenommen wurde, so wenig auch deren Zentren als wirkliche Hauptstädte. Sie waren so etwas wie Unterzentren, Provinz. Alle Reisen nach Kiew gingen über Moskau. Gateway to the Empire. Da Kiew, Odessa, Charkiw und andere Städte russischsprachig sind, musste man sich nie wie im Ausland fühlen. Es blieb die Differenz der Landschaften, die differente Tönung und Stimmung, die die russischen Intellektuellen, nicht nur sie, genossen. Die Krim war der russische Sehnsuchtsort schlechthin, der nach dem Ende der Sowjetunion abgelöst wurde von Antalya, Teneriffa, der Côte d'Azur. Die Krim war ein Lieu de mémoire, allererste Ordnung für Intellektuelle. Maximilian Woloschins Cocktibel, Tschechows Sommerhaus in Jalta, Insel Krim, ein utopischer Roman von Wassili Aksjonow, erst das Juwel des Imperiums, dann die Rote Riviera, die es, was den landschaftlichen Zauber anging, leicht mit den Küsten des Mittelmeers aufnahm. Ort des Kriegsruhms, Sewastopol, zuerst im Krimkrieg, dann im Zweiten Weltkrieg. Die Eisenbahnlinien gingen über die Republikgrenzen hinweg. Man kannte deren Destinationen von Kindesbeinen an. Artek, Musterlager für die jungen Pioniere. Was in diesem Krimbild meist fehlte, waren die Krimtschane selbst, die Krimbewohner, die nicht nur russisch waren, sondern eben jene gemischte Bevölkerung aus Tataren, Juden, Griechen, Italienern, Ukrainern. Was in diesem Bilde fehlte, war insbesondere die viel längere Geschichte der tatarischen Krim und der Kollektivdeportation der Krim-Tataren 1944 nach Zentralasien. Die westliche Ukraine, also Lemberg und Tschernowitz, das war für Moskauer Intellektuelle der Westen. Etwas, was es im Russischen Reich nicht gab. Ein Stück Mitteleuropa mit Magdeburger Stadtrecht, polnischen Friedhöfen und Magnatensitzen. Kiew, das war in dieser Wahrnehmung die unvergleichlich gelegene Stadt hoch über dem Dnepr, die Sophienkathedrale, das Höhlenkloster, der Kreschjatyk in einer nach dem Krieg wieder auferstandenen Stadt. Der Donbass war, überall noch spür- und sichtbar, das alte Zentrum der Schwerindustrie erst innerhalb des Reiches, dann der Union. Zu diesem Bild gehörte tatsächlich auch der Donbass. Aber nicht so sehr als Zentrum einer einst lebendigen proletarischen Kultur, sondern eher als hoffnungslos veralteter und heruntergekommener, als nicht mehr zu rettender Dinosaurier einer vergangenen industriellen Epoche. Die Großbaustellen, der Staudamm von Dnjepragess, das Charkiwer Traktorenwerk, die Bewässerungsanlagen, waren auf dieser Mental Map des Sowjetbürgers nicht so sehr mit der Ukraine verbunden, als vielmehr mit der sowjetischen Industrialisierung. Und so wie Terror und Gewalt bezogen auf das ganze postsowjetische Russland unterbelichtet, ja tabuisiert geblieben waren, so galt dies erst recht für die Opfer der Kollektivierung auf ukrainischem Territorium. Warum sollte man über den Holodomor als einer spezifisch ukrainischen Erfahrung sprechen, wo der Kollektivierung und der Hungersnot doch auch Millionen russischer Bauern und kasachischer Nomaden zum Opfer gefallen waren. Zwar gab es Babi Yar, aber der Genozid an den Juden war für Jahrzehnte hinter der Formel von den Verbrechen der Faschisten an friedlichen Sowjetbürgern unkenntlich gemacht. Ja, ich würde es so formulieren, die Ukraine existierte in den Köpfen der Intelligenzia, wie der sowjetischen Bevölkerung generell, nicht als eigene Nation mit einer eigenen Geschichte und Staatlichkeit, sondern als eine Landschaft mit einem irgendwie besonderen Dialekt. Darüber hinaus gab es so etwas wie einen Generalverdacht, dass jedes Bestehen auf einer eigenständigen ukrainischen Identität, auf Ukrainizität, von übel, ja, nationalistisch sei. Nicht einmal ein so subtiler und dissidentischer Lyriker wie Josef Brodsky war frei von diesem Ressentiment, wie sein Gedicht »Auf die Unabhängigkeit der Ukraine« von 1994 zeigte. Russlands Aggression gegen die Ukraine hat nicht nur die so engen Beziehungen zwischen Russen und Ukrainern für lange Zeit beschädigt, ja zerstört. Es wird Generationen dauern, um über diesen mutwillig aufgerissenen Graben wieder hinwegzukommen. Putin ist auch der große Zerstörer der von Russen wie Deutschen geleisteten Arbeit einer Verständigung nach der Katastrophe, die von deutschem Boden ausgegangen war. Den Deutschen steht es frei, ob sie sich mit Putin-Russland zusammentun wollen oder jenen die Treue halten, die in der Verteidigung der Integrität der Ukraine und der Revolution der Würde auch jenes Russland, das nach Putin kommen wird, verteidigen. Sich ein Bild machen. Die Ukraine entdecken. Als ich im Mai 2014 Schriftsteller, Intellektuelle und Künstler aus mehreren europäischen Ländern in Kiew zu der von Timothy Snyder und Leon Wieseltier initiierten Konferenz Ukraine – Thinking Together einfanden, war dies für die meisten Teilnehmer der erste Besuch in der Hauptstadt des zweitgrößten europäischen Staates. Die Konferenz mit ihren ausgezeichnet vorbereiteten Anhörungen und Debatten fand statt im Gebäude der Diplomatischen Akademie, vor der Revolution des Jahres 1917 einmal Gymnasium, außen mit klassizistischer Fassade, innen mit teilweise neogotischem Schmuck. Das Gebäude liegt an der Längsseite des Platzes vor dem Michaelskloster, dessen blau-weißer Komplex mit den goldenen Kuppeln, in den 1930er Jahren gesprengt, nach der Unabhängigkeit der Ukraine wieder aufgebaut worden ist. Schräg gegenüber liegt das Gerichtsgebäude, das 1913 Schauplatz des berüchtigten Baileys-Prozesses war, der enormes Aufsehen erregt hatte und mit einem Freispruch für den Angeklagten endete, welcher der bürgerlichen Öffentlichkeit einen Sieg gegen den Antisemitismus im späten Zarenreich brachte. Noch immer waren vor dem Michaelskloster Reste der Barrikaden und der Zeltstätte des Maidan zu sehen. Das Kloster war in den Tagen der Gewalt zum Lazarett für verwundete Demonstranten umfunktioniert worden. Um das Denkmal für die heilige Olga sammelten sich Touristen. Krim-Tataren hielten eine Solidaritätskundgebung für ihre Landsleute auf der russisch besetzten Krim ab. Über dem weiten Platz lag Frühlingsluft. Die Leute saßen im Café, das Leben schien sich, obwohl überall noch die Brandspuren zu sehen und der Brandgeruch nicht verflogen war, normalisiert zu haben. Ein anderer Tagungsort der Konferenz war die Petro Mohyla Akademie im Podil, der Unterstadt von Kiew, am Dnjepr-Ufer gelegen, bis ins 19. Jahrhundert hinein selbstständige Stadt, Stadt der Handwerker und Kaufleute, ein Zentrum des jüdischen Kiew, heute eines der belebtesten Viertel der Hauptstadt mit vielen Studenten, Künstlern, Mittelstand. Ein Viertel, dem man ansieht, dass es in nächster Zukunft alle Phasen der Gentrifizierung durchlaufen wird. Auf dem Weg von der Ober- in die Unterstadt öffnet sich ein atemberaubender Blick auf den Dnepr und auf die Stadtteile auf dem Ufer gegenüber. Die Konferenz bot mit ihrem dichten Programm eine ausgezeichnete Einführung in die Probleme, die seit dem Ausbruch der Ukraine-Krise viele Europäer beschäftigten. Was ist von dem Vorwurf der Diskriminierung der Russen und der russischsprachigen Bürger der Ukraine zu halten? Welche Rolle spielen die Nationalisten und Rechtsextremisten? Wie ist die Lage im Donbass? Wie stehen die religiösen Gemeinschaften, besonders die jüdischen Gemeinden in der Ukraine, zum Maidan? Alles Fragen, die die aus der Ferne Angereisten bewegten und für deren Beantwortung sie hochkompetente Gesprächspartner fanden. Josef Siesels von der jüdischen Gemeinde, Vertreter der ukrainischen Orthodoxen und der Unierten Kirche, Journalisten, die aus Luhansk und Donetsk gekommen waren, Bürgerrechtler aus Charkiw. Die Gewaltaktionen der Separatisten in der östlichen Ukraine waren bereits im Gange. In wenigen Wochen sollten die Präsidentenwahlen abgehalten werden. Thinking Together brachte an den Tag, wie groß der Nachholbedarf an Wissen auch bei gewöhnlich gut informierten und engagierten Leuten war. Auf den Podien saß mit Carl Bildt ein ehemaliger schwedischer Außenminister, Roger Cohen, der für die New York Times lange vom jugoslawischen Kriegsschauplatz berichtet hatte, Adam Michnik, der kämpferische, in seinem Engagement nicht nachlassende Aktivist der polnischen Bürgerrechtsbewegung, Bernard-Henri Lévy und Bernard Kouchner aus Paris, Fürst Karel Schwarzenberg, der Vertraute und Kampfgefährte Václav Havels, Wolf Biermann, Slavenka Drakulic, die literarisch den nationalistischen Furor in Jugoslawien erfasst hatte, und aus Moskau der Schriftsteller Viktor Jerofejew, außerdem der Veteran der Bürgerrechtsbewegung Alexander Podrabinek. Es war merkwürdig. Die Ukraine, die im Verlauf der letzten Monate zu einem internationalen Brennpunkt, zu einem Hotspot geworden war, war faktisch immer noch ein großes, unbekanntes Land, ein weißer Fleck, ein unbeschriebenes Blatt Papier, auf dem nun nach und nach Zeichen, Orte, Grenzlinien eingetragen wurden. Mit einem gewissen Erschrecken stellte man fest, dass es von diesem großen Land im Osten Europas kein Bild, kein Gesicht gab. Wie kann man, wenn dieser Eindruck stimmt, sich diese merkwürdige Absenz erklären? Die Ukraine so nah, so fern. Es ist in Deutschland oder in Österreich noch nicht angekommen, dass man für eine Ukraine-Reise schon seit einigen Jahren kein Visum mehr braucht, dass man sich nur ein Ticket kaufen muss und losfahren oder losfliegen kann. Eigentlich war die bis heute einseitige Abschaffung der Visumspflicht so etwas wie ein zweiter Mauerfall, wenn man bedenkt, welche Barriere die bürokratische Reisevorbereitung im ehemaligen Ostblock lange Zeit dargestellt hatte. Von Berlin aus ist es nur ein 2,5-Stunden-Flug nach Kiew-Boryspil, allerdings geht dieser nur einmal am Tag. Von München aus konnte man vor den Kriegshandlungen im Donbass auch direkt nach Charkiw und Donetsk fliegen. Wer es sich zeitlich erlauben kann, nimmt den Bus, der am Funkturm in Berlin abfährt und nach 15 Stunden in Lemberg und nach 23 Stunden in Kiew-Datschnaja ankommt. Von Österreich sind die Wege kürzer. Von Wien aus kann man in 5 ukrainische Städte fliegen, nach Charkiw, Dnipropetrovsk, Kiew, Lemberg, Lviv, Odessa. Wer Geld sparen will, kann mit dem Bus fahren. An der Endstation der U3, Erdberg, startet um 18 Uhr der Bus von Eurolines. Nach 9 Stunden und 5 Minuten erreicht man Uschgorod, nach 12 Stunden 40 um 6.40 Uhr Lemberg, am Busbahnhof in der Stryska-Straße. Bis zum Busbahnhof in Rivne, Zhytomyr oder Kiew sind es etliche Stunden mehr. Man kann sich natürlich auch dem dichten und schnelleren Netz der privaten Kleinbusse, der Marschrutki, anvertrauen, die auf den Pfaden des Ameisenhandels entstanden sind. Über diese Routen, zu denen auch die Billigfluglinien gehören, sind seit vielen Jahren molekulare Bewegungen entstanden. Ich nenne sie Kriechströme, die die Ukraine fest mit dem Rest der Welt verbinden. Unterwegs sind ukrainische Studenten, Geschäftsleute, Touristen, Arbeitsmigranten, vor allem Frauen, die im Ausland Geld verdienen, um ihre Familien über die Runden zu bringen und die wenigstens ihren Kindern ein besseres Leben verschaffen wollen. Wer von Berlin aus nach 2,5 Stunden Flug in Kiew angekommen ist und die Fahrt ins Stadtzentrum hinter sich gebracht hat, ist mittendrin. Die Rolltreppe der Metrostation Kreschjatyk-Majdan befördert den Fremden aus 100 Meter Tiefe hinauf auf die Oberfläche, auf den Platz, den wir als Fernsehzuschauer inzwischen alle kennen, meist aus der Perspektive der Fernsehkameras, die auf dem Skydesk des Hotels Ukraina postiert waren, unter sich einen gewaltigen Stadtraum, eingefasst von den monumentalen Gebäuden des nach dem Krieg neu errichteten Kreschjatyk. Der Maidan ist uns von den Bildern her so nah wie andere Plätze, auf denen in den letzten Jahren Geschichte gemacht worden ist, der Tahrirplatz in Kairo, der Taksimplatz von Istanbul oder die Straßenschluchten von Hongkong, den anderen großen Arenen für die Auseinandersetzung zwischen Bürgern, die, in Anlehnung an Lenins Definition der Revolution, nicht mehr wollten und einer Staatsgewalt, die nicht mehr so konnte, wie sie wollte. Wir alle sind seit den Direktübertragungen, seit den live vermittelten historischen Augenblicken noch lange nicht über Nacht zu Ukraine-Spezialisten geworden, doch immerhin wissen wir jetzt etwas über ein Land Bescheid, das für die meisten von uns terra incognita war. Nicht über Aufklärungsprogramme ist uns das Land nahegebracht worden, sondern über Bilder und Reportagen, die allabendlich Freihaus geliefert wurden, über die Nachrichten von den laufenden Ereignissen, über die Schocks, die uns hineingerissen haben in ein Geschehen, mit dem wir eigentlich nichts zu tun haben wollten. Wir haben uns seither vertraut gemacht mit Hauptdaten von Geografie und Geschichte. Kiew war, das wussten wir, immer schon eine bedeutende europäische Stadt. Aber erst mit den Reportagen vom Maidan hat sich uns die Skyline eingeprägt. Mit dem Glockenturm der Sophienkathedrale, den Kuppeln des Höhlenklosters, den Blick auf den Dnieper, Dnipro. Nach und nach entstand eine neue Geografie im Kopf. Es wurden Ortsnamen eingetragen, die etwas über die ungeheure Spannbreite von Sprache, Kultur und Geschichte dieses Landes in Europa aussagten. Wer hatte schon eine konkrete Vorstellung von der Krim? Vielleicht Bürger der DDR, die dort einmal ihren Urlaub verbracht hatten, oder Liebhaber der russischen Literatur, die wussten, dass Anton Tschechow dort sein Sommerhaus hatte und dass das Cocktailbill Maximilian Woloschins Treffpunkt der intellektuellen Bohème des Petersburger Silbernen Zeitalters gewesen war. Wir waren mit den Reportern und Korrespondenten, jenen professionellen und an vorderster Front agierenden Protokollanten der historischen Augenblicke vor Ort, unterwegs in einer rasend schnell sich verändernden Szenerie mit Checkpoints, Demarkationslinien, wo es bis dahin keine Grenzen gegeben hatte. Und wir waren live dabei, sahen, wie bewaffnete Maskierte, anonym und ohne Hoheitszeichen, die Grenze eines europäischen Staates überschritten hatten. Wir wurden mit der Steppenlandschaft des Dikoye Polje, des wilden Feldes, bekannt, denn dort, an einem mit dem französisch klingenden und tatsächlich nach Maurice Thoré, dem Chef der KPF, benannten Ort Torres im Donbass, war am 17. Juli 2014 die Boeing 777 der Malaysia Airlines mit 298 Passagieren an Bord abgeschossen worden. Der supermoderne Flughafen von Donetsk, gerade zur Fußball-Europameisterschaft 2012 fertiggestellt und nach dem 1891 ganz in der Nähe geborenen Komponisten Sergei Prokofjew benannt, hat sich uns eingeprägt als eine von Kämpfen verwüstete apokalyptische Landschaft, wie Hollywood sie nicht besser hätte in Szene setzen können. Wir sind auf diesem Wege vertraut gemacht worden mit einer Topografie, wie andere Generationen mit den Städtenamen des Spanischen Bürgerkriegs oder des Krieges in Vietnam. Auf der Matrix der jetzt Lebenden werden es nicht Teruel, Madrid oder Saigon sein, sondern Donetsk, Luhansk, Mariupol, Odessa, Ilovaisk, Debaltseve, vielleicht auch Minsk I und Minsk II. Wir sind in Schwärme von Bildern eingetaucht, die uns Tag für Tag, Stunde für Stunde erreichen. Smartphones, Digitalkameras, soziale Netzwerke, Blogger und Fernsehstationen liefern sie uns unentwegt in Echtzeit, aus denen wir uns eine Vorstellung von der Lage im Lande machen sollen. Aber vielleicht sind wir dem Land doch näher, das allzu voreilig als Terra Incognita bezeichnet wurde. Um von Österreich zu sprechen, Wien hat hier ein Privileg des Ortes. Das östliche und südöstliche Europa, auch die Ukraine, sind hier aus historischen und aktuellen Gründen näher. Hier gibt es sogar noch über die Familientradition vermittelte Beziehungen, dokumentiert in Fotoalben, Besuchen in den nicht wenigen Klein-Wiens der Donaumonarchie, vor allem eine durch die Literatur hergestellte Vertrautheit. Josef Roth, Karl Emil Franzos, Paul Celan, Gregor von Rezzori und andere. Der Wahrnehmungshorizont ist hier anders als, sagen wir, in Berlin oder auch Paris. Auch die professionellen Beobachter, die Korrespondenten, Journalisten, Reporter, die uns darüber informierten, was sich jenseits des Eisernen Vorhangs tat, waren und sind hier auf Posten. Martin Pollacks »Nach Galizien« öffnete schon 1984 den Blick in die verschwundene Region. »Im blinden Winkel«, Nachrichten aus Mitteleuropa, hieß ein 1989 von Christoph Ransmeier herausgegebener Band. Karl Markus Gauss ist schon jahrelang unterwegs in den uns abhanden gekommenen Erfahrungsräumen. Und auch für die Gegenwart gilt, in der U-Bahn hört man viel Ukrainisch. Den jungen Ukrainern und Ukrainerinnen sieht man an, dass sie sich bereits routiniert über die Grenze hinweg und in der fremden Stadt bewegen. Allenthalben gibt es Veranstaltungen, Ausstellungen, Happenings zum ukrainischen Thema. Eine Ausstellung mit Bildern von Oleksandr Ratuschniak zum Maidan, Dokumentarfilme, zahlreiche Podiumsdiskussionen und Workshops oder die Eröffnung einer in Krakau erstellten Ausstellung zum Mythos Galizien. In einer Galerie in der Leopoldstadt sind Kriegsfotos deutscher Soldaten zu sehen. Eine Serie aus dem Jahre 1942 heißt »Vom Donetz zum Don« und betrifft exakt das Territorium, das heute erneut zum Schauplatz und Tatort kriegerischer Verwüstung geworden ist. Und was die akademische Welt angeht, die Universität Wien ist eine der wenigen Universitäten im deutschsprachigen Raum, an der ukrainische Geschichte institutionell und personell verankert ist und von dort ausstrahlt. In Wien haben sich, wie anderswo auch, in der City of London, in der Schweiz, ukrainische Oligarchen und Clans wie die von Assarow, Janukowitsch, Firtasch mit ihren Firmenkonglomeraten niedergelassen. Letzterer seit langem von einem amerikanischen Auslieferungsbegehren bedroht und nun Initiator einer Milliardenhilfsinitiative für die Ukraine, merkwürdigerweise aber an der ukrainischen Regierung vorbei. Berlin kann in Bezug auf die kulturellen Beziehungen zur Ukraine mit Wien kaum mithalten. Aber einiges gibt es doch. Alexander Granach begann bald nach seiner Ankunft am Schlesischen Bahnhof seine Karriere an den Berliner Theatern. Martin Buber kam aus Lemberg nach Deutschland. In der Zwischenkriegszeit gab es zeitweilig ein von ukrainischen Emigranten getragenes ukrainisches wissenschaftliches Institut. Der von den Mittelmächten 1918 in Kiew eingesetzte Hetman Pawlo Skoropadzki verbrachte nach seiner Evakuierung aus Kiew den Rest seines Lebens in der Umgebung von Berlin. Bestimmte Kreise im Deutschen Reich hatten immer mit dem Gedanken geliebäugelt, die ukrainische Karte zu spielen, zuerst gegen das zaristische, dann gegen das sowjetische Russland. Die deutsche Geschichte in der Ukraine ist vor allem eine der Gewalt, dokumentiert in den hunderttausendfach geschossenen Fotos der Wehrmachtssoldaten, den Wochenschauen vom Vormarsch über Bug und Dnepr, festgehalten in den Erinnerungen der überlebenden Zwangsarbeiter, die zu Millionen aus der Ukraine ins Reich geschafft worden waren, in das Gedächtnis der Nachwelt unauslöschlich eingeprägt mit Bildern von Orten wie Babi Yar. Gegen diese Spuren des Terrors, die in eindrucksvollen Dokumentationen und Forschungsarbeiten zur Shoah festgehalten sind, lässt sich in der Geschichte des 20. Jahrhunderts nur wenig an positiven historischen Bezügen aufbieten. Doch auch hier hat sich viel geändert. Ukrainische Schriftsteller gehen heute in Berlin ein und aus. Die junge ukrainische Literatur ist in Berlin fast schon zu Hause. Sie findet ihr Publikum weit über die inzwischen beachtlich angewachsene ukrainische Gemeinde hinaus. Der imperiale Blick, die Abwesenheit der Ukraine im Horizont der Zeitgenossen. Ich kann von mir nicht sagen, dass ich die Ukraine nicht gekannt hätte. Ich war dort schon in den 1960er Jahren auf einer faszinierenden Klassenfahrt eines bayerischen Gymnasiums in Uschgorod, Lemberg, Kiew, Charkow. Aber es waren Stationen auf einer Reise, deren Ziel Moskau war. Ich habe damals starke Eindrücke von der Landschaft, von den Städten, sogar dem grandiosen Bauhauskomplex aus den 20er Jahren in Charkow, vom Dnepr bekommen, doch es war eine Reise in die Sowjetunion und die Sprache, mit der wir uns verständigten, war das Russische. Ich war auch später während meines Studiums dort, allerdings waren es immer Abstecher von einem Zentrum aus und man fuhr von Moskau aus immer in die Provinz. Das gilt nicht nur für die Ukraine. Die Lingua Franca des Russischen konnte einen darüber hinwegtäuschen, dass es noch andere Sprachen gab. Die Völker des Baltikums oder des Kaukasus konnten sich freilich hinter ihren Sprachen verschanzen. Es dauerte sehr lange, ja, bis in die jüngste Zeit, um die Ukraine als eigenständiges Subjekt mit einer eigenen Sprache, Kultur und Geschichte wahr und ernst zu nehmen. Sie existierte weniger als eigenständiger politischer und kultureller Zusammenhang, sondern eher als Collage aus Regionen und Orten. Kiew stand für die Kiewer Russ, Lemberg für die mitteleuropäisch-polnisch-habsburgische Welt, die uns schon sprachlich leichter zugänglich war. Odessa stand für die südrussisch-mediterran-jüdische Welt mit dem Mythos urbaner und kosmopolitischer Literaten wie Isaac Babel, Konstantin Paustowski oder Ilf und Petrov. Jeder suchte sich aus der Ukraine heraus, was ihm in seinen jeweiligen Horizont passte. Mitteleuropa, das jüdische Städtel, die sowjetische Moderne, natürlich auch der Krim-Mythos von der Perle des Russischen Reiches. Aber dieses Bild war immer imperial fokussiert. Seine Zentralperspektive lag immer außerhalb jenes Territoriums und Staates, die wir heute als Ukraine bezeichnen. Man blickte auf die Ukraine von Wien aus oder von Krakau oder Warschau oder von Petersburg und Moskau oder von der Hohen Pforte. Von Deutschland aus war die Ukraine im Ersten und im Zweiten Weltkrieg vor allem Kornkammer, Projektion kolonialer Fantasien und Planungen. Die Ukraine war von diesen imperialen Zentren aus gesehen immer Peripherie. Es gab eine polonozentrische, eine Habsburg-zentrierte, eine russozentrische, gefolgt von einer Perspektive des Sowjetimperiums, sodass sich die Frage stellte, ob es überhaupt eine eigenständige, also eine ukrainische Geschichte gab. Zu meinem Erstaunen war ich nicht der Einzige und schon gar nicht der Erste, der über Nacht mit dieser Frage konfrontiert wurde. Und offenbar hatte es der postsowjetischen, antiimperialen und antikolonialen Artikulationen und Rebellion der Ukraine bedurft, um diesen so nachhaltig wirksamen imperialen Kontext aufzubrechen, zu relativieren und damit zur Diskussion zu stellen. Fast automatisch und reflexartig meldete sich aber auch sogleich der Generalverdacht, demzufolge die Selbstbehauptung der Ukraine von Hause aus nichts anderes sein könne als ukrainischer Nationalismus, wenn nicht gar Rechtsextremismus und Antisemitismus. Der Imperialzusammenhang erstreckte sich auch auf das düsterste Kapitel der Beziehung der Deutschen zur Ukraine. Und er wirkt bis heute in die Talkshows hinein, in denen Experten und Nicht-Experten sich austauschen und wo ganz selbstverständlich, wenn vom Krieg Nazi-Deutschlands gegen die Sowjetunion die Rede ist, automatisch nur Russland und die Russen gemeint sind. Alle Verbrechen, die von Deutschen in den besetzten Gebieten der Sowjetunion begangen wurden, wurden so gesehen nur in Russland und an Russen begangen. Und alle Gefühle der Verantwortung und Schuld, zu der die Deutschen wirklich allen Anlass haben, werden auf die Russen projiziert. Es gibt in dieser Wahrnehmung, für die der Zweite Weltkrieg meistens nicht 1939, sondern erst am 22. Juni 1941 beginnt, kein Weißrussland und keine Ukraine, die zur Gänze vom Krieg überrollt, besetzt, als Getreidekammer und als Lieferant von Sklavenarbeit ausgebeutet wurden. Es gibt dort kein Kiew, das verwüstet und dessen Bevölkerung von fast 1 Million auf 180.000 Menschen geschrumpft war. Die Zerstörung abertausender von Dörfern, die Flutung der Schachtanlagen und die Sprengung der Staudämme und Kraftwerke, die Deportation von 2,1 Millionen Ukrainern zur Zwangsarbeit im Reich, von insgesamt 2,8 Millionen sowjetischen Zwangsarbeitern. Die Tatsache, dass 5,3 Millionen Menschen, jeder sechste Bürger auf ukrainischem Territorium, sein Leben einbüßte. Dass die Ukraine, das Zentrum des osteuropäischen Judentums vor dem Krieg, 2,5 Millionen seiner jüdischen Bürger verlor, 60% aller Juden in der Sowjetukraine, fast 90% der jüdischen Bürger Galiziens. All das findet im deutschen Diskurs über die Ukraine nicht Beachtung. Nicht, dass 2,5 Millionen Ukrainer in der Roten Armee gegen Hitler gekämpft und Abertausende sowohl gegen Hitler wie gegen Stalin gekämpft hatten, spielte eine Rolle. Es waren die ukrainischen Hiwis und Kollaborateure in den besetzten Gebieten, der Pogrom, den die nationalistische und antisemitische OUN Stepan Banderas in dem von der Roten Armee geräumten Lemberg entfesselte, und zwei SS-Divisionen am Ende des Krieges, die für das Bild der Ukraine in Deutschland standen. Dass die Ukraine es mit einer doppelten, von zwei Seiten kommenden Unterdrückung zu tun hatte und dass für viele im Kampf zwischen Hitler-Deutschland und Stalin-Sowjetunion die Chance für die Erkämpfung der Unabhängigkeit lag, das kommt im deutschen Ukraine-Diskurs in der Regel nicht vor. Auch für ein Land wie Deutschland, das sich so viel zugute hält, auf seine Vergangenheitsbewältigung gilt, was Arnold Margolin, der jüdische Vertreter der Ukraine auf den Pariser Friedenskonferenzen 1919 über die Amerikaner gesagt hat. They are uninformed about Ukrainians, as the average European is about the numerous African tribes. Auch jenseits aller Opferkonkurrenz und Viktimisierungsideologie ist klar, wie sehr die Ukraine im 20. Jahrhundert zum Schauplatz verheerender Gewalt geworden ist. Man kann das in fast jeder Stadt und in Tausenden von Ortschaften studieren. Man durchschreitet eine regelrechte Topographie der Gewalt, des Terrors und der großen Katastrophen. Der Blutzoll von Zivilisten und Soldaten auf den Kriegsschauplätzen des Ersten Weltkriegs, die Massengräber für die Opfer des Bürgerkriegs, die Judenpogrome und der ersten Hungersnot 1920-21, die Spur der Deportationen aus den von der Kollektivierung betroffenen Gebieten, die Massengräber für die Opfer des Holodomor von 1932-33, die Welle von Selbstmorden und Repressionen gegen die nationale ukrainische kulturelle Elite 1934-35, die Opfer der Massenoperationen im Jahr des großen Terrors 1937-38. Die systematische Auslöschung der Juden auf ukrainischem Boden an Orten wie Babich Jar, Drobitski Jar, Odessa, Kamjanez-Podilski, das Lager Janowska in Lemberg, das millionenfache Sterben der sowjetischen Kriegsgefangenen, die Toten des Bürgerkriegs im Krieg, der noch bis in die 1950er Jahre hinein andauerte. Nicht zu vergessen die Denkmäler für die Liquidatoren des Atomunfalls von Tschernobyl. Und nun die schon über 6000 Toten, die im Zuge des von Russland geschürten Krieges in den östlichen Gebieten der Ukraine ums Leben gekommen sind. Man weiß in Deutschland, vielleicht auch in anderen Ländern, noch immer wenig darüber, weshalb die Ukrainer wenig Anlass hatten, irgendwelche Loyalität zu empfinden gegenüber Stalins Regime. Hunderttausende ukrainischer Bauernfamilien waren deportiert worden, Millionen in einem tolerierten und sogar beabsichtigten Hungersterben zugrunde gegangen. Die nationale Elite war dezimiert und der antisowjetische Widerstand mit Stumpf und Stiel in einem erbarmungslos grausamen Krieg ausgerottet worden. Von ukrainischen Intellektuellen, die im Westen unterwegs sind, werden, wenn man sie überhaupt befragt, Antworten erwartet, wie sie es mit Nationalismus und Antisemitismus halten. Man interessiert sich kaum für die Frage, wie die Ukraine das Wunder vollbracht hat, unter größtem äußeren Druck der naheliegenden nationalistischen Verführung zu widerstehen und Bürger, ob orthodoxen, katholischen, jüdischen oder muslimischen Glaubens, in einer großen Bewegung über alle religiösen und ethnischen Zuschreibungen hinweg zusammenzuführen. Andere Nationen wie die Polen, Litauer, Letten und Esten reagieren mit größerem Verständnis. Sie haben die Doppelerfahrung der Okkupation durch zwei mörderische Systeme erlebt und ihnen ist leichter nachvollziehbar, wie und warum man in der Ukraine heute so denkt und handelt. Die Ukraine, wie auch andere Staaten des mittleren und östlichen Europa, erscheinen in dieser auf Russland fixierten deutschen Perspektive immer als das Abgeleitete, das Sekundäre, das Nicht-Selbstständige, letztlich als Objekte, über deren Köpfe hinweg man sich mit dem anderen verständigt, der meist auch noch als Nachbar tituliert wird. Obschon es heute keine gemeinsamen Grenzen zwischen Deutschland und Russland gibt. Auf der Suche nach der großen Erzählung. Die Abwesenheit der Ukraine auf der Mental Map der Europäer oder des Westens überhaupt beschränkte sich keineswegs allein auf eine allgemeine Öffentlichkeit. Einer, der es wissen muss, der deutsche Russlandhistoriker Dietrich Geier, konstatierte in seiner Einleitung zu der von Frank Golczewski herausgegebenen Geschichte der Ukraine: Für die westliche, zumal die deutsche Bildungswelt, sind Kultur und Geschichte der Ukraine eine Terra incognita geblieben. Selbst gelernte Historiker haben selten mehr als eine blasse Ahnung. Dass das Land als Gegenstand der Forschung und Lehre nur ein bescheidenes Dasein fristet, hat Andreas Kappeler, einer der wenigen, die sich im deutschsprachigen Raum speziell mit ukrainischer Geschichte befassten, bestätigt. Aufschlussreich und zugleich wegweisend für eine neue Beschäftigung mit der Geschichte der Ukraine ist das schon in den 1990er Jahren formulierte Geständnis des amerikanischen Russlandhistorikers Mark von Hagen, dass er zwar immer die Ukraine auf seiner russlandgeschichtlichen Agenda gehabt habe, aber eben immer nur im Rahmen anderer Geschichten, der russischen und der polnischen, und dass es in seiner Karriere als Historiker eine Weile gebraucht habe, bis sich ihm die Frage aufdrängte: Does Ukraine have a history? Also die Frage danach, was es denn sei, was die ukrainische Geschichte als genuin ukrainische ausmache. In den Augen der russozentrischen Geschichtsschreibung sei er mit dieser Fragestellung schnell in den Verdacht eines nationalistischen Abweichlers geraten, während er in den Augen der ethnonational argumentierenden ukrainischen Historiker, auch in der starken exilukrainischen Diaspora, manchmal als Agent einer russozentrisch infizierten Historiografie angesehen worden sei. Die jeweiligen Nationalgeschichtsschreibungen wiesen den Ukrainern ihren Platz an der Peripherie zu. Frank Golschewski zeigt, wie leicht sich die damit gegebenen Projektionen auch politisch instrumentalisieren lassen. Für viele Russen waren die Ukrainer Kleinrussen mit einem absonderlichen Dialekt, für polnische Nationalisten ein auf niederer Kulturstufe stehen gebliebenes Bauernvolk, das bei besserer Ausbildung ganz natürlich in der polnischen Kulturnation aufgehen würde. Wer hat noch nichts von Kosaken gehört? Aber wer hat eine genauere Vorstellung, um wen es sich dabei handelt? Die Nationalsozialisten hielten die Kosaken für eine rassisch definierbare Ethnie, sowjetische Kommunisten für das Schwert der Reaktion, polnische Bauern und Juden für Mörderbanden und ukrainische Romantiker für die erste demokratische Gesellschaft Europas. Je nach politischem Interesse ließ sich jede dieser verzerrten Sichtweisen vortrefflich nutzen. Die historische Realität war dagegen nicht gefragt. Und selbst der ukrainefreundlichen österreichischen Herrschaft in Galizien ging es eher um ein Gegengewicht zur Übermacht der Polen oder Russlandgegnern aus Polen und Deutschland um eine Schwächung Russlands. Nicht aber um die Ukrainer an sich. Sobald sich die politischen Konstellationen wandelten, erstarb auch das Interesse an der Ukraine. Das Ergebnis, so ebenfalls Frank Golschewski, ist daher nicht überraschend, wenn auch bedauerlich. So muss man sich bis heute die Historiografie eines Landes, das zu den größten Europas gehört, aus Büchern zur polnischen oder russischen Geschichte zusammenstellen und gelangt dabei notgedrungen zu Eindrücken und Urteilen, die sich aus der Perspektive jener Länder ergeben. Wie groß auch immer die Fortschritte in der Ausbildung neuer Zugänge zu einer modernen Geschichtsschreibung in den letzten 20 Jahren waren, Mark von Hagen verweist hier vor allem auf die Öffnung der polnischen Historiografie, was nach den jahrhundertelang komplizierten polnisch-ukrainischen Beziehungen alles andere als selbstverständlich sei. So groß der Konsens auch ist bei der Ablehnung einer ahistorischen und essentialistischen Konstruktion einer ukrainischen Urnation und so wenig noch bestritten wird, dass es eine ukrainische Geschichte sui generis gibt, so bleibt es doch eine umstrittene Frage, wie diese Geschichte aussehen soll, wie die große Erzählung beschaffen sein muss, indem sich die historische Erfahrung der auf dem Territorium der heutigen Ukraine lebenden Menschen aufgehoben weiß. Die Arbeit an einem solchen geschichtlichen Narrativ muss sich, so Andreas Kappeler, bewegen zwischen Skylla und Charybdis, zwischen den negativen Stereotypen vom Ukrainer als unverbesserlichen Nationalisten und Antisemiten, vom verräterischen Kosaken und Partisanen, von Chmelnitzki und Mazepa über Petlura bis Bandera. Sie schwanken in der Darstellung einerseits zwischen dem Bauern, der einen verdorbenen slawischen Dialekt spricht, und andererseits den Mythen der national-ukrainischen Geschichtsschreibung, die die Existenz einer ukrainischen Nation bereits in die Zeit vor über 1000 Jahren zurückprojiziert. Die Ukrainer sind nicht die einzige Nation, die lange keinen eigenen Staat, keine vollständig ausgebildete Sozialstruktur und keine eigene Literatursprache besaß. Fast überall in Europa ist der Prozess der Nationsbildung und Festigung eines einheitlichen staatlichen Territoriums auf komplizierte Weise verlaufen, immer wieder unterbrochen von Rückschlägen. Diese Diskontinuität trägt wesentlich dazu bei, so Andreas Kappeler, dass die Ukrainer bis in unsere Tage das Bild einer wenig stabilen, immer wieder gefährdeten Gemeinschaft zeigen. Diese Labilität, die verschärft wird durch das traditionelle Überlegenheitsgefühl der Russen und Polen gegenüber dem sogenannten unhistorischen Bauernvolk, manövriert manche Ukrainer in eine Verteidigungsposition hinein, macht sie besonders empfindlich für Kritik und fördert zuweilen ein kompensatorisch übersteigertes Nationalbewusstsein. Vor allem ukrainische Historiker der jüngeren Generation wie Jaroslav Grützak und Georgi Kasjanow haben die Gefahr einer ethnonationalen Verengung der ukrainischen Geschichte längst erkannt und gehen neue Wege. Zu den klassischen Arbeiten, beginnend mit dem Vater der ukrainischen Historiographie Michailo Ruschewski, bis zu den Vertretern einer in der Diaspora fortgeführten Geschichtsschreibung wie Orest Subtelny, Roman Sporliuk und Robert Magoschi, sind in den letzten beiden Jahrzehnten, befördert durch den Prozess des Nation-Building selbst, neue, faszinierende Arbeiten hinzugekommen, die mitunter den Eindruck hervorrufen, dass die ukrainische Geschichte geradezu exemplarisch stehen könnte für eine transnational verfasste und nur transnational erzählbare europäische Geschichte. Wie reich, aber auch wie ungemein komplex und schwierig diese Geschichte ist, kann man an allen Versuchen, für sie ein Narrativ zu entwickeln, ablesen. Ob es sich um kompakte Geschichtsdarstellung und Lehrbücher handelt, um kunstgeschichtliche Abhandlungen oder um den Parcours in historischen Museen von nationaler oder lokaler Bedeutung. Vielleicht ist gerade die Rekonstruktion der pluralen Geschichten vor Ort eine Option, der Heterogenität der in der Ukraine zusammenlaufenden historischen Fäden gerecht zu werden. Beim Gang durch diese Museen macht man auch die Erfahrung, dass sie eine Geschichte im Fluss ist, dass mit den Deutungen sich auch die Exponate verändern, dass sich die Akzente verschieben, dass bestimmte Objekte verschwinden und andere an deren Stelle treten. Wie etwa im Nationalmuseum der ukrainischen Geschichte in Kiew. Geschichte ist ein umkämpftes Feld, und die Museen mit ihren aufklärerischen und volkspädagogischen Ambitionen sind es in Umbruchzeiten ganz besonders. Alle ukrainischen Geschichten beginnen spätestens mit der Kiewer Rus, die sich vom 9. bis zum 13. Jahrhundert als bedeutendste Reichsbildung der ostslawischen Stämme und eine der größten des europäischen Mittelalters behauptete und ihr blühendes Zentrum in Kiew am mittleren Dnepr, dem Weg von den Warägern zu den Griechen, besaß. Auf diesen Ausgangspunkt konnten sich später, wenn auch nicht in direkter Abfolge, Ukrainer, Russen, Weißrussen beziehen, obwohl zu jener Zeit von Ethnien oder gar Nationen im modernen Sinne nicht die Rede sein konnte. Über Byzanz fand das Kiewer Reich Zugang zum östlichen Christentum und seiner Kultur. Kiew verlor seine zentrale Stellung für die ostslawische Welt nach der Eroberung der Rus durch die Mongolen nach 1236. Die politischen und kulturellen Zentren verschoben sich mit dem Aufstieg des Großfürstentums Litauen seit dem 14. Jahrhundert und nach dessen, 1386 erst personaler, dann 1569 realer Union mit dem Königreich Polen, mit wichtigen, bis auf den heutigen Tag wirkenden Prägungen. Dem Einfluss von polnischer Sprache und Kultur, der Bedeutung des unierten Christentums und nicht zuletzt den mit der Verleihung des Stadtrechts verbundenen Privilegien und Formen stadtbürgerlicher Selbstverwaltung. Die Revolte der an der südlichen Grenze lebenden Dnepr-Kosaken 1648 gegen das Königreich Polen, die größte Volksbewegung im östlichen Europa der frühen Neuzeit, Andreas Köppeler, die mit entsetzlichen Judenpogromen einherging, führte zur Bildung des Kosakenhetmanats, das manche als Vorstufe der späteren ukrainischen Nation ansehen. Das Hetmanat verlor seine Unabhängigkeit bald an das Moskauer Reich und ging im Zuge der Teilung Polens und der vollständigen Integration auch der rechtsufrigen Ukraine ins Russische Reich unter. Der zweite Pol, der für die Geschichte des ukrainischen Landes bestimmend wird, ergibt sich aus dem Aufstieg des Großfürstentums Moskau und dem über Moskau hinausgreifenden russischen Kaiserreich, das nach der Zerschlagung des Kosakenhetmanats, das auf seiner Eigenständigkeit bestand und nach der Aufteilung Polens im 18. Jahrhundert jene Macht wird, die bis ins 20. Jahrhundert hinein den größten Teil des Territoriums prägen wird. Das dritte Kraftzentrum, das bis heute seine prägenden Spuren hinterlassen hat, ist seit der ersten Teilung Polen 1772 das Habsburger Reich. Galizien wird im 19. Jahrhundert zwar zum Ausgangspunkt der ukrainischen Nationalbewegung, fällt aber nach dem Ende der Donaumonarchie und einer kurzlebigen westukrainischen Volksrepublik 1919 an die wiedererstandene Republik Polen. Die Nachfolge der Herrschaft der Goldenen Horde trat auf dem Nordufer des Schwarzen Meeres und auf der Krim seit dem 15. Jahrhundert das Khanat der Krim-Tataren an, bis dieses durch die Annexion der Krim durch das Russische Reich 1783 beendet wurde. Als eigenständige Macht und als Vasall des Osmanischen Reiches war das Khanat der Krim-Tataren ein wichtiger Faktor im Kampf an der Grenze zwischen den Imperien. Trotz einer rigorosen Russifizierungspolitik im 19. Jahrhundert und trotz der von Stalin durchgeführten Kollektivdeportation der Krim-Tataren am Ende der deutschen Besatzung 1944 ist die Krim die Heimat der Krim-Tataren geblieben. Eine weitere gravierende Folge aus der Aufteilung Polens war, dass sich die jüdischen Untertanen der polnischen Krone nun auf dem Territorium des Russischen Kaiserreichs wiederfanden. Im sogenannten Ansiedlungsrajon, der von 1791 bis zu seiner Auflösung im Jahre 1915 existierte, lebten im Raum zwischen Ostsee und Schwarzem Meer Ende des 19. Jahrhunderts an die 5 Millionen Juden, der größte Teil davon auf dem Territorium der heutigen Ukraine. Die Ukraine war damit, bis zur fast vollständigen Auslöschung der Juden durch das nationalsozialistische Deutschland, das Zentrum des osteuropäischen Judentums. Europe's Frontier. Die Ukraine als Laboratorium der Grenzen. Aus all diesen Gründen ergibt sich, dass das Territorium der heutigen Ukraine aus sehr unterschiedlich geprägten Regionen besteht und dass eine ukrainische Geschichte, die dem Rechnung trägt, all diese heterogenen Geschichten in sich aufnehmen muss. Die Heterogenität und Diversität der geschichtlichen Traditionen, der Sprache und Literaturen, der Konfessionen. Eine Geschichte, die ausschließlich entlang einer einzigen ethnischen, sprachlichen oder religiösen Gemeinschaft erzählt würde, wird der Komplexität der Nations- und Staatsbildung der Ukraine nicht gerecht. Die Ukraine ist, wie ihr Name besagt, das Grenzland par excellence, aber nicht nur im Sinne eines Grenzlandes zur Steppe hin, sondern das Territorium, durch das viele Grenzen verlaufen. Zur Ukraine gehört, verkürzt und zusammenfassend, das zentrale Gebiet um Kiew auf beiden Seiten des Dnepr, das Hetmanat. Zur Ukraine gehört die östliche Ukraine mit dem Donbass. Zur Ukraine gehört der Süden, der nach der Beseitigung der Krim-Khanats als Neurussland besiedelt und erschlossen wurde, und die Krim. Zur Ukraine gehören der lange Zeit habsburgische Westen, Galizien, die Bukowina und die magyarisch geprägte Karpatu-Ukraine. Es gibt keine ukrainische Geschichte ohne die Pluralität der Konfessionen. Die orthodoxen Kirchen in ihrer Moskauer, Kiewer und Konstantinopoler Ausprägung, die unierten Katholiken, die Protestanten, Juden, Muslime. Zur Literatur der Ukraine gehört die ukrainischsprachige, die russische, die polnische, die jiddische und deutschsprachige. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass das Grenzland Ukraina ein wahres Laboratorium von Grenzlandschaften ist oder ein Europa im Kleinen. Es bedarf keines großartig in Szene gesetzten historiografischen Paradigmenwechsels, um zu verstehen, dass sich die Komplexität ukrainischer Geschichte angemessen nur jenseits einer hermetisch abgeschlossenen und borniert nationalen Ursprungs- und Stammesgeschichte erzählen lässt. Es gibt bekanntlich eine lange Diskussion, ja eine umfangreiche Forschungsrichtung zum Begriff der Grenze. Wofür andere Sprachen eine Vielzahl von Wörtern und Begriffen benötigen, da deckt das deutsche Wort Grenze mit seinem enormen semantischen Reichtum ein unendlich nuanciertes Spektrum von Bedeutungen ab. Mit Grenze sind harte und weiche Grenzen, durchlässige wie hermetische gemeint. Es können reelle und virtuelle, verschwundene und doch noch fortwirkende Phantomgrenzen gemeint sein, grüne Grenzen ebenso wie militärisch befestigte, territoriale oder durch soziale Distinktion markierte Grenzen. Man kann damit natürliche Grenzen des physisch-geografischen Reliefs ebenso bezeichnen wie diffuse Übergangszonen, Borderlands, Schütterzonen, Shatterzones, Lands in Between, Bufferzones. Nicht zuletzt die mit Stacheldraht bewehrte Grenze, die Schützengräben, stehen für die denkbar härteste Abgrenzungslinie, an der es um Belagerung, Angriff, Verteidigung, um Leben und Tod geht. Ganze Disziplinen der Boundarology haben sich mittlerweile aus dem Reichtum des Grenzphänomens entwickelt. Grenzen gehören, wie man nicht erst seit Georg Simmel und Friedrich Ratzel weiß, zu den elementarsten Raum- und Zeiterfahrungen von Menschen. Nun ist die Ukraine erneut zum Schauplatz gewaltsamer Grenzverschiebungen geworden. Fast mit bloßem Auge konnte man verfolgen, wie Gräben aufgerissen worden sind, wo es zuvor keine gegeben hatte, wie Demarkationslinien gezogen wurden, wo man sich bis dahin ungehindert und frei bewegen konnte, wie Stadträume erst symbolisch, dann gewaltsam okkupiert wurden und sich Regionen in Enklaven von Bewaffneten, in Besatzungszonen, Korridore und Frontlinien verwandelten. Hier wurden international anerkannte Staatsgrenzen schlicht ignoriert und verletzt. Dort wurde der bis dahin ungehinderte Verkehr der Bevölkerung durch Bewaffnete unterbrochen. Regionen zerfielen in No-Go-Areas, Niemandsländer, Schussfelder. Mitten in Europa, ein Experimentierraum für die Auflösung bestehender und Verfertigung von neuen Grenzen. All dies geschah und geschieht in einem Land der Übergänge wie kaum ein anderes in Europa. Die Vermischung ist hier eigentlich die Regel, nicht die Ausnahme. Fast alle Ukrainer haben Verwandte in Russland. Die russisch-ukrainische Ehe und Familie ist durch viele Generationen der Wanderung, der Arbeit, aber auch der durch Deportationen erzwungenen, ein unzerreißbarer Zusammenhang. Akademische und politische Karrieren führten über Generationen hin nach Petersburg und Moskau, wie umgekehrt das Russische, auch erzwungen durch Verbote und Diskriminierung, die Sprache der Schulen, der Universitäten und der Medien war. Im öffentlichen Raum das Russische, im Familien- und Freundeskreis das Ukrainische, eine gelebte Zweisprachigkeit bis hin zur Ausbildung einer spezifischen Mischsprache, des Surjik, in den Zonen des intensivsten Sprachkontakts. In keinem Land Europas, nicht einmal in Belgien oder der Schweiz, dürfte die Zweisprachigkeit so gut funktioniert haben und noch funktionieren wie in der Ukraine. Man konnte es beobachten in den Talkshows, in denen die Teilnehmer sich wie selbstverständlich in beiden Sprachen verständigten, oder bei Übertragungen von Fußballspielen, in der der Kommentator bald von der einen in die andere Sprache wechselte. Nicht als symbolische Geste des guten Willens, sondern als selbstverständliche alltägliche Praxis. aus der Sprachdifferenz eine ethnische und aus der ethnischen eine soziale, politische und ideologische zu machen, war das Werk von politischen Kräften, deren einziges Kapital im Schüren von Widersprüchen bis hin zur offenen Feindseligkeit besteht. Die Fähigkeit, sich in einem Land, in einer Stadt, in unterschiedlichen Sprachen und Kulturen verständigen zu können, erweist sich auch in puncto Religion und Konfession, wo die Existenz verschiedener orthodoxer und christlicher Richtungen, eine fast von Hause aus gegebene wechselseitige Anerkennung, einen gelebten Pluralismus ermöglichen, weit ab von Vorstellungen und Praktiken einer quasi Staatskirchlichkeit, wie man sie bei der russisch-orthodoxen Kirche feststellen kann. Sobald man aufhört, ukrainische Geschichte allein am Ethnischen festzumachen und sie als das Gesamt der auf ukrainischem Territorium entwickelten und gelebten Traditionen versteht, bekommt die Frage der Ukrainizität, also die Frage nach der ukrainischen Identität, größte Brisanz. Wie kann eine Nation, ein staatliches Gemeinwesen, überhaupt so weit auseinanderliegende, ja, polare Erfahrungen in sich aufnehmen und verarbeiten? Eine solche Geschichte müsste, wie eine multiethnisch und transnational angelegte ukrainische Geschichtsschreibung der letzten beiden Jahrzehnte gezeigt hat, die ganze Pluralität der Perspektiven und Narrative in sich aufnehmen und eine große synthetische Arbeit leisten. In einer solchen Geschichte kämen nicht nur die Repräsentanten des Ukrainertums zu Wort, die Kosaken und Hetmane Bohdan Chmelnitsky und Ivan Mazepa, oder die Wortführer der entstehenden ukrainischen Literatur wie Taras Schewtschenko und Ivan Franko, oder der Begründer der ukrainischen Geschichtsschreibung Michailo Ruschewski, sondern auch jene Ukrainer, die vorwiegend im russischen oder sowjetischen Kontext sozialisiert worden sind und Karriere gemacht haben, ob Nikolai Gogol, der aus Mirgorod kommt, oder Anna Akhmatova-Gorienko, die aus Odessa stammt. Hierzu müssten die Biografien aus der Ukraine stammender oder dort wirkender Russen wie Ilja Repin, Sergei Prokofjew oder Nikita Chruschtschow gerechnet werden, nicht weniger als prominente Juden, die einen ukrainischen Hintergrund haben, Leo Trotzki, Sholem Alechem, Isaac Babel. Sogar die aus der Bukowina oder Galizien stammenden jüdischen Schriftsteller deutscher Sprache wie Paul Celan und Rose Ausländer oder Josef Roth gehören in eine multiethnisch verstandene Geschichte der Ukraine. Eine solche Geschichte würde das Martyrium des Holodomor im ukrainischen Dorf einschließen, die Judenpogrome des Bürgerkriegs und die Vernichtung des Judentums in der Ukraine durch die deutsche Besatzungsmacht und ihre Helfershelfer. Sie hätte ein Auge auf die Opfer deutscher und sowjetischer Besatzung, aber auch auf deren Kollaborateure und Profiteure. Die Vielheit der Kulturen hat überall in der Ukraine ihre Spuren hinterlassen. Man findet sie vor allem vor Ort, wo sich die Sprachen und Kulturen überlappen, oft aufeinanderprallen, manchmal aber auch etwas Einzigartiges und Charakteristisches hervorgebracht haben. Die Diversität der ukrainischen Kultur schlägt sich nieder in den Texturen und Palimpsesten der ukrainischen Städte. Selbst nach den gewaltsamen ethnischen und sozialen Säuberungsaktionen des 20. Jahrhunderts, die weitgehende Auslöschung des Judentums, die ethnische Entmischung der Polen, Krimtataren, Schwarzmeergriechen und Schwarzmeerdeutsche und Angehörige anderer Minderheiten zum Opfer gefallen sind. Selbst nach der Zerstörung oder Schließung von Kirchen, Synagogen und Moscheen, selbst nach der Tilgung von Namen und Denkmalsturz ist die Gemengelage der Kulturen bis auf den heutigen Tag leicht zu erkennen. Landschaften wie städtische Zentren der Ukraine bilden das ganze Spektrum dieses großen europäischen Landes ab. Erfahrung der Frontier und Arbeit an der politischen Nation. Grenzerfahrung nach außen und nach innen ist konstitutiv für die Ukraine. Die Ukraine kann in vieler Hinsicht als eine Frontier Society beschrieben werden. Die Frontier hat Schule gemacht im Anschluss an Frederick Jackson Turners Essay »The Significance of the Frontier in American History« von 1893, der einen großen Einfluss nicht nur auf die Geschichtsschreibung Amerikas, sondern auch auf das Verständnis der amerikanischen Nationsbildung und des Geistes Amerikas gehabt hat. Turner hatte im Sinn, das Vorrücken der Siedler auf dem nordamerikanischen Kontinent und die Prägung der sich bildenden amerikanischen Gesellschaft und Nation durch den Geist der Grenze, des Wagemuts, der Eigeninitiative, des Individualismus und der Eigenverantwortlichkeit. Dies alles als Widerpart einer Abhängigkeit von zentralstaatlichen Institutionen oder gar der Unterordnung unter sie. Viele amerikanischen Tugenden, die in den geregelten und konsolidierten Verhältnissen des alten amerikanischen Ostens in Routine und Selbstgenügsamkeit erloschen schienen, würden, so Turner, im Kampf der Pioniere, die sich ihren Weg in der unwegsamen Wildnis bahnen müssen, immer wieder neu erzeugt. Analogien führen zuweilen in Sackgassen, aber es gibt mehr als eine Parallele zwischen dieser sich bewegenden Grenze des American West, entlang derer sich eine Gesellschaft bildet, und der Ukraine. Ukraina heißt, wir deuteten es schon an, Grenzland. Grenzlanderfahrungen zählen zu den elementaren Erfahrungen im Staats- und Nationsbildungsprozess der Ukrainer. Dazu gehört schon die grundlegende Differenz zwischen dem Steppen- und dem Waldland, zwischen den Lebens- und Bewegungsräumen von Sesshaften und Nomaden. Der Natur- und Kulturraum der Steppe, der sich vom Nordufer des Schwarzen Meeres über die zentralasiatischen Steppen bis in die Mongolei erstreckt, war seit jeher der Durchgangsraum, das Operations- und Herrschaftsgebiet nomadischer Völker. Gegen einige von ihnen musste sich die Kiewer Rus, die sich seit dem 9. Jahrhundert am Dnepr, dem wichtigsten Verkehrs- und Handelsweg, gebildet hatte, behaupten. Auch in der Zeit, als die Territorien der untergegangenen Kiewer Rus in den Herrschaftsbereich des Großfürstentums Litauen und dann des Vereinigten Polen-Litauen rückten, waren große Gebiete der heutigen Ukraine Grenzgebiet, diesmal zum Khanat der Krimtataren. An dieser Grenze und in diesem Zwischenraum kam es am Ende des 16., Anfang des 17. Jahrhunderts auf dem Gebiet der Dnepr-Kosaken und des Hetmanats zu einem ersten Ansatz einer modernen Nationsbildung. Viele ihrer Praktiken, Tugenden, Verhaltensweisen erinnern an Turners Charakterisierung. Auf sich selbst gestellt sein, der Demokratismus der kosakischen Versammlung, Insubordination gegenüber staatlichen Behörden, ein eher anarchischer Begriff von Freiheit, was sich später zu einem regelrechten Kosakenmythos entwickeln wird, in scharfem Gegensatz zum Negativmythos von den Kosaken als Pogromisten und zuverlässige Stütze der russischen Autokratie. Die Ukrainer waren nicht die einzigen, die für lange Zeit einer eigenen Staatlichkeit beraubt waren. Nach den Teilungen Polens im 18. Jahrhundert lebten auch Polen für mehr als eine Generation in ganz unterschiedlichen konfessionellen, institutionellen, sozialen Umgebungen, mit allem, was dazu in sprachlicher, kultureller, erfahrungsmäßiger Hinsicht gehört. Die Spaltung divergierender, ja konträrer geschichtlicher Erfahrungen hinterließ Spuren bis auf den heutigen Tag, umso mehr als die Teilungsgeschichte auch im 20. Jahrhundert nicht beendet war. Den Ukrainern gelang es nur in wenigen und sehr kurzen Augenblicken, sich als selbstbewusstes und souveränes Subjekt zu konstituieren, in dem so kurzen Intervall von 1917 bis 1920. Es war das Ende der Sowjetunion, das die Ukrainer für nun schon ein Vierteljahrhundert in ihre eigene Souveränität und Staatlichkeit entließ. Bedrohung von außen als Geburtshelfer der Nationsbildung. Trotz der neuen Abspaltungen und Grenzen, die nun zur Krim und zu den parastaatlichen Gebilden in den besetzten Gebieten der östlichen Ukraine verlaufen, hat gerade die jüngste Entwicklung der gewaltsamen Intervention zu einem paradoxen Ergebnis geführt. Die ukrainische Soziologin Tatjana Jurchenko schrieb dazu: Zugleich vollbringt die russische Aggression, was die ukrainischen Präsidenten von Kravtschuk bis Janukowitsch nicht erreicht haben. Sie ist der Katalysator für die Bildung einer politischen Nation. die ukrainische Identität, die so lange mit Ethnizität, Sprache und historischem Gedächtnis assoziiert wurde, ist plötzlich territorial und politisch geworden und schließt auf diese Weise russophone und russische ukrainische Bürger ein, wie auch solche anderer ethnischer Herkunft. Ein gutes Beispiel sind die Krim-Tataren, die nach der Annexion Kiew gegenüber loyal blieben und heute als echte Ukrainer wahrgenommen werden. Ähnlich sieht auch der Lemberger Historiker Wassil Rasewitsch die Möglichkeit einer Einschmelzung antagonistischer Erinnerungen und Selbstbilder unter dem von außen verhängten Druck, wenn er schreibt: Die Revolution der Würde und der Krieg um eine souveräne, unabhängige Ukraine, sie stellen bereits eine übergreifende ukrainische Geschichte dar, die Geschichte einer politischen Nation im Entstehen, die Geschichte des Siegs der ukrainischen Bürgergesellschaft. Aber könnte man nicht auch das Gegenteil behaupten, dass der Maidan die Kluft aufgerissen und verstärkt hat, dass er die Sowohl-als-auch-Haltung, die Laissez-faire, das über 20 Jahre ohne militanten oder gar militärischen Konfliktaustrag ausgekommen ist, zerstört, die Spaltung des Landes vertieft, vielleicht sogar irreversibel gemacht hat? Wie können die scharfen, von außen geschürten Oppositionen gemildert, angenähert oder gar eingeschmolzen werden? Wie soll es möglich sein, die Heroisierung des antisowjetischen Untergrunds, der für viele mit Bandera und der Kollaboration mit den Nazis gleichgesetzt wird, in einem Geschichtsbild zusammenzufügen mit dem Bild des ukrainischen Rotarmisten, der im Kampf für sein Land bis Berlin gezogen ist? Wie bringt man die Bilder der heroischen sowjetischen Moderne, der Staudamm von Dneprages, das Charkiwer Traktorenwerk, in Einklang mit dem zur gleichen Zeit über das Land hinweggehenden, Millionen Opfer fordernden Massensterben des Holodomor? Wie bringt man die alt-neuen nationalen Feiertage zusammen mit den zur Gewohnheit gewordenen Feiertagen aus Sowjetzeiten, ohne neues böses Blut zu erzeugen? Welche Gestalt wäre die Integrationsfigur, die über allen Parteiungen und Antagonismen steht? Es wird ohne geschichtspolitische Abrüstung nicht gehen. Es wird ohne die Offenlegung und Bearbeitung der schwarzen Flecken der ukrainischen Geschichte, Kollaboration auf beiden Seiten, Verrat auf beiden Seiten, nicht abgehen. Es wird ohne die Pluralisierung der Interpretationen und Narrative nicht abgehen. Und für all dies gibt es ja ermutigende Beispiele, wie die Konferenzen in der Ukraine zu den umstrittensten Themen der ukrainischen Geschichte in den vergangenen Jahren gezeigt haben. Aber das Hauptmedium, das zum Katalysator für die Auflösung der antagonistischen Narrative werden könnte, wird die politische Bewegung sein, die den Raum füllt, in dem die Selbstverständigung der Nation über sich selbst möglich ist. Nicht behindert durch Druck oder Intervention von außen, von wessen Seite auch immer. Phänomenologie der Revolution und Geburt der politischen Nation. Was der Maidan war, wird zukünftige Historiker beschäftigen. Dass wir Schwierigkeiten hatten, ihn zu verstehen, steht aber außer Frage. Es muss einen Grund haben, wenn die elementaren Reflexe, in diesem Fall die Solidarität mit den Angegriffenen, nicht funktionieren. Václav Havel hat einmal, mit Bezug auf die Haltung der westlichen Linken zur Bürgerrechtsbewegung in Osteuropa, von einer Anatomie der Zurückhaltung gesprochen. Aber sicher ist doch, dass das Ereignis bei aller Buntheit, Flashmobs, Kosakenzelte, Feldküchen, Barrikadenkämpfe, selbstgebaute Wurfgeschosse, improvisierte Universitäten und Kliniken in die europäische Revolutionsgeschichte hineingehört. Der Maidan als Volksbewegung kam über uns, die wir alle Hannah Arendt On Revolution im Kopf hatten, oder die groß geworden waren mit dem Bild Walter Benjamins von den Revolutionären, die auf die Turmuhren zielten, um die Zeit anzuhalten und in ein neues Zeitalter zu springen. Revolution als Bruch, Diskontinuität, Zäsur, Zeitenwende, Point of No Return. Als qualitativ Neues, so hatten wir seit 1989 immer wieder beteuert, sei nun die Gewaltlosigkeit hinzugekommen. Jadwiga Staniszkis Self-Limiting Revolution und die Praxis des runden Tisches, nach der die gestürzten Diktatoren nicht liquidiert, sondern ins Exil oder in die Pension geschickt wurden. Die Revolution sei nicht rachsüchtig, sondern großzügig. Sie komme ohne Barrikadenkämpfe und ohne Märtyrer aus. Sie setze nicht auf Entweder-Oder, nicht auf Leben oder Tod, sondern auf Vermittlung, sowohl als auch. Aushandeln, Negotiation, war das Zauberwort. Es passte in eine Zeit, die sich als postheroisch verstand. Ein neues Paradigma der Umwälzung hatte sich festgesetzt, die friedliche Revolution als wahre Errungenschaft des so blutigen, an Bürgerkriegen reichen Jahrhunderts. Und dann kam der Maidan, die Volkserhebung, und sprengte das Bild, das fast zum Idealtyp geworden war. Die Chronik der Ereignisse vom 21. November 2013, als sich kurz nach 22 Uhr an die 1000 Menschen versammelten, um gegen den Rückzug der Regierung vom Assoziierungsantrag zu protestieren, über den Aufmarsch der Millionen, die Barrikadenkämpfe bis hin zur Flucht des Präsidenten am 22. Februar, das alles ist sehr dicht dokumentiert und erlaubt einen Blick in das Antlitz der Revolution. Dazwischen liegen alle nur denkbaren Stufen der Beschleunigung, der Verwirrung, der Radikalisierung, aber auch der zeitweiligen Entspannung und des Schöpfens von Zuversicht auf einen friedlichen Ausgang. Als jemand, der seinen Augen nicht traute, misstrauisch war gegenüber dem revolutionären Pathos und der sich ganz und gar auf das Modell der sich selbst begrenzenden Revolution eingelassen hatte, der den Schauplatz erst betrat, als alles entschieden war, eine monumentale Szenerie aus verbranntem Asphalt, brandgeschwärzten Fassaden, improvisierten Gedenkstätten für die Helden der Nebesna Sotnia, himmlischen Hundert. Als jemand, der zu spät gekommen war und eigentlich kein Recht hatte, mitzureden in einer Sache, in der es um Leben und Tod ging, kann ich nur die Bilder zitieren, auch wenn neuerdings nichts so überzeugend sein soll wie die Behauptung, Bilder hätten per se keine Evidenz. Nein, es gibt eine Evidenz. Der Studenten, die von dem brillanten ukrainischen Journalisten afghanischer Herkunft Mustafa Nayem per Facebook mobilisiert, zusammengeschlagen wurden von Berkut-Leuten, die nicht verstehen konnten, dass es Leute gab, die sich ihnen nicht fügen wollten. Es gibt das Anwachsen und Zusammenströmen von Volksmassen, die nicht bezahlt sein konnten, schon gar nicht vom CIA. Es gibt Gesichter von Bürgern, die dort waren, weil sie nichts weiter wollten, als in Ruhe gelassen zu werden. Menschen, die nicht glauben können, dass man sie zusammenschlägt oder gar, dass man auf sie schießen lässt. Es gibt Bilder, die eine Gesellschaft im Durchschnitt zeigen, ohne Pose, ohne heroische Geste. Es gibt Bilder von einer Stadt, die nicht mehr alles mit sich machen lässt und die Manifestation, die Stadt in der Stadt, die Bürger, die auf dem zentralen Platz ausharren, ihn schützen und versorgen. Es gibt die Bilder von den schichtweise und reihum Wache schiebenden und Schlafenden, von den Erschöpften und Verletzten, die im Michaelskloster abgelegt und versorgt werden. Ich behaupte, dass solche Bilder die Lüge vom Faschismus im Zentrum Kiews widerlegen. Man muss die Hunderttausende, die sich in der Neujahrsnacht eingefunden und zum Konzert der Band Okean Elsi gekommen waren, ansehen. Nur große, starke, selbstbewusste Bewegungen bringen im Kampf eine offene Universität, Krankenhäuser, die Versorgung von Tausenden von Verletzten zustande, organisieren Konzerte und schieben ein Klavier zwischen die Fronten, auf dem der sogenannte Pianist-Terrorist Chopin spielte. Die Maske ist sein Schutz und nicht seine Angriffsmontur. Die Gewalt hat ebenfalls ein Gesicht, und ich behaupte, dass man sie erkennen kann. Da sind die hochgerüsteten Roboter in Schwarz, da sind die Scharfschützen, da sind die Schläger, die Verwundete aus den Krankenhäusern geholt haben, um sie zu quälen und zu töten. Seht, das werden wir mit euch machen. Und es sind die gezielten Schüsse auf die auf dem Pflaster der Institutska- und Ruschewski-Straße liegenden, schon Getroffenen, aber die nächsten Schüsse gelten schon den Helfern, die den Verwundeten zu Hilfe geeilt waren. Auch sie getroffen. All das kann man inzwischen nachlesen und nachsehen in zahlreichen Dokumentationen. Für all das, was sich zwischen November und März abgespielt hat, gibt es nur wenige Vergleichsbilder. Es gab einmal eine Zeit, in der es noch keine Bilder gab von solchen Ereignissen. Die Pariser Kommune, ja auch die Revolutionen in Russland, die Aufstände in Berlin 1953, in Posen und Budapest 1956, auch Prag 1968. Die Frage ist, warum die Generation, die sich durchaus an den Pariser Mai erinnert, zu Kiew weitgehend stumm blieb und warum es für elementare Befunde wie Zivilcourage, Mut, für die Tapferkeit, es mit der Gewalt eines korrupten Regimes aufzunehmen, keine Worte gab. Und warum selbst die spärlichen Sympathieerklärungen noch von reflexiven Hemmungen, Einschränkungen und Bedenken gedämpft waren. Wir wissen es. Die Äußerungen von Victoria Nuland über Waffenlieferungen in die Ukraine, die Milliarden, die die USA in den Aufbau von NGOs gesteckt haben sollen, die Bandera-Plakate gleich neben der Bühne auf dem Maidan und vieles mehr. Aber all das, ob Gerücht oder der Wirklichkeit entsprechend, macht die Bilder von der Revolution der Würde nicht ungeschehen. Inzwischen ist mehr als ein Jahr vergangen, aber es ist nicht zu spät, sich noch einmal dem Maidan und vor allem unserer Haltung zu ihm zuzuwenden, nicht in der Absicht, ihn zu romantisieren oder revolutionstheoretisch zu überhöhen, sondern um Anschluss zu finden an eine Gegenwart, die hinterrücks über uns hereingebrochen ist. Krieg, Einbruch der Gewalt und Ende der Diskurse. Das gilt noch viel mehr für das andere, die Rückkehr der Gewalt, den Eintritt in eine Zeit des Krieges, von dem nicht klar ist, ob er ein Nachhall des 40-jährigen Kalten Krieges, eine Rückkehr zum Kalten Krieg oder gar der Eintritt in eine neue Vorkriegszeit in einer Epoche zerfallender Hegemonie und großer Weltunordnung ist. Europa hatte sich in einer langen Nachkriegszeit, im Schutz der Abschreckung der Supermächte, daran gewöhnt, dass Grenzverschiebungen tabu sind und über alle sonstigen Differenzen hinweg respektiert werden. Nun war mit dem gewaltsam erfolgten Anschluss der Krim ein Regelverstoß erfolgt, der, würde er allgemein und Schule machen, die ganze internationale Ordnung umstoßen würde. Seine historische Begründung liest sich wie eine Anleitung zur Zerstörung der europäischen Nachkriegsordnung. Alle Grenzen können, folgte man der von Putin gelieferten ethnonationalen Begründung und der historischen Herleitung seiner Ansprüche, auf diese Weise in Frage gestellt werden. Die militärische Landnahme war etwas Unerhörtes in Europa nach 1945. Das Umstoßen von Regeln zerbrach eine ganze Welt, die auf Verhandlung, Diplomatie, eine Kultur des Diskurses begründet war. Für viele nüchterne und erfahrene Beobachter des Jugoslawienkrieges ist der Krieg gegen die Ukraine eine Art Déjà-vu. In der Tat gibt es erstaunliche Parallelen. Und doch kommt im Krieg, den eine hochgerüstete Nuklearmacht gegen einen europäischen Staat vom Zaun gebrochen hat, etwas qualitativ anderes oder Neues zum Vorschein. Bei der Wiederkehr der Gewalt bestürzen nicht nur spezifische Details, also die Scharfschützen, die Folter, der Abschuss einer Passagiermaschine, die Brutalitäten separatistischer Freischärler und Söldner, sondern die Erfahrung mit einer militärischen Eskalationsdominanz, in der derjenige die Zügel in der Hand behält, der über das letzte Wort verfügt, in diesem Fall Waffen, vielleicht sogar Nuklearwaffen. Und schließlich, wir haben es mit einem unerklärten Krieg zu tun, einem Krieg, den es offiziell gar nicht gibt. Die Aggression, die doch offensichtlich ist, nicht ukrainische Truppen stehen in Russland, sondern russische auf ukrainischem Territorium, verleugnet sich. Als Kriegsbrandstifter gelten nicht jene, die Waffen und Instrukteure in besetzte ukrainische Gebiete liefern, sondern jene, die sich gegen sie zur Wehr setzen. Die Selbstverteidigung erscheint als Provokation, die nur Anlass ist für weitere Eskalation. Es findet nicht nur eine Verkehrung der Tatsachen statt, sondern überhaupt eine Infragestellung der Tatsachen selbst. Soldaten, deren Existenz unwiderleglich dokumentiert ist, sollen keine Soldaten sein, sondern Erfindungen, Projektionen, vielleicht auch Touristen, die sich über die Grenze verirrt haben. Gefallene Soldaten, die in Särgen nach Russland zurückgeschickt werden, haben keinen Namen und ihre Angehörigen bekommen die Rente nur, wenn sie Namen und Hergang verschweigen. So verschwinden die Toten ein zweites Mal. Da die Instrukteure und Choreografen der Okkupation von Simferopol, Slowjansk, Kramatorsk, Donetsk und Luhansk so sehr von ihrer Sache überzeugt und inzwischen so geschwätzig geworden sind, kennen wir die Vorgänge, von denen es vor einem Jahr noch hieß, wir hätten sie uns in unserer Fantasie ausgedacht, bis ins Detail. Selbst Putin konnte es zum ersten Jahrestag der Krim-Okkupation nicht lassen, mit den Details seines so professionell geführten Blitzkrieges zu prahlen. Es geht längst nicht mehr um Propaganda und Gegenpropaganda, sondern um die Auseinandersetzung darum, ob es überhaupt noch eine Unterscheidung von Facts und Fiction gibt. Fakten werden zu einer Frage der Interpretation, nach der Devise »Alles ist gelogen«, alles ist gleich wahr. Die freche Lüge traut sich auf die amtliche Pressekonferenz und selbst in der Diplomatie, wo es so etwas wie einen spezifischen Takt geben soll, darf ein altgedienter Profi wie Außenminister Sergei Lavrov alle Hemmungen fallen lassen und in demagogischer Rhetorik vom Genozid am russischen Volk in der Ukraine sprechen. Die dreiste Lüge ist längst talkshow-tauglich geworden. Oft gibt es keine Widerrede, sei es, weil niemand zur Stelle ist, der dem Lügner das Wort abschneidet, sei es, weil die Moderatoren des Diskurses unter Druck stehen und auf Äquidistanz achten müssen, der zufolge die Wahrheit nicht ermittelbar sei, sondern immer irgendwo in der Mitte liege. Der Diskurs geht weiter, während die Panzer rollen. Der Information War, der sich virtuos der postmodernen Rhetorik von der Multiperspektivität bedient und alles relativ sieht, hat uns längst überrollt. Offensichtlich haben die militärischen Frühwarnsysteme ebenso wie die intellektuellen versagt. Es gibt kaum angemessene Antworten auf die ebenso imperial wie völkisch instrumentierten Projekte der russischen Welt, Ruski Mir, oder des Neo-Eurasianismus. Es gibt kaum die Ansätze einer irgendwie organisierten Gegenwehr gegen die Armada von Trollen und die Desinformationskampagnen gezielt eingesetzter sozialer Netzwerke. Es fehlt an Sensibilität für die virtuosen Choreografien, nach der Allianzen von ganz rechts nach ganz links geschmiedet werden. Kein Gefühl für die Instrumentalisierung der inneren Widersprüche, an denen ein so komplexes Gebilde wie die Europäische Union überreich ist und an denen sie zerbrechen kann. Europas Frontier. Es geht eben nicht nur um die Krim, nicht nur um den Donbass, nicht nur um die Ukraine, sondern um etwas mehr. In diesem Sinne möchte ich von der Ukraine als Frontier Europas sprechen. Viele haben sich nach 1989 Gedanken gemacht über die Neukonstituierung Europas. Ich muss zugeben, dass die Zerstörung Europas, so wie es nach 1945 Gestalt angenommen hat, jenseits meines Horizonts lag. Nun ist der Ernstfall eingetreten, dass Europa auseinanderfallen kann, dass es den Erpressungen vielleicht nicht standhält, dass das Schlachtfeld, das die östliche Ukraine seit einem Jahr geworden ist, noch näher an uns heranrückt und dass die Destabilisierung, in die die Ukraine getrieben werden soll, auch Europa als Ganzes erfassen kann, ja, schon erfasst hat. Bei allen Entscheidungen, die heute in der Europäischen Union diskutiert werden, sitzt bereits eine Art steinerner Gast mit am Tisch. Hinter dem Scheitern der Rettungsversuche für Griechenland steht die Drohung, Griechenland könne sich in die Arme Putins oder der russischen Oligarchen flüchten. Und Konstantin Malofejew, der orthodoxe Oligarch, der Dugin-Freund und Sponsor der Undercover-Aktivitäten auf der Krim und im Donbass, hat schon längst eine Greek Connection aufgebaut. In der Frage der Energieversorgung Europas ist das Thema, wie sich Europa unabhängig und unerpressbar machen kann, endlich auf die Tagesordnung gesetzt. Städte und Länder, die von Einnahmen aus dem Tourismus abhängig sind, die Goldene Meile im ersten Wiener Bezirk, der Kurfürstendamm in Berlin, die Immobilienbranche in Barcelona, überlegen sich, wie sie den Rückgang der konsumfreudigen russischen Kundschaft kompensieren und diese zurückgewinnen können. In den Redaktionen von Zeitungen und Fernsehsendern müht man sich besonders, sich keine Blöße zu geben und achtet mehr denn je auf Äquidistanz, nur um ja nicht in den Verdacht zu geraten, antirussische Stereotype zu pflegen. Die Europäer waren nicht gerüstet für diesen Fall. Sie brauchten einige Zeit, um sich auf die neue Situation einzustellen. Während der hybride Krieg längst eröffnet war, auch ohne Kriegserklärung, glaubte man immer noch an die Wirkungskraft symmetrischer Abschreckung. Während russische Ausrüstung und bewaffnetes Personal über die ukrainische Grenze gingen, waren die Institute, die mit Aufklärung beschäftigt sind, noch immer nicht in der Lage, Beweise zu liefern, oder sie wollten es aus politischen Gründen nicht. Die Dokumentation, die Identifizierung, die Rekonstruktion von Waffentransporten wurden Reportern überlassen, die unter oft höchst riskanten Bedingungen Spuren folgten, Interviews in umkämpften Gebieten führten und die Fotos schossen, die jeden Zweifel an der Identität der Aggressoren beseitigten. Während sich im vergangenen Jahr die Intellektuellen und die Gelehrtenwelt mit geradezu kriminologischem Furor in die Details vertieften, um den Ausbruch des Ersten Weltkrieges zu rekonstruieren, entging ihnen die Inkubationsphase des militärischen Konflikts, der sich unter ihren Augen anbahnte. Man war über die Vergangenheit, im Jahre 2014 war das vor allem das Jubiläum des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs, die alle Aufmerksamkeit, allen analytischen Scharfsinn beanspruchte, besser informiert als über die Gegenwart. Wer wusste etwas mit dem Konzept des Eurasianismus anzufangen? Man wusste, dass es in den 1920er Jahren eine intellektuelle Gruppe dieses Namens gegeben hatte, aber sie war lediglich von Interesse für Ideenhistoriker. Aber Alexander Dugin, der Wortführer der neo-eurasischen Bewegung, war nicht nur ein Exeget und Interpret interessanter Texte, er rief in öffentlichen Reden und Blogs zur Bildung von freiwilligen Verbänden im Stile der Freikorps auf: Tötet, tötet, tötet. Das von Putin verkündete Konzept der russischen Welt war eben nicht nur ein Programm für die Liebhaber russischer Literatur und Kultur, sondern es erklärte rundheraus: Dort, wo Russen sind, wo Russisch gesprochen wird, ist Russland. Das klang nach der Losung der deutschen Freikorps in den 1920er Jahren: Dort, wo wir sind, ist Deutschland. Und die Russen jenseits der Grenzen waren plötzlich in einer Position, die jener der Volksdeutschen in der Zwischenkriegszeit glich, einsetzbar als fünfte Kolonnen für irredentistische und revanchistische Bewegungen, damals die Sudetendeutschen gegen die Tschechoslowakei, heute die russischsprachigen Bevölkerungsgruppen im Baltikum oder in der Ukraine. Die Tragödie besteht nicht nur darin, dass diese Gruppen benutzt werden für eine unverhüllte imperiale Politik, sondern dass die nationalistische und völkische Rhetorik auch die Axt legt an die Russische Föderation selbst. Die Russische Föderation ist, wie der Name Rossiyskaya Federatsiya, russländische Föderation, schon sagt, eben nicht nur russisch, nicht ethnisch homogen, sondern russländisch, Raum eines Vielvölkerstaates. Die russische Welt will zudem eine Alternative sein, eine Welt der festen Werte, eng verbunden mit den Wert- und Ordnungsvorstellungen der russischen Orthodoxie. Die russischen Medien verspotten Europa als Gay-Europa, sie verachten es, auch wenn russische Oligarchen und Staatsbeamte ihre Kinder auf englische Internate schicken oder ihren Urlaub in Villen an der Côte d'Azur verbringen. Nicht nur der fundamentalistische Islam kann einen Sog auf orientierungslose junge Leute ausüben, sondern auch eine fundamentalistische Orthodoxie und ein autoritäres Regime. Die aus Russlanddeutschen rekrutierten Kämpfer auf der Seite der prorussischen Separatisten im Donbass sind gewiss nicht das letzte Wort. Die russische Krise hinter der ukrainischen. Man kommt nicht darum herum zu konstatieren, dass hinter der sogenannten Ukraine-Krise in Wahrheit eine fundamentale Krise Russlands steht. Man kann über die offensichtlichen Schwächen, Übel, die Krebsgeschwüre, das Jahre-, jahrzehntelange Versagen der politischen Eliten in der nun schon ein Vierteljahrhundert unabhängigen Ukraine sprechen, über die missglückte Privatisierung, die es einigen wenigen erlaubt hat, sich das Volkseigentum anzueignen und über Nacht zu unvorstellbarem Reichtum zu kommen, um ihn ins Ausland zu schaffen. Man kann sprechen über die nach so langer Unterdrückung verständliche, aber doch auch provozierende und das Land spaltende Produktion nationalistischer Mythen anstelle einer behutsamen Arbeit an einer geschichtlichen Erzählung, die die Erfahrung aller Ukrainer, auch die des Donbass, in sich aufnimmt. Man kann über die systemische, nur schwer ausrottbare Korruption sprechen und über die Not, in die große Teile der Bevölkerung geraten sind. Aber all das ist Sache der Ukrainer selbst, und sie, vor allem die vom Maidan Bewegten, wissen darüber am besten Bescheid. Dort hat es in den letzten 20 Jahren immerhin weitgehend korrekte Wahlen und gewaltlose Machtwechsel gegeben. Dort gibt es einen öffentlichen Raum, in dem die Probleme der Nation erörtert und verhandelt werden. Und es ist eher ein Wunder, dass die Ukraine trotz der Bedrohung von außen und der Subversion im Innern bisher standgehalten hat. Viel schwerer ist es, auch nur annäherungsweise zu verstehen, was in Russland heute geschieht. Zugegeben, die Schwierigkeiten des nachsowjetischen Russland waren unerhört groß. Aber es gab eine Zeit, in der das Ende des Imperiums nicht nur als Verlust, sondern als Befreiung von einer Last empfunden wurde, als Möglichkeit, sich endlich ganz und gar auf die Erholung und die Erneuerung des im 20. Jahrhundert so schwer getroffenen, weißgebluteten Landes zu konzentrieren. Putin hat die mehr als 10 Jahre, in denen die Einnahmen aus Öl und Gas im Übermaß sprudelten, verstreichen lassen. Er hat die Chance verspielt. Statt das Land zu modernisieren, auf die Höhe des 21. Jahrhunderts zu bringen und die Potenziale des Landes zu entfalten, hat er die Reichtümer zugunsten einer kleinen kleptokratischen Clique umverteilt und die Institutionen, in denen das Land zu sich hätte kommen können, Medien, Parlament, zivilgesellschaftliche Vereinigungen, ausgehöhlt und zerstört. Aus der Krise, in die er das Land geführt hat, trat er die Flucht nach vorne an, in einen Krieg, der leichter zu führen und zu gewinnen ist, als sich der säkulären Aufgabe zu stellen, das große Land zu modernisieren. Schuld sind die anderen. Nichts ist einfacher, nichts ist entlastender. Aber auf Dauer lässt sich kein Land, nicht einmal ein von Katastrophen so schwer geprüftes wie Russland, diktatorisch zusammenhalten oder regieren. Irgendwann wird auch der Zusammenhalt, der durch negative Integration Lev Gutkov gestiftet wird, brüchig. Wenn wir von Putin sprechen, dann gerade nicht, weil wir das Bedürfnis verspüren, ihn zu dämonisieren oder zu entlarven, sondern weil nach der Zerstörung der Institutionen alle Macht auf eine Person zusammengeschrumpft ist. Ein Verhängnis für jedes Land und für Russland im Besonderen. Er hat etwas getan, was für Russen undenkbar war, und was deshalb offiziell auch nicht existiert und verschwiegen werden muss, weil es ein Verbrechen ist, für das er die Rechnung noch bekommen wird. Er hat einen Krieg gegen das Brudervolk angezettelt. Putin trägt, den momentanen Meinungsumfragen und Rankings zum Trotz, alle Züge eines Failing Man. Die Ukraine wird ihren Weg gehen. Der Krieg gegen die Ukraine geht weiter. Der Waffenstillstand wird je nach Bedarf eingehalten oder gebrochen. Wir wissen nicht, was morgen oder übermorgen geschehen wird. Putin fühlt sich, wie man an der Inszenierung seines Verschwindens und seiner prahlerischen, angesichts der ukrainisch-russischen Tragödie geradezu frivolen Auftritte ablesen kann, als Herr des Verfahrens. Eskalationsdominanz nach wie vor. Die Choreografie wird weitergeschrieben. Virtuoses Spiel auf der Klaviatur der innereuropäischen und innerwestlichen Widersprüche und Konkurrenzen. Und doch ist sein Kalkül noch nicht aufgegangen. Er hat eine Schlacht gewonnen, aber den Krieg verloren. Die Krim hat er im Handstreich genommen, aber Novorossija und die Abspaltung des Südostens der Ukraine ist stecken geblieben. Das koloniale Projekt Putins, von dem Timothy Snyder gesprochen hat, ist gescheitert. Die besetzten Gebiete von Donetsk und Luhansk sind nicht lebensfähig, aber reichen aus, die Ukraine auf Dauer nicht zur Ruhe kommen zu lassen. Was der Krieg mitten in Europa angerichtet hat, ist ungeheuerlich. Zerstörte Städte, mehr als 1 Million Flüchtlinge, mehr als 6.000 Tote, eine ruinierte Infrastruktur. Und doch ist die Ukraine nicht in die Knie gegangen. Sie hat die Kontrolle über Teile ihres Territoriums verloren, aber der Widerstand gegen die Aggression hat die Bildung der Ukrainer zur politischen Nation vorangetrieben. Die Gesellschaft trägt bisher die unerhörten Opfer, die Freiwilligen, die einfachen Bürger treten an die Stelle eines Staates, der schwach ist und in so elementaren Funktionen wie der Landesverteidigung weitgehend versagt hat. Kurzum, das, was man als Nation Building bezeichnet, ist in der Situation der Bedrohung nicht schwächer geworden. Historiker haben keine Rezepte für die Lösung der aktuellen Probleme, aber ihnen ist der Lauf der Dinge in der Gegenwart auch nicht gleichgültig. Wohin die Ukraine geht, ist Sache der Ukrainer selbst. Ratschläge und materielle Unterstützung von außen wird man, wenn sie hilfreich sind, gewiss annehmen. Man muss zwar alles Menschenmögliche tun, um einen Konflikt einzudämmen, das sind jedoch Allgemeinplätze. Man muss sich unerpressbar machen, aber es wird schwierig genug sein, dafür einen gangbaren Weg zu finden. Man muss die Sanktionen, die man, in Ermangelung anderer Antworten, verhängt hat, durchsetzen. Aber wie soll das geschehen, wenn dafür Einstimmigkeit aller Mitgliedstaaten der Europäischen Union notwendig ist? Man muss alle diplomatischen Mittel ausschöpfen, aber was ist, wenn das Gegenüber die soeben gegebenen Zusagen bricht? Man muss dem Gegner Paroli bieten, aber wie hält man eine Aggression auf, die sich mit Gesprächen nicht aufhalten lässt? Der Angriff auf die Ukraine gilt nicht nur der Ukraine. Was dort auf dem Spiel steht, ist Europa, der Westen, wie immer wir das nennen wollen. Eine Lebensform, die Putin und seinesgleichen als Bedrohung empfinden. Der Krieg ist nach Europa zurückgekehrt. Ein Ernstfall ist eingetreten, auf den die Europäer nach 1989, trotz der Jugoslawien-Erfahrung, nicht mehr vorbereitet waren. Sie müssen sich verabschieden von der Illusion, dass sich Konflikte allein durch Gespräche aufhalten lassen. Um dies zu sehen, muss man nicht die Analogie zu München 1938 bemühen. Es reicht, die Dinge beim Namen zu nennen. Aber das scheint unendlich schwer, weil sich daraus Konsequenzen ergeben. So oder so. Wir müssen an der Unterscheidung von Aggressor und Angegriffenem festhalten. Es gibt einen Krieg, auch ohne Kriegserklärung. Die Selbstverteidigung der Ukraine ist nicht nur legitim, sondern sie verdient unsere Unterstützung. In welcher Form dies geschieht, ist einzig eine Frage politisch-militärischer Zweckmäßigkeit. All das sind Selbstverständlichkeiten. Man müsste an sie nicht erinnern, wenn sie nicht aufgehört hätten, selbstverständlich zu sein. In einer Zeit der gezielten Begriffsverwirrung, in der die russische Aggression sich antifaschistisch drapiert und eine Revolution der Würde als faschistischer Putsch gebrandmarkt wird, ist alles möglich geworden. Wir sollten dem Ernstfall, der in unsere Lebenszeit eingebrochen ist, ins Auge blicken. Welche praktischen Schlüsse sich für uns, unsere Gesellschaften oder auch für jeden von uns persönlich daraus ergeben, muss man dann sehen. Wir dürfen die Unterscheidung zwischen Fakt und Fiktion, zwischen Wahrheit und Lüge nicht preisgeben. Das wäre der geringste Beitrag, um eine Trahison de Claire, einen Verrat der Intellektuellen, den Julien Bendard für die Zwischenkriegszeit diagnostiziert hat, nicht noch einmal zu begehen. Diese Arbeit beginnt damit, dass man sich umsieht, sich ein Bild macht und so etwas vom Ernst der Lage in Europa mitbekommt, aber auch von der Verzweiflung und Kraft eines Landes, das standhält. Kiew, Metropolis. Nur ein Dichter mit dem Namen Ossip Mandelstamm kann sein 1926 geschriebenes Feuilleton zu Kiew mit den Worten beginnen: Die zählebigste Stadt der Ukraine. Die Kastanien stehen voller Kerzen. Rosa-gelbe Federbusch-Knallbonbons, junge Damen in geschmuggelten Seidenjackets, pogromartig Lindenflaum in der nervösen Mailuft. Großäugige, großmündige Kinder. Ein Straßenschuster arbeitet unter den Linden, lebensfroh und rhythmisch. Und so geht es fort. Im Zentrum Kiew sieht Mandelstamm riesige Archenhäuser und blickt hinein in die romantische Kleinwelt der Wohnungen, zerrissen von Hass, Neid, komplizierter Intrige. Auf dem großen Boulevard der Stadt, dem Kresjatyk, leuchtet das Continental, das beste Hotel aus vorrevolutionären Tagen in neuem Glanz. Aus jedem Fenster ragt ein Schwarzer, der einer Jazzband angehört. Alles, was Rang und Namen hat in der sowjetischen Theater- und Zirkuswelt der 20er Jahre, gibt sich hier ein Stelldichein. Das Moskauer jüdische Kammertheater, der legendäre Tierdresseur Durov, der Avantgarde-Regisseur Meyerhold. Und Mandelstamm bekräftigt, die Stadt hat eine große und zählebige Seele. Von einem tiefen, dreifachen Atem ist diese ukrainisch-jüdisch-russische Stadt durchdrungen. Das war beobachtet und geschrieben nur wenige Jahre nach dem Ende des Bürgerkrieges, in dem das alte Kiew untergegangen war. Nun schickten sich die Bewohner der Stadt an, wieder Tritt zu fassen im Alltag, aber man konnte nicht sehen, ob es eine wirkliche Erholung oder nur eine vorübergehende, fieberhafte Scheinblüte werden würde. Zwischen den Zeiten. Auch der Besucher Kiews heute, nach der Revolution auf dem Maidan, müsste die Gabe haben, all das festzuhalten, was gleichzeitig sich in dieser großen Stadt abspielt, eine Form zu finden, um den eigentümlichen Doppelzustand, in dem alles gleich real ist und doch jederzeit in Frage gestellt werden kann, jenen Schwebezustand festzuhalten, in dem es unwiderlegbare Beweise gibt, dass die Stadt unerschütterlich steht, die Dinge ihren Gang gehen und gleichzeitig doch zu spüren ist, dass es nur eines Zwischenfalls, des paradoxen Zusammentreffens einiger Zufälle, einer falschen Geste oder einer präzise platzierten Provokation bedarf, um alle Ruhe, die der Routine städtischen Lebens eigen ist, in sich zusammenstürzen zu lassen. Kiew im Frühjahr 2015. Gerade ist die Buchmesse. Sie ist erst das fünfte Mal in den Hallen des Arsenals, in einer riesigen, zum Ausstellungsgelände umfunktionierten Munitionsfabrik aus dem 19. Jahrhundert, eröffnet worden. Verlage aus der ganzen Ukraine, Diskussionen und Lesungen über »Der Krieg und die Sprache«, eine kaum übersehbare Flut von Übersetzungen, die Vertreter der neuen, jungen ukrainischen Literatur, sprachkundig und weltläufig, bewundert von ihren Lesern und Fans – Publikum, wie man es in Frankfurt oder Göteborg auch sehen kann. Alles ist trotz des großen Andrangs freundlich und gelassen. Im Café draußen hat man einen Blick über die Mauer hinweg auf die goldenen Kuppeln des Höhlenklosters und nur wenige Minuten sind es bis zu den Parks, die sich über das ganze Hochufer über dem Dnepr erstrecken, von einem Ende der Stadt bis zum anderen. Eine Promenade über gut gepflegte Wege, an Brunnen und Kiosken vorbei – und immer mit einem unvergleichlichen Blick auf den Strom, die Inseln, die bis an den Horizont reichenden Neubauviertel auf dem linken Dnepr-Ufer. In der Ferne sieht man die ersten Besucher ihre Badesachen an den Stränden auspacken, man hört das gedämpfte Rauschen des Verkehrs. Man fährt schnell in Kiew. Gegen die Raserei steht nur das bergige, von Steigen und Schluchten durchfurchte Relief der Stadt und das Kopfsteinpflaster, das es in den Straßen des Zentrums noch immer gibt. Kiew leuchtet, mit den Schriftzügen am Himmel, nachts angestrahlten Denkmälern, Fassaden und Plätzen. Am Wochenende ist das Zentrum mit Kresjatyk und Maidan für den Autoverkehr gesperrt. Die Kiewer flanieren zwischen Geschäften, Cafés, Breakdance und Bandura-Spielern. Besucher von auswärts, die das Wunder der großen, leuchtenden Kapitale bestaunen, Ausländer, die hierher gekommen sind, um sich ein Bild vom Schauplatz zu machen, den sie von den Fernsehnachrichten her kennen. Dort, wo heute der Verkehr wieder fließt und die Menschen flanieren, sind vor mehr als einem Jahr Menschen getötet worden. Vor einem Jahr, nach dem Ende der Kämpfe, waren die Trottoirs noch aufgerissen, man sah die Spuren der Barrikaden, die in den Asphalt eingebrannt waren, Berge von aufgeschichteten Reifen, Pflastersteinen, Sandsäcken. Die Autos auf der Ruschewski-Straße mussten zwischen den Barrikaden noch Slalom fahren, fast so, als müssten sie innehalten und Rücksicht nehmen auf die hier zu Tode gekommenen Demonstranten. Noch Wochen nach dem Ende der Kämpfe lag der Geruch verbrannter Reifen über dem Platz. In den Hauseingängen und auf den Hauswänden sah man noch die Graffiti mit den Parolen der Maidan-Aktivisten. Die Trottoirs der Institutska-Straße waren bedeckt von improvisierten Grabstellen für die Getöteten, mit Kerzen, Papierblumen, persönlichen Gegenständen der Opfer, in Plastikfolien eingeschweißten Porträts, auf denen Namen, Geburtsorte, Beruf und Alter verzeichnet waren. Wer aus dem oberhalb des Platzes gelegenen Metroausgang oder vom Hotel Ukraina die Institutska-Straße hinabging, blickte auf eine fast erhabene Landschaft, in der alle ihre Stimme zu senken schienen, ihren Schritt verlangsamten und innehielten vor den improvisierten Grabmalen oder die Suchanzeigen von Vermissten und Verschwundenen studierten. Noch immer standen die Zelte und Feldlager mit Wachhabenden und allerlei zum Teil exotisch gekleidetes Volk, das sich dagegen zu sträuben schien, in die Normalität des städtischen Alltags zurückzukehren. Nun, ein Jahr danach, scheint Kiew einen Weg gefunden zu haben, wie ein zuerst nur spontanes und provisorisches Gedenken mit Porträtgalerien, Barrikadenfragmenten, Inschriften auf Dauer gestellt und inmitten des städtischen Alltags die Erinnerung bewahrt werden kann. Der Verkehr fließt wieder, die Trottoirs sind weitgehend repariert, die Scheiben wieder eingesetzt, das Portal zum Dynamo-Stadion strahlt fast provozierend weiß. Nur das Gewerkschaftshaus an der Ecke, das in Flammen aufgegangen war, ist nach wie vor von Planen verhängt und wartet auf seine Wiederherstellung. »Ruhm den Helden! Ruhm den himmlischen Hundert!« ist auf Transparenten zu lesen. Aber schon ist der Maidan, der sich in eine Gedenklandschaft verwandelt hat, von Zeichen eines neuen Kampfes eingeholt. Seit der russischen Aggression gegen die Ukraine, zuerst auf der Krim, dann in den östlichen Landesteilen, sind Tausende einer neuen Welle der Gewalt zum Opfer gefallen. Bürger in den besetzten Gebieten, Freiwillige und Soldaten der ukrainischen Armee. Die Spur des Krieges ist, ein Jahr nach dem Ende der brutalen Auseinandersetzungen auf dem Maidan, allgegenwärtig. Der Krieg kommt dem Besucher, der auf dem Kiewer Flughafen Boryspil landet, mit Breaking News von der Front auf den in den Wartehallen angebrachten Fernsehschirmen entgegen. Wo die Kämpfe schon einmal beendet worden waren, wird von Neuem berichtet. Und wo der himmlischen Hundertschaft, also all jener auf dem Maidan Getöteten, gedacht wird, sind auf frischen Plakaten die in den jetzigen Kämpfen Gefallenen abgebildet. »Helden sterben nicht«, verkünden Plakate in den Schaukästen. Der Krieg ist präsent an der Hotelrezeption, wo eine Spendenbüchse für die Armee aufgestellt ist, und am Eisenbahnschalter oder an der Supermarktkasse, wo freiwillige Helfer Geld für Lebensmittel für die Front sammeln. Im Museum, wo nicht nur an den nun 70 Jahre zurückliegenden Sieg im großen Väterländischen Krieg erinnert wird, sondern an die Gefallenen des in der Gegenwart ausgetragenen Krieges. Obwohl die Vorgänge an der Front, in Donetsk, Schirokine, Mariupol, von Kiew weit entfernt scheinen, ist jeder im Bilde, wie sich die Situation vor Ort entwickelt. Jeder hält sich rund um die Uhr auf dem Laufenden, denn es betrifft fast jeden. Das Fernsehen berichtet von Familien, die Abschied nehmen von ihren Vätern oder Söhnen. Freiwillige erzählen von der guten Resonanz auf ihre Sammelaktivitäten. Unternehmer und Geschäftsleute geben Ratschläge, wie man zur Ausrüstung der Armee beisteuern kann. Flüchtlinge aus dem Luhansker und Donetsker Gebiet sind zu Zehntausenden auch in Kiew unterwegs, erkennbar an ihren Autokennzeichen. Sonntagmorgen sind in der Metro nach Darnitsja Gruppen von jungen und nicht so jungen Männern in Tarnuniformen unterwegs. Sie kommen offensichtlich direkt von zu Hause, in ihren Rucksäcken und Sporttaschen, mit denen sie sonst ins Büro oder ins Fitnessstudio gehen, sind jetzt zusätzliche Verpflegung, der Laptop, Unterwäsche verstaut. Während die anderen an der Station Gidropark aussteigen, um an den Strand zu gehen, fahren sie weiter zum Sammelpunkt, von dem aus es weitergeht an die Front. Eine Sekunde nur zwischen dem Normalalltag in einer großen europäischen Stadt und dem Krieg, der alles, aber auch alles ändert. Eine Metrofahrt nur liegt zwischen Krieg und Frieden. Kiewer Panorama, Kiewer Relief. Die Blickeinstellung der Kamera, der wir unser Bild von Kiew verdanken, war die von oben, vom Hotel Ukraina auf den Maidan. Dort unten auf dem Platz war die Stadt zusammengeströmt. Man konnte von hier wie in eine Arena hinabsehen und das Drama verfolgen. Dort war der Sammelpunkt des Widerstands, das logistische Zentrum, die Bühne für die öffentlichen Auftritte und Ansprachen an die Nation und an die Welt, der Ort der Entspannung in den Pausen zwischen den Straßenschlachten, die Bühne für Lesungen und Gottesdienste, Schutzraum für die Bergung der Verwundeten. Hier liefen die Netzwerke des Widerstands der aus allen Landesteilen herbeigeeilten Aktivisten zusammen, aus Tschernigiw, Odessa, Lemberg, Poltawa, Winnica. Auf älteren Karten trug der Maidan Nezalesnosti, der Platz der Unabhängigkeit, schon andere Namen. In sowjetischer Zeit Sowjetplatz, dann Kalininplatz, benannt nach dem sowjetischen Staatsoberhaupt. In der Zeit der deutschen Besatzung war es der Platz des 19. September, der Tag der Eroberung Kiews durch die Wehrmacht. Nach dem Krieg Platz der Oktoberrevolution. Vor der Revolution war es der Platz vor der städtischen Duma, auf dem ein Denkmal für den großen, in der Kiewer Oper 1911 bei einem Attentat ermordeten Reformer Piotr Stolypin gestanden hatte. Zusammen mit dem Kreschtschiatik, der den Platz quert, war der Duma-Platz mit dem Stadtparlament das Zentrum der im Aufbruch begriffenen Hauptstadt des Südwestens des Russischen Reiches geworden. Hier traf sich alles, was Rang und Namen hatte, und insofern steht der heutige Maidan, bezeichnenderweise ein arabisch-türkisches Wort für einen städtischen Platz, auch für die Wiederkehr dieses Zentrums urbanen Lebens, der Knoten, in dem alles zusammenlief. Den Kreschtschiatik, der den Maidan schneidet, hat man mit den Champs-Élysées verglichen, auch wenn er nur 1,3 Kilometer lang ist. Hier konzentrieren sich die wichtigsten Büros, Banken, Kaufhäuser, Hotels. Erreicht vom einen Ende, dem heutigen Europaplatz mit der Philharmonie, bis zum Bessarabischen Markt am anderen Ende. Der Kreschtschiatik der Belle Époque gehört zu den Kindheitserinnerungen Ilja Ehrenburgs. Auf dem Kreschtschiatik gab es ein Papiergeschäft, das Schulhefte in bunt glänzenden Einbänden verkaufte. In einem solchen Heft machte sogar eine Prozentrechnung eine fröhliche Miene. In einer Konditorei konnte man trockene Konfitüre kaufen, der Konditor seinen Familiennamen Balabucha gegeben hatte. In der Schachtel lag ein Bonbon, das einer Rose glich und wie ein Parfum duftete. In Kiew aß ich Kirschfladen und Pasteten mit Knoblauch. Die Passanten auf der Straße lächelten. Im Sommer saßen die Leute in den Cafés am Kreschtschiatik direkt auf dem Bürgersteig, tranken Kaffee oder aßen Eis. Ich betrachtete sie neidisch und hingerissen. Vom Maidan und vom Kreschtschiatik steigt die Stadt terrassenförmig die Anhöhen hinauf. Auf der einen Seite zum Dnepr-Hochufer mit dem Komplex des Höhlenklosters und den vornehmen Wohnbezirken Lipki und Pechersky. Auf der anderen Seite zur Oberstadt mit der Sophienkathedrale und dem Michaelskloster. Dort war das historische Zentrum der Kiewer Russ, der Kiewer Kreml, mit der ältesten, aber beim Mongoleneinfall 1240 zerstörten Zehntkirche, dem Michaelskloster, dem imposanten goldenen Tor, das in Fragmenten überlebte und heute in einer aufwendigen Rekonstruktion zu besichtigen ist. Auf dieser Seite des Kreschtschiatik entwickelte sich die im 19. Jahrhundert rasch wachsende Neustadt mit allen wichtigen öffentlichen Gebäuden entlang den Hauptstraßen, des Wladimir- und des Bibikow-Boulevards, Oper, Wladimir-Universität, Polytechnisches Institut, Gymnasien und Museen. In Pechersky und Lipki findet man die luxuriösesten Villen und Mietshäuser der Gründerzeit, nach dem Krieg errichtete Wohnanlagen und Apartment-Hochhäuser des postsowjetischen Kiew. Dort konzentrieren sich auch Regierung und politischer Apparat. Von Oberstadt wie Dnepr-Hochufer abgesetzt, liegt im Norden am Dnepr-Ufer die dritte Stadt, Podil. Die Stadt der Handwerker, Händler, Kleinbürger, des Marktes, der Ort der Petro-Machila-Universität, im goldenen Zeitalter des Kosakenhetmanats ein Zentrum des Humanismus und der Aufklärung, seit dem 19. Jahrhundert Zentrum des Kiewer Judentums, vor allem des Ärmeren und Mittelständischen. Man kann auf Kiew aber auch von einem ganz anderen Punkt ausblicken, vom Dnepr-Hochufer, von dem aus sich ein atemberaubendes Panorama darbietet, auf den gewaltigen Strom und die Ebene jenseits des Dnepr. Man scheut sich, diesen Anblick erhaben zu nennen, und doch ist es so. Hier sagt die Stadt: Ich war, ich bin, ich werde sein. Von hier aus wird die Weite, die jenseits des Dnepr beginnt, und die Schönheit der auf dem Höhenzug sich erstreckenden Parks, aus denen das Gold der Kirchenkuppeln und Glockentürme hervorleuchtet, erfahrbar. Eine Szene, die, wie der im Exil lebende russische Philosoph Georgi Fedotow bemerkte, selbst den Dichter aus dem Norden, also Alexander Puschkin, hatte verstummen lassen. Der Blick von dieser Höhe macht einsichtig, warum Kiew schon allein aufgrund seiner Lage nicht nur als eine der schönsten europäischen, sondern auch als die Mutter der russischen Städte weit über die Ukraine hinaus fest im Bildgedächtnis verankert ist. Alle Epochen haben das Privileg dieses Ortes erkannt und genutzt. Die Mönche, die im 11. Jahrhundert das Höhlenkloster angelegt haben, das sich zu einem wahren Vatikan der Orthodoxie entwickeln sollte. Die Hetmane, die im 17. Jahrhundert den Wiederaufstieg Kiews befördert haben. Die russischen Zaren, die Residenzen wie das Marienpalais, Waffenschmieden wie das Arsenal und zahlreiche Bauten der Gouvernementsverwaltung errichtet haben. Die Kaufleute haben im 19. Jahrhundert mit den von ihnen finanzierten Parks ein Arkadien mitten in der Stadt geschaffen, während das 20. Jahrhundert auf den Dnepr-Höhen vor allem Gedenkstätten für die erlittenen Katastrophen beigesteuert hat. Das stählerne, 108 Meter hohe Monument Mutter Heimat, das 1981 fertiggestellt an den großen Väterländischen Krieg erinnert. Die erst in der unabhängigen Ukraine errichtete, einer Krypta gleichende Holodomor-Gedenkstätte, die von einem als Kerze stilisierten Turm gekrönt wird. Der Park des Ruhmes für die im Kampf um Kiew gefallenen Soldaten mit dem lakonischen Obelisken im Zentrum. Auf einer Plattform hoch über Podil erhebt sich ein Stahlbogen von 30 Metern Durchmesser, der an das Abkommen von Perejaslav von 1654 und so an die ewige Freundschaft zwischen Russland und der Ukraine erinnern soll, sowie eine ganze Kette von Hotels, Kultur- und Pionierpalästen, eine Landschaft der Erholung, der Andacht, des Vergnügens. Kiews Relief ist bewegt. Die Stadt kennt steile Straßen, und der Besucher ist erstaunt, wie lange und tief man in der Metro auf den Rolltreppen hinabgleitet. Ein Funikulär von Anfang des 20. Jahrhunderts bewältigt in steiler Fahrt den enormen Höhenunterschied zwischen Ober- und Unterstadt. Auf der Rolltreppe in der Metro braucht man minutenlang, bis man unten, auf Höhe des Flussufers, angelangt ist. Da gibt es bucklige, verästelte Durchgangshöfe, unbebautes Gelände und Schneisen mitten durch den Stein. Mandelstamm hat das sehr genau erkannt. In Terrassen türmt sich die große Stadt am Dnepr auf, die alles Unglück erlebt hat. Es hat etwas vom Auf und Ab und dem raschen Perspektivwechsel, den man aus Lissabon oder San Francisco kennt. Dieses Panorama aus einem breit dahinfließenden Strom, dem von Schluchten gekerbten Relief des Höhenufers, schafft unentwegt rasch wechselnde Ausblicke. Solch ein Relief bietet keinen Raum für überdimensionale Exerzier- und Aufmarschplätze. Kiews Oberfläche ist bestimmt von der Natur, die in den großen Parks und entlang breiter Boulevards in die Stadt einbricht. Das Relief zwingt Baumeister zu ökonomischer Raumnutzung und verleitet Architekten zu malerischen Lösungen. Kiew ist von Natur aus unfähig zu unendlichen Perspektiven, grandiosen Prospekten und Magistralen. Ihm mangelt es daher an imperialer Potenz. Seine Liebe gilt nicht der Geometrie, sondern den Linien und Steigungen seiner Höhenzüge. Man geht hier lieber ins Straßencafé als zu einer Parade. Vatikan der Orthodoxie, Höhlenkloster, Pechersky. Auf dem Höhenrücken ist Raum für den Vatikan der Orthodoxie. Hoch über dem Strom und zum Strom abfallend erstreckt sich, von Mauer und Rundgang, prächtigen Toren im Kosakenbarock des 17. und 18. Jahrhunderts eingefasst, eine ganze Tempelstadt aus Kathedralen, Refektorium, Bibliothek, Glockenturm, Druckerei, Wirtschaftstrakten, Zellengebäuden und Pilgerherbergen. Im Berg verlaufen seit dem 11. Jahrhundert kilometerlang Gänge und Tunnel, in denen seit mehr als 1000 Jahren die Mönche des Höhlenklosters beigesetzt sind. Hier ist das spirituelle Zentrum. Hier entstand die Chronik der vergangenen Jahre, die sogenannte Nestor-Chronik, aus der wir unser Wissen über die Kiewer Rus haben. In sowjetischen Zeiten wurde das Kloster in ein Museum umgewandelt, das die Absurdität der Reliquienverehrung, des Obskurantismus und des Wunderglaubens anschaulich machen sollte. Heute gibt es im Kloster wieder Mönche, Pilger und Touristen wandern mitunter andächtig und mit Kerzen in den Händen durch die beleuchteten Gänge an den mumifizierten Leichnamen der Mönche vorbei. In einem der Höfe des Höhlenklosters steht eine ganze Kavalkade schwarzer Jeeps, Humvees und Luxuslimousinen, Zeichen dafür, dass die kirchliche Hierarchie, die längst vom Rand in die Mitte der Gesellschaft oder genauer an die Seite der Macht zurückgekehrt ist, sich wieder in aller Pracht auf der Höhe der Zeit zeigt. Eine Fotogalerie auf dem Territorium der Lavra zeigt die Geschichte des 1926 in ein Museum umgewandelten Höhlenklosters. Der Glockenturm, der die Dnepr-Höhe überragt, blieb während der deutschen Besatzung Kiews unbeschädigt, während die Uspenski-Kathedrale, in prächtigem Barock errichtet, aller Wahrscheinlichkeit nach von sowjetischen Spezialisten vermint und am 3. November 1941 durch Fernzündung gesprengt, in sich zusammenfiel. Der junge Anatoli Kuznetsow hatte das Höhlenkloster brennen sehen. Es stand in Flammen. Alle Öffnungen des Hauptglockenturms leuchteten in einem gleißenden, orangefarbenen Licht, so, als wäre der Turm illuminiert. Rauch war kaum zu sehen. Die Mariä-Himmelfahrt-Kathedrale existierte nicht mehr. An ihrer Stelle war jetzt ein Haufen Steine, aus dem Überreste der mit Fresken bemalten Mauern herausragten. Es brannten alle Museen, das ganze Klosterstädtchen inmitten seiner Mauern stand in Flammen. Seit dem Wiederaufbau in den Jahren 1998 bis 2000 steht das gesamte Ensemble wieder da, als sei nichts gewesen. Mit großem Aufwand und künstlerischer Expertise wurde die Kathedrale in Rekordfrist wiedererrichtet. Wie auch andere Objekte des Kultes in einer Stadt, die vor dem Krieg und vor der Abrisswelle der 1930er Jahre an die 160 Kirchen und Klöster aufwies. Wenn man von hier aus den Blick über den Dnepr hinweg nach Osten richtet, wird schnell klar, dass hier ein Vorposten der Ostkirche eine antimorale Christianitatis-Gestalt angenommen hatte, an die Taufe der Rus im Jahre 988 sollte auch das im 19. Jahrhundert am Dnepr-Ufer errichtete Denkmal für den heiligen Wladimir erinnern. Die Vertikale der Glockentürme und die weithin sichtbaren goldenen Kuppeln bestimmen die Silhouette Kiews auch in der Oberstadt, Sophienkathedrale, Wladimir-Kathedrale, Michaelskloster. Toranlagen, Glockentürme, die Kuppeln der Sophienkathedrale mögen äußerlich farbenprächtiger Kosakenbarock sein, im Innern zeigt sich sogleich, dass diese Bauten nach Byzanz verweisen. Solche Fresken und Mosaiken hat man so schon gesehen in Konstantinopel oder Ravenna. Auf die Spitze getrieben ist das Spiel mit der Vertikalen in Francesco Bartolomeo Rastrellis blau-weiß gehaltener und prächtig ornamentierter St. Andreaskirche am Andreassteig, der nach Podil führt, fast eine barocke Skulptur, herauswachsend aus dem überbordenden Grün des Dnepr-Parks. Die religiösen Renaissancen, erst um 1900, dann wieder heute, treiben überall Kirchenbauten hervor, die mit ihren goldenen Kuppeln die Stadtkrone markieren. Am meisten wird man von ihr beeindruckt, wenn man, vom Flughafen kommend, auf eine der Dnepr-Brücken fährt und zum Höhlenkloster hinaufblickt. Diese Silhouette ist schon stark beeinträchtigt worden durch die spätsowjetische Monumentalskulptur der Mutter Heimat mit ihren 108 Metern Höhe. Und sie ist noch mehr in Gefahr geraten, seit postsowjetische Architekten es darauf abgesehen haben, der Postmoderne nachzueifern und mit ihren plumpen Gebilden die Dnepr-Höhe zu verunstalten. Podil, Stadt am Fluss. Magdeburger Stadtrecht. Machila-Akademie. Kiew bestand bis ins 19. Jahrhundert hinein faktisch aus drei Städten. Petscherski mit dem Höhlenkloster, der Wladimir-Oberstadt und Podil. Das Höhlenkloster steht für die geistige Macht, die Wladimirstadt für die Herrschaft und Podil, die Unterstadt, die direkt am Wasser liegt, für Handwerk, Verkehr und Handel. Die Entwicklung Kiews ist nicht denkbar ohne den Fluss. Alles deutet darauf hin, dass hier die ersten Ansiedlungen von Menschen waren. Über den Strom und seine Nebenflüsse wurde der weite Raum überhaupt erst erfahr- und erschließbar. Der 2300 Kilometer lange Fluss, der wie Wolga und Düna, die in ganz andere Richtungen strömen, auf den zentralrussischen Waldai-Anhöhen entspringt, verbindet seit alters Ostsee und Schwarzes Meer, Skandinavien mit dem Mittelmeer und dem Orient. Über den Dnepr kamen im 9. Jahrhundert die Varäger, die bei der Kristallisierung der alten Russ als der größten mittelalterlichen Staatsbildung der Ostslawen eine so große Rolle spielten. Über den Dnepr, den Borysthenes der Griechen, den Slavutitsch der Slawen und den Danapris der Skythen fuhren sie ins Schwarze Meer bis Byzanz. An der Schnittstelle von Ostsee- und Schwarzmeerhandel mit den Netzen der Seidenstraße, die China und Zentralasien, den Orient mit Westeuropa verbanden, entstand eine Stadt, die von ihren Besuchern kurz vor ihrer Zerstörung durch die Mongolen im Jahre 1240 mit 50.000 Einwohnern in einer Zeit, als Paris 5.000 und London 30.000 Einwohner hatte, als eine der größten Städte des damaligen Europa beschrieben wurde. Münzfunde an den Mündungen von Libit und Potschnaja in den Dnepr belegen, dass Podil auch nach dem Fall Kiews ein bedeutender Handelsplatz blieb. Das Großfürstentum Litauen, zu dem Kiew nach 1362 kam, verlieh Podil 1494 das Magdeburger Stadtrecht, also eigene Gerichtsbarkeit, Selbstverwaltung und einen Bürgermeister, das bis 1834 in Kraft blieb. Daran erinnert noch heute eine Säule am Dnepr-Ufer. Nach der Vereinigung Litauens mit Polen in der Union von Lublin 1569 hielt sich Podil nicht nur als Handelsplatz und mit dem alljährlichen Markt auf dem Kontraktowerplatz einer der wichtigsten Messeplätze, sondern auch als geistiges Zentrum ersten Ranges. In Podil entsteht im Zuge der Ausbreitung der polnischen und katholischen Einflüsse im Jahre 1632 das Kiewer Kollegium unter Leitung Petro Mahilas, das Kiew zum entscheidenden Mittler für die Ideen der Epoche des Humanismus und der Renaissance macht und dem das Moskauer Reich lange vor Peter dem Großen entscheidende Impulse seiner Modernisierung verdankt. In Podil treffen sich Handeltreibende aller Nationen, Griechen, Armenier, Italiener, Juden, Deutsche, Slawen. In Podil gibt es 1690 ein Magistratsgebäude, 13 orthodoxe und 3 katholische Kirchen. Nach den polnischen Teilungen im 18. Jahrhundert und der Zuwanderung von Juden wird Podil zu dem am stärksten jüdisch geprägten Stadtteil mit einer Vielzahl von Synagogen und Bethäusern. nach dem Abkommen des Hetmanats unter Bohdan Chmelnitzki mit Moskau 1654 nimmt der Einfluss Russlands stetig zu, der Schwerpunkt der Stadtentwicklung verschiebt sich erneut. Peter der Große ist 1706 in Kiew und schickt sich an, Kiew zur Festungsstadt gegen Polen, Schweden und Osmanisches Reich und die mit ihnen verbündeten Krimtataren auszubauen. Katharina II. Macht 1787 auf ihrer Reise auf die Krim Stationen in Kiew und wundert sich, dass sie nur Festungen und Ruinen vorfindet. Sie gibt Befehl, einen neuen Generalplan für Kiew zu entwickeln. Um 1800 ist die Einverleibung Kiew ins Russische Reich praktisch abgeschlossen. Es ist vor allem der Entwicklungsschub des 19. Jahrhunderts, Industrialisierung, Modernisierung, Urbanisierung, der Kiew binnen weniger Jahrzehnte dazu zwingt, den Partikularismus seiner Teilstädte zu überwinden und zu einer europäischen Metropole zu verschmelzen. Boomtown, Belle Époque. Das Zentrum dieses neuen Kiew ist nicht das Höhlenkloster in Pechersky, nicht die Sophienkathedrale in der Wladimirstadt, nicht die Unterstadt in Podil, sondern ein neuer Ort, der Kreschtschiatyk. Mühelos ließe sich an seinen Adressen und Fassaden das Gefüge von ökonomischer und politischer Macht, von städtischer Gesellschaft und Kultur ablesen, das zusammengenommen Kiew zur dritten Stadt des Russischen Reiches hatte werden lassen. Diesen Kreschtschiatyk aufzufinden ist nicht ganz einfach, da der Stadtraum, der heute den Namen Kreschtschiatyk trägt, ein Remake ist, ein gewaltiger Neubau, nachdem große Partien des alten Kreschtschiatyk nur wenige Tage nach dem Einmarsch der Deutschen am 19. September 1941 in Kiew in einer Serie von gewaltigen Explosionen zerstört und die Stadt insgesamt von den Kriegshandlungen schwer in Mitleidenschaft gezogen wurde. Was wir heute sehen, ist die Neuerrichtung des Boulevards nach dem Krieg. Mit Telegraph, Post, Kaufhäusern, Restaurants, Cafés, Wohnungen. Fast das Idealbild einer Planstadt, das einerseits die Dimensionen des Vorkriegs-Kreschtschiatyk weit hinter sich lässt, das aber in Anlage und Proportion mit breiten Trottoiren, Treppenanlagen, Torbögen und Ehrenhöfen die Linien des Vorkriegs-Kreschtschiatyk aufnimmt und einen großzügigen, keineswegs einschüchternden Stadtraum neu erschaffen hat. Von all den großen stadträumlichen Inventionen der Nachkriegszeit, Stalingrad, Minsk, Warschau-Zentrum, die Stalinallee in Ostberlin, scheint die Kiewer Lösung die gelungenste. Die Weite des Kreschtschiatyk, eingefasst von symmetrisch angeordneten, bis zu 10 Stockwerken hohen Baukörpern, ist gemildert durch Treppenanlagen, Brunnen und Denkmäler. Heute sind fast alle internationalen Brands am Kreschtschiatyk und den anliegenden Passagen vertreten. Über die breite Avenue jagen die bekannten, prestigeträchtigen Limousinen, wenn sie nicht gerade im Stau stehen. Aber insgesamt ist es ein Raum, in dem die Stadt sich ergehen und erleben kann. Trotz des vielen roten Granits, der Geschosssockel aus schwarzem Fels, der Fensterrahmen aus Eichenholz, den typischen Baustoffen der Macht. Hier haben die sowjetische Stadtplanung und die nach dem Krieg in die Stadt zurückgekehrten Kiewer und neu Zugewanderten etwas vollbracht, das man nur bewundern kann. Die Operation, der Stadt ein neues, kraftvolles Herz wiederzugeben, ist gelungen. Was der Kreschtschiatyk vor dem Krieg, vor seiner Zerstörung und seiner Neuerrichtung war, lässt sich an ein paar Fragmenten wie dem Gebäude der Kaufmannschaft von 1882, der heutigen Philharmonie, dem Gebäude der Russischen Bank von Fedor Litwal, Kreschtschiatyk 13, der Wolga-Kama-Bank von Leonti Benoit, Kreschtschiatyk 8, dem konstruktivistischen zentralen Univermark an der Ecke der Bohdan-Chmelnitzki-Straße oder der kühnen Dachkonstruktion des Bessarabischen Marktes, 1908 bis 1912 ablesen. Kein Zufall, dass das Kiew der Belle Époque jetzt, da die Stadt in eine neue Zeit aufgebrochen ist, ein Comeback feiert in Bildbänden und Postkartensammlungen mit dem Titel La Vue de Kiew. Solche Nostalgie hat ihren Grund. Kiew, das um 1800 nur 20.000 Einwohner hatte, war 1913 auf 594.400 Einwohner angewachsen. Kiew wurde mit seinen Dnepr-Brücken zu einem wichtigen Eisenbahnknotenpunkt. Hier entstanden die wichtigsten Bildungseinrichtungen, Gymnasien, das Technologische Institut, die Wladimir-Universität, die als gewaltiger, rotgetünchter Baukörper bis heute in Erstaunen versetzt. Aber seinen Reichtum verdankte es vor allem dem Agrobusiness, dem Getreideexport, der Zuckerindustrie und den Mühlenbetrieben. Das Stadtbild von Kiew ist weniger von den öffentlichen Bauten des Imperiums geprägt, als von den repräsentativen Bauten seiner Fabrikanten, Kaufleute, Reeder, Eisenbahnunternehmer, Zuckerbarone. Kiew ist Stadt in einem Vielvölkerreich, mitten in einem Land, das man in St. Petersburg Kleinrussland nennt. Seine Stadtoberhäupter hießen Gustav Eismann, ein Ziegeleibesitzer deutsch-baltischer Herkunft, Ivan Tolli, ein Abkömmling von Odessa-Griechen, oder Josef Zawadzki, der Herkunft nach ein Pole. Kiew spricht um 1900 überwiegend Russisch. Ukrainische Literatur ist verboten, die ukrainische Sprache aus den Universitäten verbannt. Es gibt ein polnisches Kiew, zahlenmäßig nicht stark, aber nach wie vor einflussreich. Es gibt ein aufstrebendes ukrainisches Bürgertum in Kiew, repräsentiert etwa von der industriellen Familie Tereschtschenko. Seit der Liberalisierung der Judengesetze strömen Juden aus dem Ansiedlungsrajon in die Stadt. Die jüdische Bevölkerung Kiews wuchs von 500 im Jahre 1862 auf fast 90.000 oder 15% im Jahre 1917. 1911 sind 17% der Studentenschaft und 44% der Kaufmannschaft der Stadt jüdischer Herkunft. Die Brodskis, Halperns, Seitzews besaßen die größten Zuckerfabriken, Mühlen und Brauereien, während gleichzeitig 40% der jüdischen Bevölkerung in Podil von Zuwendungen jüdischer Philanthropen und Mäzene lebten. Der Ausbau zu einer modernen Großstadt geht Schlag auf Schlag vor sich. 1863 bis 1868 Bau der Eisenbahn Kiew-Balta-Odessa. 1870 städtische Wasserleitung. 1888 Telefon. 1891 erste Pferdebahn. 1892 die erste elektrische Straßenbahn in Russland. In den 1890er Jahren städtische Kanalisation und Elektrizitätswerk. Die Industrialisierung hatte begonnen mit der Errichtung des grandiosen Baus des Arsenals. Es folgten Maschinenbaufabriken und Arbeitersiedlungen. 1905 wurde die Zahnradbahn zwischen Ober- und Unterstadt in Betrieb genommen. Kiew ist umgeben vom Nimbus einer Stadt, in der es sich gut leben lässt, mit unendlich vielen Vergnügungsstätten, gepflegten Hotels und Restaurants. Der Baedeker hebt Luxushotels wie Continental oder Leipzig hervor. Viele der Parks hoch über dem Dnepr mit Musikpavillons und einem legendären Château de Fleurs sind von der Kaufmannschaft eingerichtet worden. Aus dem Kaufmannspark wurde später der Park des Komsomol. An sie erinnerte sich Ilja Ehrenburg, der 1891 in Kiew als Sohn eines Direktors der Brodskischen Brauerei geboren wurde. In Kiew gab es riesengroße Gärten, darin wuchsen Kastanienbäume. Einem Moskauer Jungen kamen sie exotisch vor wie Palmen. Im Frühling blitzten auf den Bäumen die Kandelaber der Blüten, im Herbst sammelte ich die blank polierten Kastanien. Überall waren Gärten, in der Institutsstraße, in der Mariinsko-Blagowischenskaja, in der Schitomirskaja, in der Alexandrowskaja. Auch wenn ich später nach Kiew kam, faszinierte mich die Leichtigkeit, Herzlichkeit und Lebendigkeit der Menschen jedes Mal aufs Neue. Offenbar hat jedes Land seinen Süden und seinen Norden. In den Straßen in dem steil ansteigenden Lübki-Bezirk, heute gleich hinter dem Hotel Ukraina, machte der Bau von prächtigen Mietshäusern den Willen der Magnaten Konkurrenz. Der Platz war knapp, die Häuser wuchsen in die Höhe. Kiew bekam mit dem Ginsburg-Haus seinen ersten Wolkenkratzer. Von den 1890er Jahren bis zum Ausbruch des Großen Krieges herrschte fieberhafte Bautätigkeit, an der fast alle Architekten der Petersburger Akademie teilnahmen. Kiew brachte nach dem Klassizismus, der seit dem Beginn des 19. Jahrhunderts gleichsam zum Stil des Imperiums geworden war, nun einen exzessiven Eklektizismus und Jugendstil hervor. Besonders prächtige Exemplare finden sich auf dem Jaroslawiw-Wall mit der Synagoge der Karaimen im maurischen Stil, heute Haus des Schauspielers, mit der Choralsynagoge unweit des Bessarabischen Marktes, in sowjetischer Zeit Puppentheater, vor allem aber den Mietshäusern in Lipki. Alle Stile findet man dort, Neoromantik, Neogotik, einen besonders üppigen Neobarock. Unter den vielen, auch international bekannten Architekten sticht einer besonders hervor, Wladislaw Gorodetzki, oft als der Antonio Gaudi Kiews bezeichnet, nebenbei leidenschaftlicher Großwildjäger und Schriftsteller, dessen Villa in der Bankowa-Straße als eines der Kiewer Wunder gepriesen wird. Das sogenannte Haus der Chimären ist Jugendstil in Beton, zementgrau, aber mit Tierfiguren von Fröschen bis Nashörnern, die Dach und Fassade des Gebäudes bevölkern. Die Gorodetzki-Villa ist heute Residenz des Präsidenten der Ukraine. Aus Sicherheitsgründen ist sie weiträumig abgesperrt. In einige der Villen, die nach ihrer Enteignung als Dienstgebäude oder Gemeinschaftswohnungen überlebt hatten, kann man hineingehen und so die Interieurs des vorrevolutionären Kiew studieren, so etwa das Schokoladenhäuschen des Pharmafabrikanten Mogilewtsew mit maurischen Zimmern und teilweise erhaltenem Mobiliar. Viele dieser lange vernachlässigten Gebäude werden derzeit restauriert. Die Galerie, die Bogdan und Warwara Chanenko sich in den 1890er Jahren hatten erbauen lassen, ist als öffentliches Museum zugänglich, ebenso wie die Villa der Tereschenkos. Wie überall im Russischen Reich kompensierten wohlhabende Privatleute und reiche Philanthropen das Versagen der öffentlichen Hand. Das gilt für das machtferne Kiew erst recht. Der Sowjetstaat hat es diesen Wohltätern und Mäzenen nicht gedankt. Viele mussten ins Exil, die Tereschenkos nach Frankreich. Einer ist vor Jahren wieder in die Ukraine zurückgekommen und hat die Staatsbürgerschaft angenommen. Gorodetzki starb im Iran. Von Lazar Brodsky, dem die Stadt den Bau zahlreicher wissenschaftlicher Institute, eines Lungensanatoriums, der Choralsynagoge oder des Bessarabischen Marktes verdankt und dessen Leichnam nach seinem Tod in Basel 1904 auf dem Bahnhof mit einer großen Prozession empfangen wurde, wollte man in sowjetischen Zeiten nichts mehr wissen. Erst nach dem Ende der Sowjetunion erinnerte man sich wieder dieser Repräsentanten des bürgerlichen Kiew und ehrte sie mit Ausstellungen und öffentlichen Widmungen. Boom und Fieberhitze, Wettbewerb und Hass gingen eng zusammen. Kiew im späten Zarenreich stand für beides. Im Jahre 1913 ist Kiew Ort der allrussischen Industrie- und Kunstausstellung, der wichtigsten Leistungsschau des Russischen Reiches, ein Triumph für die dritte Hauptstadt. 1913 ist aber auch das Jahr, in dem Kiews Name weltweit Schlagzeilen machte, zuerst mit dem Ritualmordprozess gegen den jüdischen Handelsgehilfen Mendel Baileys, dann aber mit dem sensationellen Triumph, den die Anwälte mit dem Freispruch des Angeklagten gegen das Gericht und die von höchster Stelle geförderte antisemitische Stimmung im Lande errungen hatten.